Gagan berichtet dem preußischen Gesandten auch von der Erbkaiser-Werbemission seines Bruders Max. In Württemberg hat dieser gerade, vielleicht, ein bisschen Erfolg gehabt. Der König würde Preußen die Kaiserkrone zugestehen. Dazu wären allerdings, immer dasselbe, Verfassung und Liberalität wie in Südwestdeutschland fällig, das Minimum demokratischer Organisation. Für Preußen die höchste Hürde, was dem König natürlich bewusst ist. Eine wohlfeile diplomatische Zusage, so operieren Fürsten. Im Königreich Bayern reist der kleine Gagan-Bruder dann in eine Sackgasse. König Ludwig, Schwager des preußischen Oberhauptes, erklärt, man könne, dürfe und wolle Österreich nicht außen vor lassen. Aber Österreich als Teil einer preußisch-gesamtdeutschen Monarchie? Unmöglich. Schon jetzt ist klar, dass auch dieses Problem für Gagans Plan ein Dauerthema darstellen wird. Wie das mit dem preußischen Monarchen. An beiden Stellen kommt man nicht weiter. Den Gagans reißt der Geduldsfaden. Zwar stehe Bayern die Entscheidung vollkommen frei, dem preußischen Kaiserplan zuzustimmen, schreibt Max am 14. März dem bayerischen König, aber im Falle des Gegenteils ist die Republik mit allen Gräueln der Anarchie in ganz Deutschland vor der Tür. Der Südwesten werde von überströmenden Freiheitsideen so dämonisch beherrscht. Es bestehe die Gefahr, dass sich drei Deutschlands bilden. Bayern-Österreich, ein südwestdeutscher Bund, von dem in diesen Wochen in der Tat so manche träumen, und ein preußisches im Nordosten. 48-49 werden mit großem Ernst verschiedenste deutsche Wege erwogen, nicht bloß der preußische. Wenn es im Süddeutschen zu einer Republik käme, weiß Max von Gagan, in jedem Wort mit seinem Bruder abgestimmt, würde Preußen unverzüglich intervenieren und der König würde sein Bayern auch auf diese Weise verlieren. Dann bleibt nur noch eine Militärdiktatur in Süddeutschland. Dagegen sei jedwede freiwillige preußische Hegemonie eine echte Glücksvision. Genutzt haben die Drohung der Gagan'schen Mission in diesem Falle nichts. Gegen den bayerischen Eigensinn ist schwer anzukommen. Der exklusive bayerische Patriotismus, der allen wahrhaft deutschen Patriotismus tötet, hatte schon der preußische Gesandte in Bayern im Jahr zuvor böse beklagt. Jetzt verkündet die Regierung, dass »Seine Majestät, der König von Bayern, nicht gesonnen ist, sich zu unterwerfen, wenn Preußen vorhabe, sich über Deutschland zu erheben.« Punkt. Der Plan scheitert. Aber nur ein erstes Mal. Die Ordnungspartei beginnt in diesen Tagen eine Operation, durch die sie nun Woche für Woche immer größere Kraft erlangt. Das erwachte Nationalgefühl, den dämonischen, überströmenden Freiheitsideen der Demokraten entgegenzustellen, dem, was die Fürsten mit undeutsch meinen. Eine Variation des Themas Einheit versus Freiheit. Marti hatte, so sein Biograf, dies bereits 1846 als Taktik ersonnen, den demokratischen Dämonen ihr Treiben durch erhöhte patriotische Wärme der Nationen zu verderben, durch Nationalitätsduselei, das sich Fanatisieren für Deutschlands Größe, wie es dann in einer Debatte im ersten deutschen Parlament heißt. Ein überbordendes Nationalgefühl als Antidoton gegen das Gift der Freiheitsideen. Beim erwachten Nationalgefühl, so das konstitutionelle Kalkül, seien alle dabei, zumindest die allermeisten, genährt durch das tiefsitzende, dumpfe Gefühl einer narzisstischen Kränkung der Deutschen. Um von der Schmach befreit zu werden, die ihnen das Ausland so häufig ins Gesicht wirft. So hatte es bereits das Heppenheimer Manifest der Liberalen 1847 formuliert. Es ist das Empfinden vieler. Josef Fickler, der revolutionärste aller Revolutionäre. Trotz aller Komplikationen, die freiheitliche Frühlingsluft weht ungebremst über das badische Land. Überall, noch in den kleinsten Dörflein, kommt es zu Versammlungen, Demonstrationen, Kundgebungen und Petitionen, wahre Volksfeste zumeist. Veränderung ist im Schwange, so das Gefühl der meisten. Die Komplikationen beschäftigen noch meist bloß die Experten. Die Menschen sind aufgewacht, daran halten sich auch Hecker und Struve fest. Mehr noch, genau dies ist Ihnen die Forderung der Stunde. Im bestehenden Kammersystem wurden Sie ausgebremst, nun auch im einzigen bestehenden revolutionären Gremium. Die Menschen sollen sich selbst ermächtigen, einbringen, das wollen Sie unterstützen. Und Sie sind nicht allein bei diesem Projekt. Keiner tut es so engagiert und kann es so gut wie Josef Fickler. So gut, dass der preußische Gesandte am 15. März ahnungsvoll sagt, er steht an der Spitze der werdenden Republik, der Badischen. Denn natürlich ist auch das eine Option, zunächst einmal eine Badische Republik zu gründen. Nirgends gibt es unter den Menschen im März 1848 so viele demokratische Sympathien wie hier. Und hatte nicht die Demokratisierung in der Schweiz genauso begonnen, mit einzelnen Kantonen? Für die Konstitutionellen und die Fürsten ist Fickler die noch größere Reizfigur als Hecker und Struve, ist der Extremist, der Anarchist schlechthin. In Wirklichkeit ist der Konstanzer, der sich wie keiner persönlich zur Beruhigung der Bauernunruhen einsetzt, jedoch wie alle Demokraten das Gegenteil eines Anarchisten. Er ist Befürworter einer lupenreinen demokratischen Ordnung, aber in der Tat entschiedener als die unentschiedenen Hecker und Struve dafür, es in Baden mit der Errichtung einer Republik zu versuchen. Wiewohl kein anderer Demokrat, wird er zur Zielscheibe verleumderischer Agitation von allen Seiten, auch der von Marx und Engels, die bis heute nachwirkt. Angeblich habe er in Amerika später für die Beibehaltung der Sklaverei gekämpft. Tatsächlich war es genau umgekehrt. Andere 48er, schreibt ein enger Freund von Hecker und Struve, Franz Siegel aus den USA, die sich dann im Unionsheer bewährten, waren Josef Fickler und von Konstanz. An Ficklers Äußerem kann es nicht gelegen haben. Sein Gesicht, der lustige, kleine, eckige Kopf und die sanften Augen strahlen Freundlichkeit und Klarheit aus. Als 40-Jähriger im Revolutionsjahr hat er längst Glatze, die Resthaare kurz geschoren, den Backenbart gestutzt. Doch seine Feinde zeichnen ein völlig anderes Bild von ihm. Ein Stich der Zeit stilisiert ihn zum kaltblütigen Jakobiner. Dabei ist er die Gutmütigkeit in Person. Fickler wächst am Bodensee in Armut auf. Es fehlt an allem, auch an Bildung und Förderung. Er schlägt sich durch. Schon als Kind und Jugendlicher hart arbeitend, wird er Lagerverwalter, dann Makler. Sensibilisiert für Ungerechtigkeit, engagiert er sich politisch für die Benachteiligten und gegen die Verhältnisse, die Benachteiligungen produzieren. Als Bürger der niedrigsten Steuerklasse schlüpft er gerade so in den Zensus, lässt sich in den Konstanzer Bürgerausschuss wählen. Jetzt beginnt seine Politkarriere. Unerschrocken tritt er für die kleinen Leute ein, er hat keine Angst vor den Mächtigen. Im Seekreis in ganz Südbaden ist er bald eine Institution. Als Organisations- und Kommunikationstalent mischt er überall mit, ist bei den Wehrleuten aktiv, bei der Feuerwehr, bei den Arbeitern, im Bürgermuseum und bei den Bauern. Wie Struve engagiert er sich zudem für Frauen, die im Revolutionsjahr mehr Rechte fordern, und ist einer der ersten in Baden, die sich für die Gleichstellung der Juden einsetzen. Er ist es, der den Typus des Kommunalpolitikers erfindet. Schon als 22-Jähriger hat er 1830 ein Wochenblatt gegründet, das zeitgemäße Positionen der damaligen liberalen Opposition vertritt. Obwohl reiner Autodidakt, erweist er sich als brillanter Schreiber und Blattmacher. 7 Jahre später findet er sein publizistisches Lebensprojekt, die Seeblätter, die sich wie keine andere badische Zeitung der sozialen Frage verschreibt. Die Auflage wird 700 Stück nie überschreiten. Dennoch ist das Blatt einflussreich wie wenig andere, jedes Exemplar geht durch unzählige Hände. Und noch entscheidender, Leser tragen Ficklers Kommentare dem teilweise noch analphabetischen Volk vor. Ficklers journalistisches Steckenpferd, zur höchsten Meisterschaft geführt, ist der Leitartikel, ein journalistisches Genre, das er sogar miterfunden hat. Gedanklich wird er stark von Herweg beeinflusst, sprich von demokratischen Ideen, zu denen Fickler sich immer leidenschaftlicher bekennt. Und damit beginnen die politischen Diffamierungen, er sei Sozialist, Kommunist. Geht man Fickler so hart an, weil die Menschen ihm vertrauen? Menschen aller Schichten. Er ist einer von ihnen. Er ist genau das, was die Demokraten brauchen, ein Mann des Volkes. Von der Pariser Revolution und dem demokratischen Aufleuchten in Mannheim erfährt Fickler während einer Reise nach Köln. Seit einiger Zeit will er auswandern, es zieht ihn wie viele Deutsche nach Westen, nach Amerika. In den Zeitungen finden sich tägliche Annoncen für Überfahrten, das Auswanderungsgeschäft boomt. Aber jetzt schnuppert Fickler Morgenluft, er rast nach Konstanz. Fickler spricht seine politischen Ziele unumwunden aus. Ja, ich will die Republik. Genau jetzt, im März 1848. Zumindest erst einmal für Baden. Er sieht Gefahr im Verzug, sagt ein rasches Erstarken der Reaktion voraus. Wie die anderen Demokraten glaubt er nicht an Vereinbarungen mit den Fürsten. Er hat alle Kämpfe im Monarchensystem bereits gekämpft und wie die anderen fast alle verloren, hält die Polizei- und Militärsysteme für nicht reformierbar. Hecker und Struve sind sich weiter unsicher, ob die Schaffung einer badischen Demokratie wirklich der richtige Weg sei. Und wenn, auf welchem Wege? Als Erhebung? Allgemein, funktioniert das überhaupt? Eine badische Republik umgeben von Monarchen. Sollte man doch lieber den schwierigen nationalen politischen Prozess mit den Liberalen weiterführen? Eigentlich ist genau das immer noch ihre Überzeugung. Falls aber doch Erhebung, wie und wann genau? Fieberhaft denken sie über den rechten Moment nach, so Heckers Worte. Wenn das lawinenartige Fortwälzen des aus klarer Tiefe des Volkslebens hervorgebrochenen Stromes mächtig genug ist. Eher poetisch als politisch. Die rohen Gewaltausbrüche, die Gefahr finsterer Revolutionen sitzen ihnen tief im Fleisch. Und noch einen kniffligen Punkt gibt es. Wie muss man die badische Frage denken, um sie in den nationalen Kontext zu stellen? Für Fickler ist es ganz klar. Zuerst die badische, dann die deutsche Revolution. Hecker und Struve hingegen, diese eigentlich so entschiedenen Demokraten, sind in diesen Tagen nur eines, radikal unentschieden. Sie stecken innerlich in endlosen Reflexionen fest. Hecker und Struve sind Visionäre und Theoretiker. Sie schreiben die besten Programme, halten brillante Reden. Sie sind die Helden des demokratischen Denkens. Doch was ist mit der Praxis, von der sie wissen, dass es am Ende nur auf sie ankommt? Auch wenn die Realität selbst tatsächlich endlos ambivalent und komplex ist, müssen sie handeln. Die Grundsituation jeder Tragödie. Natürlich. Denn sonst handeln nur andere, solche, die weniger oder gar keine Skrupel haben, das wissen sie. Theoretisch. Die Revolution ist ganz nahe. Offenburg, 19. März 1848. Offenburg, später Sonntagmorgen, 19. März 1848. Eine demokratische Volksversammlung als Neuauflage des legendären Treffens vom Vorjahr, mit entscheidenden Unterschieden allein in der Dimension. Rund 25.000 Badener kommen zusammen, bei 4.000 Einwohnern der Stadt. Das übertrifft noch den 1. März in Karlsruhe. Sowas hat es noch nie gegeben. Eine der hervorragendsten Erscheinungen der Märztage, urteilt Struve. Er übertreibt nicht. Es wird ein großer Tag und es hätte ein noch viel größerer werden können. Wieder funktionieren die Revolutionsmaschinen. Vollbesetzte Sonderzüge erreichen die Stadt im Minutentakt, geschmückt mit schwarz-rot-goldenen Fahnen, die auch von fast jedem Haus in der Innenstadt wehen. Sie wurden von Tausenden von Zuschauern mit Jauchzen empfangen, schreibt einer der 25.000. Jauchzend erwiderten sie den Empfangsgruß. Die ganze Stadt hat sich fein gemacht. Besonders hübsch ist der Balkon des Rathauses geschmückt, von welchem herab die Reden gehalten werden. Ein großartiges Meeting, schreibt die örtliche Zeitung. Ein Wogen von Tausenden. Und genau das ist es, was die Demokraten wollen, die Bewegung der Menschen. Um nicht auf die Beschlüsse der Zweiten Kammer, zweideutige Zusagen der Regierung, noch auf kleine Versammlungen von Auserwählten angewiesen zu sein. Die Bürger sollen selbst sprechen und Beschlüsse fassen. Sie sollen tun, was sie ansonsten eben nicht dürfen, nicht können. Partizipieren. Und das ist wohl der wichtigste Unterschied zum Treffen von 1847. Das Volk ist heute nicht nur begeistertes Publikum, sondern selbst Akteur. Es soll nicht bloß beraten, sondern beschlossen werden als große öffentliche Veranstaltung, nicht mehr bloß wie im Vorjahr als Delegiertentreffen. Genau in diesen Tagen entsteht Struves und Heckers Idee der großen allgemeinen Versammlungen als ersten echten basisdemokratischen Volksabstimmungen, in Ermangelung irgendwelcher anderer demokratischer Institutionen für die allermeisten Menschen. Eine Idee, die im Weiteren noch eine große Rolle spielen wird. Wäre das nicht der legitimste aller Beschlüsse? Man fragt die Menschen selbst. Auch und vor allem hinsichtlich der ganz großen Frage: Republik oder Monarchie? Wenn man derartige Versammlungen in hinreichender Zahl abhielte, über ganz Baden verteilt, entstände, so der demokratische Gedanke, eine veritable gesamtbadische Volksabstimmung. Es ist übrigens derselbe Tag, an dem Heinrich von Gagern sein großes diplomatisches Gespräch mit dem preußischen Gesandten über die Zukunft führt. Struve hat den Einladungstext für Offenburg verfasst. Es gehe nicht vorwärts. 3 Wochen nach dem initialen Mannheimer Abend trete man auf der Stelle. Und noch schlimmer. Die freiheitlichen Bestrebungen des badischen Volkes entbehren der Einigung. Während aber Liberale und Demokraten entzweit seien, rieben sich die Despoten die Hände. Tatsächlich, es gibt Dutzende Dokumente dazu, sie können ihr Glück kaum fassen. Die Feinde der Freiheit und des Vaterlandes treten zwar im Augenblicke nicht offen auf, können aber leicht wieder ihre Macht entwickeln, warnt er. Deswegen habe man heute noch einmal eine möglichst breite Front an Freiheits- und Vaterlandsfronten zusammengeholt. Was bedeutet, Hecker und Struve verfolgen in dieser Hinsicht immer noch dieselbe Idee, den guten Geist der Gesamtopposition zu suchen, damit diese sich nicht zersplittere. Außerdem sollen die Liberalen die Entschiedenheit des Volks sehen. Itzstein und Seuron kommen, wohingegen Marti und Bassermann, Gagans Freunde, die Versammlung boykottieren. Eines der bösartigsten Ereignisse, welches den Übergang zu den schlimmeren Tagen bezeichnete, zischelt Gagan. Die Frontstellung wird immer harscher. Was seine Freunde ärgert, ist, wie deutlich sich die anwesenden Liberalen in der Symbolstadt der Demokraten auf die Seiten der Demokraten stellen. Gagan weiß, dass er sie braucht, sie die Entscheidungen bringen können für das gesamte Schicksal der revolutionären Bewegung. Der Vorgang ist wichtig, um Struve und Hecker zu verstehen. Offenburg gibt dem guten Geist neue Hoffnung. Zu den 25.000 auf dem Marktplatz gehört auch der Schulleiter des örtlichen Gymnasiums, ein vorsichtig freiheitsliebender, ein typischer Kleinbürger vielleicht, mit deutlich ausgeprägter deutscher Angst, also eine Klientel, die alle politischen Strömungen für sich und ihre jeweilige Sache gewinnen wollen, ja, müssen. Er, der besorgte Kleinbürger, könnte den Ausschlag für den Revolutionsausgang geben. Zumindest würde er die Zusammensetzung des angestrebten ersten Parlaments wesentlich mitbestimmen. Ihn vor allem trachten die Fürsten und Konstitutionellen mit ihren Schreckgespenstern der Anarchie zu erreichen. Wie revolutionsbegeistert ist er wirklich? Das Gute ist, er führt Tagebuch, eines, das überliefert ist. Am Abend des 19. März hält der Schulleiter minutiös fest, was er am Tag gesehen, gehört und gedacht hat. Er gibt nicht bloß ein Stimmungsbild der Versammlung, sondern tiefe Einblicke in die Psyche des Milieus. Nervös sei er gewesen, so wie viele seiner Mitbürger in den Tagen vor der Veranstaltung. Eine drückende, bange Besorgnis und Schwüle habe über der Stadt gehangen. Schon die erwartete, ungeheure Masse versammelter Menschenmenge ist heikel, zumal er mit einer Masse Lumpengesindel rechnet. Die nächste ausgesprochene Angst: die Wirtshäuser werden überfüllt sein. Die Propaganda gegen die Unteren, die Arbeiter und Tagelöhner, die als Haufen, Horde, Rotte und so weiter entmenschlichte Schicht, hat bei dem Schulleiter gegriffen. Ebenso wie die Angst vor der Stoßrichtung, ein Gesindel, das von Straßburg und anderwärts her erwartet werde. Natürlich, das Böse kommt von Frankreich her, so sagen es die Fürsten und längst eben auch die regierenden Konstitutionellen. Dem Schulleiter stehen die Haare zu Berge, wenn er daran denkt, dass bei der jetzigen Gereiztheit der Gemüter solch eine Rotte auch noch von den exaltiertesten Menschen angestachelt werde. vor denen Fürsten und die Ordnungspartei so warnten. Es werde sich greuelvolle Unordnung entfalten. Da ist das böse Wort, die böse Sache. Unordnung. Und das bei einer so großen Anzahl von Bewaffneten. Die Unordnung wird blutige Kampfszenen herbeiführen, welche die Lumpengesindelrotten zur Brandstiftung und Plünderung benutzen würden. Man versteht, warum Heine in seinem vor 8 Tagen erschienenen Bericht aus Paris für das derart angstvolle deutsche Publikum derart ausführlich über die Redlichkeit der in Lumpen gekleideten Hungerleider geschrieben hatte, die sich, im Gegensatz zum cleveren Großbürger, nicht an fremdem Eigentum vergreifen. Das Volk hat nicht einen Exzess begangen, ich schwöre es. Man hat sich nirgends eine Person oder Eigentum vergriffen. Wie immer sie zustande gekommen sind, die Seelennöte des Schulleiters sind real, die Angsterzeugung funktioniert. Aber das eine sind die Ängste und Phantasmen, das andere ist die Wirklichkeit. Und die hält der Schulleiter ebenso penibel in seinem Journal fest. Dank den guten Vorkehrungen des Komitees, Struve hat Tage darauf verwendet, dank aber insbesondere der ausgezeichnet guten Haltung des versammelten Volkes sind alle Befürchtungen umsonst. Das großartige Volksfest ging ohne alle Störungen und erhebend schön vorüber. Der Schulleiter, mit Vorurteilen großzügig, geizt auch nicht mit Lob. Statt plündernder Horden kommen Bürger im Sonntagsanzuge und fröhliche Bauern, auf mehr als 104 spendigen Wagen mit den schönsten Pferden bespannt, die Fuhrleute zu Pferd mit schwarz-rot-goldenen Schärpen, auf jedem Wagen eine prachtvolle Fahne von denselben Farben. Fast alle fügen sich der Anweisung, die Waffen abzulegen. Die wenigen dann doch mitgeführten Waffen, Sensen, empfindet er bloß als Staffage. Und wäre dennoch eine Ruhestörung ausgebrochen, hätte das Organisationskomitee das Bürgermilitär alarmiert, die über 200 scharfe Gewehre verfügen, zudem patrouillieren beständig, auch das war Struve und den anderen Organisatoren wichtig, 200 ordnende Bürger für alle gut sichtbar mit weiß-roten Armbinden. Um jeder Ruhestörung möglichst vorzubeugen, man hört den Schulleiter förmlich erleichtert seufzen. Und tatsächlich wird nicht eine einzige Ruhestörung zu verzeichnen sein, ganz wie es die demokratischen Ordnungsmänner geplant hatten. Außerdem will man der Propaganda keine Nahrung geben, die deutschlandweite Presse ist anwesend, auch die Deutsche Zeitung. Man führt es vor, Demokratie ist Ordnung. Insofern ist es ein Erfolg, aber auch ein Problem. Soll das allgemein der Anspruch sein? Eine Revolution ohne Ruhestörung? Ist das realistisch? Oder anders, wird eine Revolution nicht unrealistisch, wenn das die Bedingung ist? Dass sich ängstliche Schulleiter entspannt zurücklehnen? Will man so einen Umsturz erreichen? Die Vorstellung gehört 1848 zu den frühen demokratischen Träumen, das auf jeden Fall. Genauso aber zu den selbstgestellten demokratischen Fallen. Natürlich werden sich nicht alle Unruhen vermeiden lassen. Und auch nur beim allerkleinsten Vorfall wird dann der fürstliche und konstitutionelle Donnerruf durchs Land hallen. Wir hatten euch gewarnt, es sind doch alles Anarchisten. Gelebte Demokratie. Offenburg, 19. März. Ein Freiheitsfest mit Volksfeststimmung in Schwarz-Rot-Gold. Alles mit tatkräftiger Unterstützung eines makellos blauen Himmels und lauen Temperaturen. Ein Tag der Harmonie, nicht weniger aber der Entschlossenheit, einer möglichen, hellen, heiteren Revolution. Um 11 Uhr, nicht wie vorgesehen um 10 Uhr, geht es mit dem offiziellen Programm los. Die Menschenmasse Schulter an Schulter die Straße anfüllend, vom Rathaus bis zur Rehmannschen Apotheke, hinauf bis zum Gasthaus Sonne, noch den ganzen Spitalplatz füllend. Die vorzüglichsten badischen Deputierten und Volksmänner stellten die Rechte und Wünsche des Volkes zum Behufe eines Programms für die Ständekammer zusammen, notiert der Schulleiter. Eine stolze Parade der Redner, zuerst Itzstein, dann Struve, später Hecker und Kapp, Herwegs und Feuerbachs Heidelberger Philosophenfreund. wurde aber nichts verstanden, so wie Sauron. Und auch der große Volksmann Fickler spricht. Alle Reden mit großem Beifall aufgenommen, verzeichnet der Schulleiter. Es ist die Veranstaltung, die Gagan als eines der bösartigsten Ereignisse der Revolution bezeichnet. Nach den Rednern, so das Konzept der Versammlung, gehört die Bühne dem Volk selbst. Der Schulleiter ist beeindruckt. Jeder kann sprechen, der mag. Dann wurden die, welche aus dem Volke sprechen wollten, dazu aufgefordert und auf die Tribüne eingeladen. Und es gelingt auf Anhieb. Das Volk, so Struve beglückt, nahm sogar selbstständigen Anteil an denselben, indem aus dessen Mitte Anträge gestellt wurden, über welche sofort Abstimmung stattfand. Das Volk wird erweitert, in der Idee und in der Tat, gleichsam ein neues Volk geschaffen, das fortan nun bei allen Wahlen bestehen soll, hoffen die Demokraten. Für sie stellen diese öffentlichen Versammlungen bis zu den angestrebten allgemeinen freien Wahlen die höchste Autorität politischer Willensbildung dar, nicht die Kammern, Ausschüsse, Gremien, auch wenn sie diese weiterhin engagiert absolvieren. Nach den Reden, der Schulleiter kann es kaum glauben, wurden die zu fassenden Beschlüsse, jeder einzeln von Struve in Antrag gebracht und darüber durch Handzeichen abgestimmt. Demokratie in actu. Es ist etwas völlig Neues, ungleich mehr als Kundgebung, Demonstration, Volksfest. Es ist der angewandte Gedanke, ein großes Volk zu erlösen aus tausendjähriger Knechtschaft, so Hecker. Eine freie Wahl. Die erste für die allermeisten an diesem Tag auf dem Offenburger Marktplatz, besitzen sie ob fehlenden Vermögens und mangelhafter gesellschaftlicher Stellung keine Wahlberechtigung. Die Menschen sind aus dem Häuschen. Der Schulleiter? Der Liebling der Versammlung war Hecker, nach ihm Struve. Itzstein ist der Abgott des Volkes. Das Offenburger Wochenblatt feiert Itzstein und Struve als Vorgruppe für den eigentlichen Star. Ungeheurer Beifallsruf erschallte, als Hecker auftrat. Hecker treibt an, geht nach vorne. Akkurat hält der Schulleiter fest, was der Demokrat in seiner nicht erhaltenen Rede als politische Maxime für die nächsten Wochen vorgibt. Die Demokraten hätten nicht vor, die Republik auszurufen. Sie planen keine bewaffnete Erhebung. Als Ziel der politischen Entwicklung stellte er zwar die Republik hin, aber jetzt sei sie noch nicht an der Zeit. Hingegen verweise Hecker die republikanisch Gesinnten auf das nächstens zusammentretende deutsche Parlament in Frankfurt. Dort werde sich zeigen, was die Mehrheit des deutschen Volkes wolle. In 2 Wochen. Es gehe Hecker nicht bloß um die Befreiung Badens, 40 Millionen müssten wir befreien. Und auch Heckers Warnung leuchtet dem Schulleiter ein. Wohl habe die Freiheit zu Tagen angefangen, aber wir müssten auf der Hut sein, die Reaktion sei tätig. Sogar Struve spreche sehr vernünftig. Er zeigte, was wir noch verlangen müssten und begründete die später im Volke zur Annahme oder Verwerfung vorgelegten einzelnen Punkte. Struve ist wichtig, den Menschen bewusst zu machen, dass sie selbst, Veranstaltungen wie diese, Motor der Freiheit sind. Dass die ihm zuteil gewordenen Zugeständnisse, die Märzreform, nicht der staatsmännischen Einsicht und dem guten Willen der Machthaber, sondern den gewaltigen Bewegungen des Volkes, der äußeren Anregungen der französischen Revolution und den Kundgebungen vom 1. und 2. März dieses Jahres zuzuschreiben sind. Was übrigens auch für die Karrieren der Konstitutionellen gilt. Ihre Kammerbeschlüsse hätten sie nie in die Regierung gebracht. Auch der große liberale Sauron klingt heute ein wenig wie Hecker und Struve, berichtet die Zeitung. Denn Sauron weist darauf hin, dass das deutsche Volk seit 30 Jahren auf Fürsten und Minister vertraut habe und betrogen worden sei. Sauron schafft dann auch den emotionalen Höhepunkt des Tages. Wie die Schweizer den Rüttli schwur, ruft er, so wollen auch wir es schwören. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, vereint durch eine Freiheit, frei durch eigene Kraft. Die 25.000, die dabei gewesen sind, werden ein Leben lang davon erzählen, wie sie alle die Hände in die Luft werfen und rufen, wir schwören. Wir schwören. Das Volk stimmt ab. Offenburg, 19. März. Über allem, Struve stellt den einzelnen Forderungen wie immer einen kleinen Prolog voraus, steht das Bekenntnis zur demokratischen Selbstermächtigung. Das Volk muss sich die Bürgschaften für die Verwirklichung seiner Forderungen und die Begründung eines dauerhaften Zustandes der Freiheit selbst verschaffen. Es muss sein eigener Steigbügelhalter sein, niemand sonst wird es tun, lehren die ersten drei revolutionären Wochen. Die Forderungen beginnen dieses Mal mit der nationalen Perspektive, streng als Volkssouveränität gedacht. Das Volk verlangt vor allen Dingen ein deutsches Parlament, welches im Großen seine Verhältnisse nach innen und außen kräftig ordne und frei gestalte und dessen erste Aufgabe sein wird, der deutschen Nationalität und Selbstständigkeit Anerkennung zu verschaffen. Das frei gewählte, souveräne Parlament ohne daneben und darüber, als alleiniger Souverän. Das ist das Gegenprogramm des Ausschusses der 25.000 zur Agenda des Siebener Ausschusses. Dann folgen unsere badenschen Angelegenheiten, allerdings viel differenzierter, spezifischer als je zuvor. Es beginnt mit der Regierung. Mehrere Minister müssen gehen. Die alten Falken, sie haben alles Vertrauen verspielt. Dem Volk ist der Antrag noch zu vage. Überhaupt, die Menschen nehmen 7 Abänderungen der Anträge vor. Ausnahmslos verschärfen sie die Anträge. Das Volk lässt sich nicht täuschen durch das Vorschieben liberaler Persönlichkeiten. Was die Badener ebenso monieren, der Einfluss einiger Personen aus der nächsten Umgebung des Großherzogs, welche man mit dem Namen Kamarilla zu bezeichnen pflegt. Ein Phänomen, das sich nun um alle Fürsten herum zeigt. Es bilden sich inoffizielle, klandestine, restaurative Zirkel an den Höfen, am intensivsten in Berlin. Es folgen Forderungen nach Verfassungsänderungen. Es soll nur noch eine Kammer geben, keine Ständekammer mehr. In der zweiten Kammer soll es Rücktritte geben. Das Bemerkenswerteste vielleicht, detaillierte Organisationsideen für die Selbstermächtigung des Volkes als eine landesweite Bewegung, ganz unten beginnend. Struves Steckenpferd, er formuliert es so, dass Itzstein und Seuron dabei sein können. In jeder Gemeinde soll sich ein väterländischer Verein mit einem gewählten, leitenden Ausschuss bilden, samt Vereinskasse zur Bestreitung der notwendigen Auslagen, dessen Aufgabe es ist, für die Bewaffnung, die politische und soziale Bildung des Volkes sowie für die Verwirklichung seiner Rechte Sorge zu tragen. Diese örtlichen Vereine werden den badischen Wahlbezirken entsprechend in Bezirksvereinen zusammengefasst, diese zu den 4 badischen Kreisen und die wiederum zum Landesverein. Für diese werden auf der Versammlung Stante Pede die Vorsteher gewählt, Hecker zum Obmann von allen. Die demokratische Gesellschaft wird subsidiär von unten nach oben organisiert. Von der Gemeindeebene bis zur Landes- und Bundesebene, lokal, regional, national. In gewisser Weise die Ordnung der heutigen Bundesrepublik. Die Vereine sollen in allen Provinzen Deutschlands entstehen. Der ganze Plan ist fertig. Struve trägt ihn ausführlich vor. Der Ausschuss der 25.000 beschließt. In Mannheim wird der erste Verein am 22. März Realität, mit Hecker an der Spitze. Natürlich tauchen die Offenburger Forderungen von 47, die in den letzten Wochen reformuliert wurden, auch hier wieder auf, die nach politischer und physischer Freiheit. Besonders wichtig, Auflösung der stehenden Heere, Schaffung der Bürgerarmee. Alle an diesem Tag vom Volk abgestimmten Punkte haben eine schärfere Kontur als die der letzten 3 Wochen. Und doch sind es abermals bloß Forderungskataloge. Das Ende der Versammlung. Die verpasste Revolution. Offenburg, 19. März 1848. Die Versammlung ist bereits im Begriff, sich aufzulösen, als die Nachricht eintrifft. Aus Wien. Sie verändert die Lage schlagartig. Auch wenn sie die österreichische Metropole bereits in der Nacht zum 14. März verlassen hat und erst jetzt, 5 Reisetage später, Offenburg erreicht. Weniger spektakulär ist sie dadurch nicht geworden. In Metternichs Bollwerk der Restauration ist es zur Revolution gekommen, in der Hauptstadt selbst. zusammen mit Berlin das Zentrum und Garant des deutschen Polizei- und Militärdespotismus. Mit unendlichem Jubel wurde diese Neuigkeit aufgenommen. Die Menschen in Offenburg fallen sich in die Arme und zeichnen direkt eine etwas neidische Gratulationsadresse an das Wiener Volk. Ist das nicht der Beweis? Nur eine Erhebung des Volkes mit der Waffe in der Hand kann den wirklichen Umschwung bringen, wie schon in Paris. Keine endlosen gesetzlichen Vereinbarungsverhandlungen mit den Fürsten. Also genau die gewaltige Tat, auf die die Demokraten heute abermals aus mehreren Gründen und Skrupeln verzichtet haben. Natürlich stellt sich die dramatische Frage für Hecker und Struve augenblicklich erneut, dieses Mal noch viel dringlicher. Begehen Sie keinen verheerenden Fehler, indem Sie die Tat nicht wagen? Indem Sie sich jetzt auf das Vorparlament, große Volksversammlung, den guten Geist der Opposition, immer schärfere Forderungskataloge, das Knüpfen nationaler Netzwerke oder den Aufbau demokratischer Vereine und Strukturen fokussieren, denn all das tun Sie gerade. Sie arbeiten 18, 20 Stunden am Tag, fast ohne Schlaf seit 3 Wochen auf den verschiedensten Ebenen, aber nicht an der Erhebung. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätte die Nachricht aus Wien nur 3 Tage gebraucht, wäre schon heute Morgen vor der Versammlung angekommen. Oder die der Ereignisse in Berlin vom gestrigen und heutigen Tag. Jedenfalls scheint jetzt alles möglich zu sein. Wie sagt es Hecker? Die Menschen machen die Ereignisse, sie fallen nicht vom Himmel. Das ist das Gefühl. Selbst der vorsichtige Offenburger Schulleiter läuft jetzt mit diesem Gefühl durch die abendlichen Straßen, was nur geht, weil er sich sicher ist, die Demokraten sorgen selbst für Ruhe und Ordnung. Immerhin ein beachtlicher Erfolg. Aber reicht er? Fickler findet, da wusste er noch nichts von Wien, auf keinen Fall. Das hatte er auch schon gestern Abend im urigen Gasthof zur Post gesagt, bei der entscheidenden Vorbesprechung der Versammlung. Dabei unter anderem Hecker, Fickler, Struve, Itzstein und Welker. Eine Vorbesprechung, die die gesamte Veranstaltung erst erklärt. Gefahr sei in Verzug, hatte Fickler erklärt und zum unmittelbaren Handeln gemahnt. Konkret, in Offenburg solle die Republik ungesäumt proklamiert werden, die ganze Revolution gewagt werden. Genauer, man solle das badische Volk in Offenburg auch direkt über die Republik abstimmen lassen, nicht nur über die anderen Forderungen, und bei Annahme zur revolutionären Tat schreiten. Alles Warten sei fatal. Allein er fand sehr wenig Unterstützung, notiert Struve. Selbst die Fraktion der entschiedenen Demokraten ist sich uneinig in diesem einen Punkt. Hecker trat ihm mit Heftigkeit entgegen. Doch Struve ist unentschieden, neigt vielleicht eher Fickler zu. Die unvermeidliche Auseinandersetzung im demokratischen Lager bricht offen aus. So auch der Zorn Welkers, ihm platzt der Kragen. Er greift die ganze republikanische Partei mit wütenden und maßlosen Invektiven an, wie Hecker berichtet, von seinen Kollegen, nunmehrigen fürstlichen Bedienten, selbstverständlich sekundiert. Die gesamte einberufene Großveranstaltung steht auf Messers Schneide. Man streitet über Stunden, ohne Einigung. Frühmorgens trifft man sich erneut, dieses Mal im Rathaussaal. Struve kommt mit einem Vorschlag zur Güte. Die Frage der Republik solle nicht vor die Volksversammlung gebracht werden und die Minderheit solle sich der Mehrheit fügen. Fickler fügt sich als guter Demokrat, wenn er es auch für falsch hält. Die Demokraten hätten sich treulich an die Vereinbarung gehalten, schreibt Struve später, indem sie die Frage der Republik nicht in Anregung brachten. 25.000-fach bezeugt, den ganzen Tag über. Der kritische Schulleiter bemerkt es anerkennt. Republikanische Gelüste Einzelner drangen nicht durch. Man habe die republikanisch Gesinnten auf den Zusammentritt deutscher Abgeordneter in Frankfurt, das Vorparlament und das deutsche Parlament vertröstet. Anders, aus Demokratensicht formuliert, man hat die Revolution abermals vorbeiziehen lassen. Dabei habe man sogar auf fürstlicher Seite damit gerechnet. Der preußische Gesandte in Baden hatte am Vorabend der Versammlung zitternd festgehalten: Hacker allein kann in diesem Augenblick vielleicht sagen, ob morgen die Republik erklärt wird oder nicht. In diesen Tagen ist sie in Baden so etwas wie der reife, ja, überreife Apfel, der am Baum hängt. Aber die Demokraten pflücken ihn nicht. Echt deutsche Tage, nennt Herwig es. So nahe, ganz nahe, wie in den nächsten 2 Wochen mit weiteren riesigen Volksversammlungen, kommt die Bewegung der Revolution in den 17 bewegten Monaten selten. In Regierungskreisen hatte man Versammlungsverbote und Ähnliches erörtert, sich aber dagegen entschieden. Man weiß, was das Bankettverbot in Paris ausgelöst hat. Also entscheidet man sich für den eleganten Weg möglichst geräuschloser militärischer Mobilisierung. Kuriere flogen, das badische Militär wurde in Bereitschaft gesetzt. Weiß auch Hecker, wissen alle Demokraten, in Rastatt, in Karlsruhe, Truppen von Bruchsal und Mannheim herbeigezogen. Karlsruhe selbst ward mit Infanterie, Kavallerie und Artillerie gespickt. Das mit dem Militär funktioniere trotz politischen Vakuums völlig reibungslos, wundert sich Hecker. Da ist von einer Schwächung des alten Systems nicht das Geringste zu spüren. Alle Kräfte waren aufgeboten, um über das organisierte, noch nicht mit Waffen versehene Volk herzufallen, wenn es die Republik ausrufen sollte. Eine Erhebung, Hecker argumentiert wie zuvor, hätte in einem sinnlosen Gemetzel geendet. Das Militär und die Fürsten warteten nur darauf. Man hat mehrmals gesagt, hätte man in Offenburg losgeschlagen, so hätten die badischen Republikaner gesiegt. Verteidigt er sich noch in seinem Buch über 1848. Das können nur Leute sagen, welchen die Lage der Dinge völlig unbekannt war. Zu jeder Zeit war das Volk weder bewaffnet noch organisiert, ein gehöriger Zusammenhang im Lande fehlte. Erst einmal müsse man die Bürgerarmeen einrichten, worauf er und Struve in Mannheim viel Zeit aufwenden. Hecker selbst wird Kommandant der städtischen Bürgerwehr mit 2000 Mann, alles Schritt für Schritt. Dass es dann zu spät sein könnte, weiß er tragischerweise ebenso, das ist ja das Dilemma. Struve und Hecker wissen zu genau, dass Dinge ein Momentum haben und man es verlieren kann. Zudem ist ihnen bewusst, dass die Menschen auf ihre Parole hören würden, auf ihr Zeichen warten. Die Versammlung hatte deutlich gemacht, dass sie vom guten Willen der Regierung nichts mehr erwarte. Eigentlich nur die Furcht vor offener Gewalt oder aber letztere selbst würde die Machthaber bewegen, den Bürgern ihre ewigen und unveräußerlichen Rechte zu gewähren. Ja, von vielen war die Erwartung ausgesprochen, dass, wenn die Regierung den Beschlüssen der Volksversammlung nicht sofort Folge leisten sollte, Gewalt gebraucht werden würde. Die Beiträge sind bezeugt, selbst von Zeitungen, auch wenn sie von der festlichen Harmonie des Tages eingelullt werden. Auch diese Schwüre wurden geleistet. Alle Anwesenden erklärten sich bereit, auf die erste Aufforderung der Führer zum Schwerte zu greifen. Eine dramatische Erklärung. Hecker seinerseits erklärt unumwunden, das Volk sei von ihm aufgefordert worden, sich zu bewaffnen und bereit zu halten, um auf den erschallenden Ruf »Jetzt ist es Zeit«, die Feuerzeichen auf den Bergen anzuzünden, sich in Massen zu erheben für den deutschen Freistaat. Das hatten sie bisher nicht formuliert. In diesem Belang gehen sie weiter als zuvor. Das liberale Offenburger Wochenblatt, das wie der Schulleiter gehörige Angst vor Ruhestörungen hat, gibt die Sätze gewissenhaft wieder und beanstandet nichts. Es dokumentiert ungeheure Beifallsrufe bei diesen und folgenden Worten. Einstweilen aber tue Not, dass sich das Volk organisiere und bewaffne zum Schutze seiner Magna Carta, sagt Hecker. Nicht bloß der Großherzog und die Regierung, auch Marti, Bassermann und von Gagern vernehmen die Sätze. Jedes einzelne Wort, auch die des Treffens am Abend vor der Versammlung. Welker, nun ganz ihr Mann, ist bei allem dabei. Hecker und Struve gehen weiter als bisher, aber nicht so weit, wie Fickler es will. Keine Proklamation der Republik in Baden, im Moment zumindest nicht. Keine bewaffnete Erhebung, im Moment zumindest nicht. Die republikanischen Leiter lebten, schreibt Struve, in der festen Zuversicht, in Frankfurt die Permanenz der großen Versammlung durchzusetzen und damit die Sache der Republik auf einem großen Felde für ganz Deutschland zu entscheiden. Bis Frankfurt sind es am Tag der Offenburger Versammlung nur noch 10 Tage. Am 29. März soll es losgehen. Zudem treiben Hecker und Struve energisch voran, was ihnen unerlässlich scheint, um überhaupt erst die Grundlagen für eine revolutionäre Erhebung zu schaffen. Zunächst, so Hecker, müsse man weiteres und sichereres Terrain gewinnen, sowie die Überzeugung bei der Mehrheit Wurzel fassen lassen, dass nur von einer republikanischen Staatsform allein gründliche Abhilfe zu erwarten sei. Dann erst könne ja der rechte Moment kommen. Deutsche Gründlichkeit, hört man Heine und Herwig sagen. Bei nicht wenigen ist die Enttäuschung groß. Sie kamen genau für das. Die Proklamation der Republik. Und sie wurden wieder vertröstet. Hecker und Struve geraten immer heftiger zwischen die Fronten. Das populärste Flugblatt der Offenburger Tage, das schon in den Tagen zuvor in den Gasthäusern von, wie der Schulleiter schreibt, jungen Menschen öffentlich verlesen wurde, pointiert: 34 Fürsten oder eine Republik? Die Frage ist sehr einfach. Können wir frei werden und einig und wohlfrei regiert unter 34 Fürsten? Die Antwort ist: Nein. Mit schönen Reden lasse man sich nun nicht mehr abspeisen. Das Volk werde sich sonst von den bisherigen Führern trennen und auf eigene Faust handeln. Nicht mehr auf die Zahmen hören. Die Ansage ist überdeutlich. Darum, Volk, mahne deinen Führer ernsthaft, Mut und Entschlossenheit zu zeigen oder handle selbst. Wenn die Führer den Mut nicht haben, so rufe du aus: Fort mit den Fürsten und ihrem Anhang. Wir wollen uns selbst regieren, einig, frei und wohlfrei. Es lebe die Republik! Struve, Hecker, Fickler kennen das Flugblatt. Alle kennen es. Die inneren Feinde. Eine demokratische Zurechtrückung. In Offenburg passiert noch etwas Wichtiges, wenn es auch auf den ersten Blick klein scheinen mag. Struve rückt etwas zurecht für die Demokraten. Er weiß, dass die öffentliche Meinung der neue Kampfplatz ist und der Krieg gegen die Demokraten vor allem auch in Worten stattfindet. Er nimmt die propagandistische Formel der inneren Feinde der Fürsten und Konstitutionellen auf und dreht den Spieß um. Es tue Not, schreibt er, dass unser Vaterland bei Zeiten eine feste Stellung seinen auswärtigen und inneren Feinden gegenüber einnehme. Die, die die Demokratie bekämpfen und Millionen Deutsche in Unfreiheit und Elend halten, das sind die inneren Feinde. Die Demokraten fangen spät mit den Gegenangriffen an, aber sie tun es. Wenn es ihnen nicht gelingt, weiß Struve, wird ihnen nichts gelingen. Erhebung ohne Waffen? Wir müssen aus diesem Kampf nicht nur siegreich, sondern auch ohne Vorwurf hervorgehen, hatte der demokratische Schweizer General Dufour für den entscheidenden Kampf zwischen demokratischen und konservativen Kantonen im Vorjahr als Direktive ausgegeben. Hecker und Struve, wie alle deutschen Demokraten, bewundern ihn. Tatsächlich gab es relativ wenig Tote. Die demokratische Revolution in den Alpen kostete 144 Leben. Jedes dennoch eines zu viel, insistierte Dufour. Auch an eine bewaffnete Erhebung werden hohe ethische Anforderungen gestellt. Nicht nur muss man den Gefahren einer dumpfdunklen Revolution entgehen, sondern, selbst bei den lichten Erhebungen, unbedingt auch einem größeren Blutvergießen. Hecker formuliert den selbstgestellten Anspruch: zwar bewaffnet, aber ohne Schwertstreich zum Siege, ohne heißen Kampf, nur durch einen Aufstand in Masse. Die Erhebung soll sich als ein wahrer Festzug abspielen. Er formuliert die Idee wieder und wieder. Man war der festen Zuversicht, dass es keines Schwertstreiches und keines Schusses bedürfe. Man konnte auf eine Erhebung in Masse, auf die Anziehungskraft der Macht der Ideen, auf das lawinenartige Fortwälzen des aus klarer Tiefe des Volkslebens hervorgebrochenen Stromes rechnen. Das wäre die ideale, die vollkommene Revolution des vollkommenen rechten Moments. Diese Art Revolution und nur diese entspräche der Neigung der Badener, so der Chef der badischen Volkswehr. Man kann nicht leugnen, dass die meisten gern auf friedlichem Wege ohne Revolution zur Republik gelangen wollten. Eine Revolution als Festzug, auf dem man die Seelen, Herzen, Köpfe der Menschen einsammelt, bis es so viele sind, dass den Herrschenden klar ist, es ist vorbei. Die potenzielle Gewalt müsste so groß sein, dass reale Gewalt nicht oder nur minimal zum Einsatz käme. So stellen Hecker und Struve es sich vor, und nicht nur sie, sondern alle maßgeblichen Demokraten, wenn sie überhaupt an eine Erhebung denken, auch Fickler, auch Georg und Emma Herwegh. Nach Offenburg. Die Funken sprühen wieder. Ende März. Das badische Volk hat einen großen Tag gefeiert, berichtet das moderat freiheitsliebende Offenburger Wochenblatt, der nicht nur ein Zeichen der wiedererrungenen Freiheit, sondern auch zugleich ein Beweis war, dass es der Freiheit würdig, sie zu gebrauchen wisse. Der Beweis? Alles geschah in musterhafter Ruhe und Ordnung. Reiche Saat für die Zukunft, resümiert der Journalist. Itzstein meint, der in unseren Annalen ewig merkwürdige Tag hat bewiesen, dass man ohne alle Gefahr einem wackeren Volk Freiheit und Selbstständigkeit gewähren kann. Der Plan der Demokraten scheint aufzugehen. Ist es doch ganz genau der richtige Weg? Sie gewinnen mehr und mehr Menschen, bauen Ängste und Skepsis ab. Offenburg ist ein neues Initial. Die Versammlung findet nicht nur in Baden und im Südwesten, sondern bundesweit enorme Resonanz, vor allem aber in Baden. In der Residenzstadt Karlsruhe herrscht erneut revolutionäres Flair. Eine wahrhaft patriotische Begeisterung belebt die Stadt, die Straßen sind mit Menschen dicht gefüllt, sie reichen sich die Hände. Auch das hat es noch nie gegeben. Während die Menschen in Offenburg auf dem Marktplatz zusammenkommen, geschieht das Gleiche in Karlsruhe als öffentliches Mithören aus der Ferne. Mehrmals bringt die Eisenbahnrevolutionsmaschine neueste Nachrichten. Schon um 12 Uhr langte die erste Nachricht ein, dass wohl 10.000 Männer in Offenburg versammelt seien, aber die schönste Ordnung herrsche und die ganz wenigen Leute, die mit Waffen erschienen, solche vor dem Einzug abgelegt hätten. Um 3 Uhr bestätigte der Bahnzug den ruhigen Verlauf der Verhandlungen und schon um 4:30 brachte ein eigenes Lokomotiv den Abgesandten der Regierung, der die schnell verbreiteten Beschlüsse dieses großartigen Volksfestes mitteilte. Auch hier, das Vivat auf die Ordnung steht vor dem auf die Freiheit. In Mannheim und Karlsruhe sind die ersten Funken geflogen, im Lavieren, Düpieren und Zögern sind sie fast erstorben. Nun glühen sie wieder, gar noch heftiger. Die Fürsten kriegen es erneut mit der Angst zu tun, mehr als zuvor. Zum einen können sie nicht fassen, wie glimpflich sie bisher davongekommen sind, zum anderen befürchten sie jetzt jeden Tag den Ausbruch der bewaffneten Revolte. Eilig löst die Karlsruher Regierung, wie von den 25.000 gefordert, den Kriegsminister und den Kommandeur der badischen Division ab, ein Bruder des Großherzogs. Aber mehr passiert erst einmal nicht, wie immer. Minimal reale Konzession, ansonsten vage Zusagen für Prüfungen des Geforderten. Waffen. Wer bekommt sie und wer nicht? Ende März. Hecker und Struve sind alles andere als Träumer. Sie konzentrieren sich, neben Aktivitäten wie den Aufbau der badischen Vereinsstruktur, der Organisation weiterer Volksversammlungen und intensiven Vorbereitungen auf das Vorparlament, auf den militärischen Aspekt. Gemäß der strengen Beschlüsse der Versammlung soll auf der Stelle eine Verschmelzung der Bürgerwehr und des stehenden Heeres zum Behufe der Bildung einer wahren, alle waffenfähigen Männer umfassende Volkswehr durchgeführt werden. Nur das Volk zu bewaffnen, so noch die allererste Mannheimer Forderung, reicht nicht. Man braucht das reguläre Militär, es darf nicht auf der Seite der alten Macht stehen. In Paris ist der Übertritt von großen Teilen der königlichen Soldaten zum Volk der Wendepunkt gewesen. Liberale wie Itzstein sind dabei, die Konstitutionellen möchten genau das um jeden Preis verhindern. Nicht zufällig eskaliert nach Offenburg der Streit um das Militär. Ganz grundsätzlich. Was bedeutet das Prinzip Bürgerwehr? Dass wirklich jeder körperlich und geistig dazu taugliche, volljährige Mann eine Waffe in die Hand gedrückt bekommt und an ihr ausgebildet wird? Wirklich alle? auch die unteren Volksschichten, die offiziell sogenannten Nichtbürger, Arbeiter, Bauern, Handwerker? Oder doch bloß die Vollbürger? Der Streit entzündet sich an der Frage, ob die Bürgerwehrleute selbst für ihre professionelle Bewaffnung Sorge tragen müssen. Dann ist das einfache Volk raus. Die Diskussion läuft analog zu der, wer überhaupt wählen darf. Marty und Martys Freunde bestehen auf einer selektiven Bürgerwehr. Nur Vollbürger sollen Waffen tragen. Die städtische Oberschicht. Der Mannheimer Gemeinderat ruft eine Kommission ein, in der auch Struve sitzt. Das demokratische Votum ist die Minderheit. Also plädiert sie genau dafür, eine Bürgerwehr aus Vollbürgern. Diese ist 2000 Mann stark. Hecker wird an ihre Spitze gewählt. Auch die Hauptleute sind gewählt, fast die gesamte Mannheimer politische Oppositionsprominenz, auch Marty, Seuron, Bassermann, Struve und andere Demokraten. Doch geben sich die Mannheimer Demokraten nicht geschlagen und richten zusätzlich ein Komitee zur Gründung eines Freikorps ein. Das Korps soll unabhängig von der offiziellen Bürgerwehr funktionieren und jedem Mannheimer jeder Schicht über 18 Jahren offenstehen. Damit gibt es jetzt zwei Bürgerwehren. Separat exerzieren sie auf dem Mannheimer Kapuzinerplatz. Für das Freikorps stellt sich nun allerdings die Frage, wem es unterstellt sei. Den städtischen Behörden wie die offizielle Bürgerwehr, also dem herrschenden System? Erst einmal gibt es sich unabhängig. 500 Mann stark, an der Spitze ein erst 23-jähriger, doch bereits erfahrener Kommandant, Franz Siegel, ehemaliger Leutnant der Mannheimer Garnison, der 1847 wegen Sympathien mit der Opposition Abschied hat nehmen müssen. Ein Demokrat mit hoher Stirn und scharfem Blick, der noch eine bedeutende Rolle spielen wird. Nur für die Hälfte seines Freikorps gibt es Gewehre, die andere Hälfte wird mit eilig geschmiedeten Sensen bewaffnet, durch die polnischen Aufstände von 1830 als Waffen populär gemacht. Sofort tauft man das Freikorps die Sensenmänner. Stadtamt und Bürgermeister beraten umgehend die Auflösung des Freikorps, aber das geht selbst dem liberal dominierten Gemeinderat zu weit. Durch Vermittlung Heckers wird das Freikorps schließlich als eigenes Bataillon in die offizielle Wehr aufgenommen. Ein Kompromiss. Zuspitzungen. Karlsruhe, 24. März. Ordnungsgemäß tagt die Zweite Kammer am 24. März im prachtvollen Karlsruher Ständehaus. Der Deputierte Bassermann, seit neuestem dem badischen Gesandten Welker beim Bundestag in Frankfurt als Vertrauensmann an die Seite gestellt, noch eine konstitutionelle Karriere, stellt einen Antrag. Welker und andere haben haarklein von Offenburg berichtet. Nicht von Harmonie hingegen, sondern eben von einem der bösartigsten Ereignisse der »schlimmen Tage«, wie der Primus inter pares der Ordnungspartei das Treffen bezeichnete. Bassermann, Stirnglatze, eine wuchtige Nase und noch wuchtigere Augenbrauen, tritt resolut auf. »Meine Herren, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie da, wo die Herrschaft der Gewalt beginnt, die der gesetzlichen Freiheit aufhört. Gegen jedwede Störung der gesetzlichen Ordnung sowie freventliche Handlungen gegen Personen und Eigentum«, wettert er, »werde man mit kräftiger Handhabung des sie schützenden Gesetzes vorzugehen wissen.« Er meint, natürlich, die Demokraten. Speziell den entschiedensten unter ihnen, Fickler. Dieser habe in seiner Zeitung zu offener Gewalt aufgerufen, was Fickler nie getan hat. Täglich stieg die Gefahr, dass der Radikalismus die Herrschaft gewinne, behaupten Gagan und seine Freunde. Zur Frage, ob sie es wirklich für möglich halten, dass die Demokraten das Land übernehmen könnten, meint einer seiner Biografen, Gagan hielte das deutsche Volk prinzipiell für eine französische, anarchische Revolution zu konservativ und organisatorisch. Offiziell spricht er freilich ganz anders. Mächtig war die Gärung gestiegen. Und während Männer von gemäßigten Meinungen, die nach keiner Seite hin mehr Gehör fanden, sich zurückzogen, schreibt der amtierende Regierungschef, zudem Innen- und Außenminister, müsse man unbedingt vermeiden, dass die öffentliche Meinung der Führung der Radikalen immer mehr anheimfalle. Der Hauptfeind ist nun endgültig ein anderer als die Fürsten. Der Kampf gegen den Radikalismus, schreibt ein Biograf, war, denn auch 1848, die erste und schwerste Aufgabe Gagans und seiner Freunde. Er hebt hervor, dass sie es waren, die den Fürsten erst die Augen geöffnet haben, wie groß die demokratische Gefahr in Wirklichkeit war, ja, wie grob sie getäuscht worden waren durch diejenigen, die sie in dem Glauben erhalten hatten, dass es nur eine Handvoll Faktioser sei, welche gegen die bestehenden Zustände ankämpften. Die Mission der Konstitutionellen, die Bewegung in geordnete Bahnen zu leiten, das ist vorzugsweise der Kraft und dem Ansehen der Männer zu danken, wie Gagan in Hessen, Welker, Bassermann, Marti in Baden. So klingt die Geschichte der Märzrevolution aus der Perspektive der Ordnungspartei. Die Kammerinitiative Bassermanns ist indessen nur der Anfang. Gefahr in Vollzug. Der Einfall der Franzosen. Ende März. Eine räuberische Invasion aus Frankreich stehe unmittelbar bevor, erklärt Gagan Ende März am 27. in einer großen Kammerrede in Darmstadt. Bereits in einer Kammerrede Ende Februar hatte er dringend vor der von außen drohenden Gefahr gewarnt. Die Franzosen, sein Kindheits- und Jugendtrauma. Und Gagan ist bewusst, dass er mit seinen Aversionen bei weitem nicht alleine steht. Viele Deutsche haben Angst vor den Franzosen. Gagan kennt die Affekte, das Ressentiment, den Franzosenhass. Auch den aus politischen Gründen. Jetzt, in diesem Augenblick, wo die Französische Republik vor Unruhe zittert, ihre Staatsform über ganz Europa auszubreiten, ängstigt Martis Deutsche Zeitung ihre Leser. Nicht nur die preußischen, sondern alle deutschen Gesandten in Paris, die Fürsten, die Regierung, einschließlich des hessischen Regierungschefs Gagan, die Geheimdienste und das Militär wissen bereits wenige Tage nach der Revolution in Paris, dass von Frankreich keine Gefahr droht. Der Historiker Valentin hat große Mühe darauf verwandt, es zu dokumentieren. Aber um die Realität geht es nicht. Es sind interessanterweise auch weniger die Fürsten, die jetzt, ab Mitte März, das Thema aufbringen, sondern die Konstitutionellen. Und offiziell die südwestdeutschen Märzregierung, verantwortlich für die Sorge für den Schutz der äußeren und inneren Sicherheit. Gagan, Marti, Welker, Bassermann wissen genau, was für ein politisches Instrument das Thema darstellt. Keines der verantwortlichen Regierungsmitglieder der neuen Französischen Republik beabsichtigt eine Invasion. Umgekehrt sieht die Sache anders aus. Einige deutsche Herrscher erwägen, wie gesehen, eine Invasion in Frankreich. Die Frankfurter Bürger sind in dieser Hinsicht Anfang März so besorgt, dass sie sich damit offiziell an die Stadt wenden. Forderungen an den Senat stellen. Hoher Senat! In unserem nächsten Nachbarland sehen wir plötzlich statt des Königtums die Republik. Dringlich erinnern Sie an die erste Mahnung der Geschichte. Keinen Angriffskrieg gegen Frankreich. Mit einer kompakten Begründung. Wer Freiheit will, muss auf Freiheit achten und gewähren. Das Mandat der 30.000 von Freiburg. Warmlaufen für das Vorparlament. 26. März. Mit Offenburg beginnt eine ganze Reihe großer, energiegeladener badischer Volksversammlungen, unter anderem in Enten, Waldshut, Stochach, Donaueschingen und nun, am 26. März, gleich zwei Versammlungen an einem Tage, in Heidelberg und Freiburg. Zufrieden bemerken Hecker und Struve, überall sprach man sich im gleichen Sinne aus. In Baden zumindest. Freiburg übertrifft alles. Dort folgten rund 30.000 Menschen Struves und Heckers Aufruf. Der Zulauf wird immer größer. Schon am nächsten Morgen werden die beiden Demokraten zum Vorparlament aufbrechen. In Freiburg herrscht die Stimmung, die sie mit nach Frankfurt nehmen. Mehr noch, die Versammlung gibt dem Mandat, mit dem Hecker und Struve zur Versammlung fahren, die letzte Prägung. Jetzt, bei der größten dieser Veranstaltungen, wird nun ausdrücklich auch die größte aller Forderungen gestellt. Die Republik. Das deutsche Volk verlange eine Verbesserung an Haupt und Gliedern. Das zu erwartende deutsche Parlament solle eine neue Verfassung Deutschlands auf den Grundlagen der föderativen Republik des republikanischen Bundesstaates feststellen. Durch eine Reihe von Gesetzen, welche ganz Deutschland gemeinsam umfassen, leiste das Parlament allen gerechten Forderungen des Volkes Genüge. Das Wichtigste ist sicherlich die Schärfung der Haltung, die die Menschen Hecker und Struve mit auf den Weg nach Frankfurt geben. Auch zu Freiburg sprach sich das Volk entschieden dahin aus, dass Gewalt gebraucht werden müsste, falls die Regierung nicht sämtliche Beschlüsse der Volksversammlung vollziehen würde. Hecker nimmt das so mit. Das Verlangen, an die Stelle der bisherigen Staatsform die Republik zu setzen, gab sich allenthalben, laut und energisch in Schrift und Wort, neben dem Rufe nach Waffen, kund. Der Auftrag ist glasklar. Umsetzung aller Beschlüsse des Volkes, also Revolution, wenn auch noch ohne republikanische Republik oder bewaffnete Erhebung. Der emotionale Freiburger Schlüsselmoment ist sicher dieser. Einer der Redner fragt das Volk, ob es sich wie ein Mann erheben wolle, falls Hecker an seine Schild schlagen sollte. Ein vieltausendstimmiges, donnerndes Ja erschallte. Nach den unerhörten Nachrichten aus Wien hatte eine zweite Meldung die deutschen Länder und ganz Europa erschüttert. Die Wirkung ist gewaltig. Auch sie verändert die revolutionäre Lage und Stimmung noch einmal, in verschiedenster Weise. Auf jeden Fall führt sie zu einer weiteren Forderung der 30.000 Freiburger, die einem ein Schauer über den Rücken laufen lässt. Das Volk verlangt Bürgschaften, dass ähnliche Schlechtereien, wie sie zu Wien und in noch weit schrecklicherem Maße zu Berlin stattfanden, sich nicht wiederholen können. Noch einmal zurück nach Paris. Ein weltgeschichtlicher Abend. Da plötzlich fasst mich eine Wache, nimmt mich gefangen und wirft mich in ein dunkles Gefängnis. Die Baronesse von Westfalen, eine schöne und überaus kluge 34-Jährige, findet sich am 4. März 1848 in Brüssel um 3 Uhr morgens plötzlich verhaftet. Man stößt mich in ein dunkles Gemach. Für 18 Stunden. Nach stundenlangem Verhör wird sie von Gendarmen nach Hause eskortiert, wo ihre 3 kleinen Kinder warten. Die gewandte Baroness ist besser unter dem Namen Jenny Marx bekannt. Trotz ihrer Zugehörigkeit zur preußischen Aristokratie ist sie glühende Kommunistin. Jetzt wird sie aus Brüssel und Belgien verbannt. Am 6. März flieht sie, den gesamten Hausstand zurücklassend, mit ihren Kindern nach Paris, wo ihr Mann Karl Marx, kurz vor ihr verhaftet und ebenfalls aus Brüssel verstoßen, bereits gelandet ist. Paris, das die Marxens aufgrund preußischer Intervention hat ausweisen müssen, empfängt sie nach der Revolution jetzt mit offenen Armen. Wackerer, aufrichtiger Marx, der Boden der Französischen Republik ist eine Freistätte für alle Freunde der Freiheit, heißt ihn ein Mitglied der neuen provisorischen Regierung willkommen. Marx hat Wind unter den Flügeln, die Brüsseler Schikanen beflügeln seinen Tatendurst nur. Hier wird die Bourgeoisie wieder grässlich frech und reaktionär, schreibt er an Engels aus der Revolutionshauptstadt. Mais elle verra. Er hört von seinen Freunden, den Heerwegs, dass es am nächsten Abend, dem 6. März, eine große Demokratenversammlung geben wird. Die von Emma und Georg Heerweg mitgegründete Deutsche Demokratische Gesellschaft will die beabsichtigte Dankesadresse ans französische Volk beschließen. Marx soll unbedingt dazukommen. Die Versammlung an diesem Abend schlägt alle vorherigen. Um die 4000 Exildeutsche kommen. Darunter natürlich Emma und ihr Trauzeuge Bakunin. Auch der dezidierte Demokrat Wilhelm Liebknecht, einer der späteren Gründerväter der deutschen Sozialdemokratie. Schon der Ort ist ein Mythos. Der Saal Valentino, Rue Saint-Honoré à Paris. Ein echter Ballsaal, der mit dem Slogan »Der geräumigste, luxuriöseste und angenehmste Saal der Hauptstadt« wirbt. Fast jeden Abend der Woche lädt er die Pariser zum Ball, und in anderen Abenden wird er gerne für große Banketts und Versammlungen genutzt, Auch Bakunin hat hier schon Tiraden gefeuert, am 29. November des letzten Jahres erst, vor 1500 Kompartisanen bei einem feierlichen Bankett zur Feier der polnischen Erhebung 1830-1831. Neoklassizistisch, auch von innen schlanke Säulen bis zur hohen Decke mit prunkendem Stuck, Licht durchflutet am Tag, in der Nacht erleuchtet von prachtvollen Kronleuchtern und kleinen ballonrunden Gaslampen an den Seiten. Bestuhlt für 1200 Besucher. Heute, bei der Großveranstaltung am 6. März, wird gestanden. Deutsche Arbeiter und Handwerker, Schuhmacher, Schneider, Tischler, Druckergesellen sind gekommen, Straßenfeger, Tagelöhner. Auch Journalisten, Redakteure. Georg Herwig schmettert seinen von Emma mitverfassten Redeentwurf in den teils beifallstrunken lauten, dann wieder mucksmäuschenstillen Saal. Der Sieg der Demokratie für ganz Europa ist entschieden. Gruß und Dank dir, französisches Volk. Du hast endlich den Funken der Freiheit zur Flamme entfacht, die Licht und Wärme bis in die letzte Hütte verbreiten soll. Überall in Europa erwachen die demokratischen Ideen. Überall stehen Millionen Männer bereit, dafür zu leben und zu sterben. Das Pathos ist todernst gemeint. Die Demokratie werde das Paradies auf Erden schaffen, so viel Paradies auf Erden möglich ist. Herwig schließt: Es lebe die Freiheit, die Gleichheit, die Bruderliebe. Es lebe die Demokratie. Es lebe die Europäische Republik. Als Herwig fertig ist, steht ein weiterer Redner auf, Jakob Venedey, holt tief Luft, um den großen Saal auch wirklich zu erreichen, und hält den 4000 ein deutlich anderes Paradies vor Augen, ein prononciert deutsches, nationales. Emma hört ihm mit wachsendem Entsetzen zu und notiert: Während die Adresse von Herwig im rein demokratischen Sinne und so abgefasst war, dass sie jeder freie, gute Mensch ohne Bedenken unterzeichnen konnte, gleichviel auf welchem Dogma er sonst auch schwören mochte, war die Venedeysche ganz im eng patriotischen Sinne von 1813 und 15 gehalten und verfehlte dadurch komplett ihre Wirkung. Sie ärgert sich in jeder Hinsicht. Einmal dem französischen Volke gegenüber, dem sie in sehr geschmackvoller Form eine nur sehr kärgliche Anerkennung zollte, dann allen Deutschen gegenüber, die den hier errungenen Sieg nicht als einen speziell französischen ansahen, sondern als einen, dessen Früchte der ganzen Menschheit zukommen sollten, wie alle Völker ihren lebendigen Anteil daran gehabt. Die nationale Okkupation ihrer schönen demokratischen Bewegung empört Emma. Während die Republik von Demokraten als ein großes, weltbefreiendes Ereignis erkannt und begrüßt wurde, bemühen sich die Nationalen, dem neugeborenen Kinde gleich einen Taufschein auszustellen. Ihr Demokratieverständnis ist wesentlich kosmopolitischen Charakters, aufbauend auf Emanzipationsgedanken von Goethe und Schiller, im Einklang mit Börnes Völkerfrühling, mit Heines Deutschlandkritik und mit Struves, Heckers und Blums Ideen. Während diese, wie sie selbst, sich für die Europäische Republik in die Brust werfen, will Venedey vorderhand für die deutsche Nation kämpfen. »Blondes Kind Tusneldas« oder »Teutoburger Waldmenschen« spotten andere über seine »schwarz-rot-goldenen Theorien«. Heine bezeichnet ihn als patriotischen Kloputzer, der die Latrinen des deutschen Vaterlands sauber hält. Eigentlich ist Venedey Schriftsteller und Journalist, Korrespondent der Augsburger Allgemeinen Zeitung und ein profilierter Oppositioneller, der in Paris zeitweise den sozialrevolutionären Bund der Geächteten geleitet hat. Ein politisch komplizierter Fall, denn er wird die Demokraten im Vorparlament bekämpfen, hält jedoch an bestimmten republikanischen Impulsen fest. Im Saal Valentino steht Venedey hier und heute exemplarisch für die Nationale Partei, wie Emma sie nennt, wobei damals längst schon ganz andere deutschnationale Töne gespuckt werden. Doch Emma sieht messerscharf, was sich anbahnt, der historische Kampf zwischen Demokratie und Nationalismus. Sie formuliert ihren Satz von den beiden Elementen, die nun zu einem epochalen Showdown antreten. Die neue demokratische Freiheit versus einen neuen, scheußlichsten Absolutismus des Nationalen. Zusätzlich zu dem Showdown Demokratie und Monarchie, respektive dem Kampf der Volksherrschaft und der Einherrschaft, wie Struve es nennt. Und dem Kampf der demokratischen Ideen mit dem alten und neuen konstitutionellen Liberalismus. Hier und heute, im Pariser Saal Valentino, eröffnet sich aber noch eine weitere epochale Front. Eine vierte für die Demokraten. Der nächste Redner ist Marx, Kommunist, kein Demokrat mehr in Herwegssinne. Heute Abend gilt das mehr als je zuvor, denn heute distanziert er sich überdeutlich von seinen früheren Freunden. Außer diesen beiden Parteien, der demokratischen und nationalen, hält Emma fest, bildet sich leider bei der Gründung der Gesellschaft der Deutschen Demokraten noch eine dritte, die den beiden anderen entgegen war und dadurch eine neue Spaltung der Kräfte veranlasste, die Herweg so gerne auf einen Kampfplatz zum gemeinsamen Wirken vereinigt hätte. Ich spreche hier von einem Teil der Kommunisten, die sich gleich von den Demokraten lossagen und einen Separatclub bildeten, welche sich in dem demokratischen Verein nicht ausschließlich repräsentiert sahen. Von Seiten Marx und des Kommunistischen Bundes heißt es nach dem Abend so: Die sogenannte Deutsche Demokratische Gesellschaft ist im Wesentlichen antikommunistisch, insofern sie erklärt, dass sie den Kampf zwischen der proletarischen und der bürgerlichen Klasse nicht anerkennt. Marx meint das ganze große, idealistisch gewaltsame Konstrukt, dass es nur eine einzige Lösung für die vermurkste Weltgeschichte gebe: die Diktatur des Proletariats als Vernichtung der bürgerlichen Klasse. Was er an diesem Abend im Kern sagt, lässt sich präzise nachlesen, in seinem gerade geschriebenen, vor 3 Wochen erschienenen Manifest. Kategorisch lehnen es Emma und Georg ab, wie Emma schreibt, sich zu einer Kirche oder Kapelle, einem Dogma zu bekennen. Dogma im Sinne eines geschlossenen, doktrinären Systems, wie es schon Ruge, Bakunin oder Heine ablehnten. Marx vollzieht den offenen Bruch mit den Demokraten. Und die Demokraten, so wie Herweg, mit ihm und dem Kommunismus. Wütend schreibt Marx an Engels: Bornstedt von der Demokratischen Gesellschaft und Herweg benehmen sich als Lumpen. Sie haben hier einen schwarz-rot-goldenen Verein Contre nous gegründet. Noch in Brüssel hat Marx vom Bund der Kommunisten alle Befugnisse übertragen bekommen, er spricht also auch offiziell für seine Partei. Wer auch im Saal dabei ist, ein Pariser Vertrauensmann und Spion Gagans. Eilfertig meldet er nach Darmstadt: Die Kommunisten unter der Leitung eines gewissen Marx sind vorderhand von dem demokratischen Komitee getrennt. Besonders schlimm ist diese Folge der Trennung. Von heute auf morgen zerbricht Emmas und Jennys enge Freundschaft. Am Abend des 6. März fand nicht nur der Bruch zwischen Demokraten und Kommunisten statt, hier kollidieren 3 der maßgeblichen politischen Paradigmen des späten 19. und 20. Jahrhunderts. Nach den Reden und dem Streit wird die Herwegsche demokratische Grußadresse an die Franzosen von den Tausenden im Saal Valentino angenommen. Deutlich stimmen sie gegen Venedey. Auch bei der anschließend diskutierten Frage, was über die Grußadresse zu tun sei, sind die Demokraten und die Kommunisten nicht einer Meinung. Marx spricht sich gegen den Vorschlag zur Bildung einer Freiheitsarmee aus, die, unter ganz bestimmten Umständen, eventuell helfen soll im deutschen Kampf gegen die Fürstenarmeen. Vor allem der Co-Vorsitzende der Demokratischen Gesellschaft pusht die Idee, Bornstedt. Georg ist sich sehr unsicher, schwankt stark. Bornstedt geht weit, sogar so weit. Mit oder ohne Zustimmung des Komitees, also Herwegs. Marx und Engels haben sowieso eine andere Taktik. Sie gründen gegenaktiv den Club der deutschen Arbeiter, wollen die vielen tausend Deutsch-Pariser dort versammeln. Das Café Picard wird ihr Vereinslokal, dort unterrichten sie Arbeiter im Klassenkampf, damit sie nach Deutschland zurückkehren, nach Köln zum Beispiel, und systematisch agitieren, einzeln, in kleinen Gruppen, nicht als Armee. Die Gründung der Armee der Freiheit. Französisches Volk, wir gehen Hand in Hand mit dir. Am 8. März ist es soweit. Feierlich wird die Adresse von Georg Herweg im Rathaus vorgetragen. Unterzeichnet ist die Adresse von 6000 Deutschparisern. Die Veranstaltung wird zur Sternstunde deutsch-französischer Innigkeit, im schönsten demokratischen Geist. Schon der Zug zum Rathaus wird von den Parisern bejubelt. Wann hat es das je noch gegeben? Begleitet von 500 Sängern, die französische und deutsche Revolutionslieder schmettern. Die schwarz-rot-goldene Fahne und die Trikolore, verbunden durch ein Spruchband mit der Aufschrift »Brüderlichkeit«. Die Marseillaise erklingt vor dem Rathaus. Nur wenige passen ins Gebäude, die meisten stehen, vereint mit den begeisterten französischen Freunden, vor dem Rathaus. Dabei ist den Deutschen eines wichtig. Die einzige Hilfe, welche wir von dir, von Frankreich, begehren, ist, dass du standhaft bleibst und uns zujauchzest, wenn wir von den Zinnen des von deutschen Händen eroberten Deutschlands dir zurufen: Es lebe die Freiheit, die Gleichheit, die Bruderliebe. Es lebe die Demokratie. Es lebe die Europäische Republik. Wichtig, französische Truppen werden nicht begehrt. Für die provisorische Regierung antwortet der Justizminister im Namen der Bürger Frankreichs, eine Rede europäischer Dimension, eine Rede, die über Krieg und Frieden entscheiden kann. So hören alle ganz genau hin, auf jedes einzelne Wort. Alle Parteien, alle politischen Lager aller Länder. Bürger Deutschlands, unsere Herzen sind lebhaft bewegt durch die noblen Worte, die Sie uns gerade hören ließen. Sie sind des Volkes, das Sie repräsentieren, würdig, wie auch der Ära der Freiheit, in die Frankreich zuerst eingetreten ist, ihm jedoch alle vernünftigen Nationen, die ebenfalls frei sein wollen, folgen werden. Er wird, wie Herweg zuvor, ständig von jubelndem »Bravo« und »Jawohl« unterbrochen. Nun folgen klare, wohlgesetzte Worte. »Als Heimstatt der Philosophie und der Gelehrten weiß es sehr wohl um den Wert der Freiheit. Und wir haben die Gewissheit, dass es sie alleine erobern wird, ohne fremde Hilfe, außer dem lebendigen Beispiel, das wir den Völkern geben«, das Beispiel, das allen beweisen muss, dass die Freiheit das höchste aller Güte ist und das dringendste Bedürfnis des Menschen. Riesenapplaus. Es ist, am 8. März, eine erneute, klare politische Ansage der neuen Regierung. Der Minister weiß schon vom Überspringen der Freiheitsfunken. Bürger Deutschlands, alles bewegt sich um uns. Wir wären recht überrascht gewesen, wenn nun, da wir das Signal gegeben haben, Deutschland nicht auch würdevoll erwacht wäre. Es regt sich, es ordnet seine Gedanken. Netter, rücksichtsvoller kann man das nicht formulieren. Deutschland überstürzt sich nicht, es marschiert. Aber wenn Deutschland marschiert, kommt es ans Ziel. Die Deutschen gelten eher als langsam, nicht allzu sehr begabt zur gewandten Bewegung, aber eben als gründlich. In gewisser Weise macht sich die Idee der Freiheitslegion in diesen Tagen selbstständig. Sie hat feurige Anhänger, auch der kampfeswillige Liebknecht ist ganz entschieden dafür. Aber vor allem Bornstedt. Es sei eine wahre Schande, jetzt gesund zu Hause zu sitzen, während sich andere für das Heil der Welt schlagen müssen. Der Satz bringt es ganz gut auf den Punkt. Herweg ist damit nur halb glücklich. Er könnte sich stattdessen auch vorstellen, für das geforderte deutsche Parlament zu kandidieren, zumal das Ziel der Legion vage bleibt, die Unterstützung einer eventuellen Revolution im Heimatland. Es wäre, meint Georg, eine Aktion völlig ins Blaue hinein, eine verzweifelte Aktion. Noch gibt es keinerlei Hinweise auf den Versuch einer Erhebung, nicht einmal in Baden. Nicht einmal genaue, keine belastbaren Informationen über den genauen Stand der Dinge in Baden. Keinen Plan, für nichts. Über das Wie, Wo, Wohin seien die Befürworter noch im Unklaren. Über quasi alles also, bis auf den Willen, es zu tun. Am 9. März wird sie dann in einer gemieteten Reithalle gegründet, die Deutsche Demokratische Legion. Bornstedt wird zum Chef der militärischen Organisation gewählt, Herweg zum politischen Präsidenten. Die Legion hat sogar einen Sitz. Hotel d'Angleterre, Rue Montmartre, 64. Am 15. März schreibt Herwegh in seiner offiziellen Funktion als politischer Präsident selbstbewusst und mit dem obligatorischen Pathos an Hacker, den maßgebenden Demokraten, der den Brief wahrscheinlich 5-6 Tage später erhält, als er und Struve ihre großen Volksversammlungen abhalten, auf jeden Fall noch vor ihrer Abreise zum Vorparlament. Die hiesigen Deutschen fangen an, sich zu organisieren und zu bewaffnen. Rasch würden sie zur Disposition Deutschlands bereit sein, aber streng auf ein Signal von draußen warten. Ein Signal, dass die Hilfe einer disziplinierten deutschen Armee nötig oder gewünscht wird, an den bezeichneten Ort marschieren. Nur dann. Er hängt die Latte noch höher, das ist Herwegs Bedingung auch gegenüber Bauernstedt. Solange Preußen und Russland nicht in Süddeutschland intervenieren oder es zu keinem andauernden, hartnäckigen Kampf zwischen Regierung, Regierungstruppen und Volk kommt, würden die betreffenden Gebiete allein ohne fremde Hilfe fertig werden. Dann bräuchte man sie nicht. Von all dem ist Mitte März natürlich nichts erfüllt. Herwegh ist zu diesem Zeitpunkt klar, wenn, dann könnte das Signal nur von Fickler, Hecker, Struve kommen. Emma und Georg sind entschieden gegen unsinnige Coup de main, sie wollen sich nicht zu Clowns machen. Die Sache kann überhaupt nur etwas werden, wenn sie imposant wird, eine große Bewegung. Und es gibt noch eine demokratische Conditio sine qua non. Die Sache wird so am hellen Tage betrieben. Herwegh will kein Geheimnis daraus machen, im Gegenteil. Es müsste eine öffentliche Aktion sein. Sie müssten offiziell gerufen werden. Vielleicht auch eine ironische Mitteilung an die Geheimpolizei, die mitliest. Herwegh jedenfalls bittet Hacker flehentlich um Ratschläge und Vorschläge und so weiter. Vor allem, das ist der Kern, die Stimmung in Deutschland zu erfahren. Sie müssten alles wissen, was uns in Verbindung mit bereits Organisierten oder zu Organisierenden setzt, uns und der Sache wesentliche Dienste leistet, da es vor allem auf eine Verbindung mit draußen ankommt. Herwegh endet mit einer artigen Empfehlung. Auf die Hilfe der Deutschen in Paris ist jeden Augenblick zu rechnen, und man würde Unrecht tun, sie zu verachten, da viele von ihnen in den 3 großen Tagen mitgefochten und alle gesehen haben, wie man eine Revolution macht und was ein Volk vermag. Seine berühmten Sätze. Das Problem, Hacker und die anderen, Fickler vor allem, wollen gar keine derartige Hilfe. Nicht nur keine französischen Truppen, sondern auch keine deutsche Legion aus Paris. Von Hacker wird Herwegh keinen Antwortbrief erhalten. Auch keinen von Struve oder Fickler. Schon gut eine Woche nach diesem Brief ins Nichts, am 24. März, bricht eine erste Einheit der Freiheitsarmee auf, rund 650, ohne dass eine der Bedingungen vagist erfüllt wäre. Deutlich später, um den 10. April, dann auch Emma und Georg. Insgesamt werden sie rund 900 Freiheitskämpfer sein, exilierte Pariser Deutsche, Handwerker, Arbeiter, ein paar Intellektuelle, die zurück in die Heimat wollen, mitkämpfen für den Sieg über den Despotismus, den Sieg der Demokratie. Wenn es dann überhaupt zum Kampf käme und man sie dabei haben wolle. Militärisch gänzlich unerfahren und miserabel ausgerüstet. Wer nicht dabei und untröstlich darüber ist, der kampfeslustige, blutjunge Liebknecht, er liegt mit einem schweren, fiebrigen Infekt in seinem Pariser Bett. Es ist der Auftakt einer absurden Tragödie. Fickler höchstpersönlich bezieht in seinen Konstanzer Seeblättern glasklar Stellung zu der Frage, ob eine eventuelle Erhebung Hilfe brauche. Kein Ereignis könnte für den Fall einer Erhebung des deutschen Volkes von bedrückenderen Folgen sein als ein solches Einbringen und solche Einmischung. Eine Position in völliger Übereinstimmung mit seinem ganzen politischen Leben und Charakter, kommentiert die Mannheimer Abendzeitung. Fickler ist, wie Hacker und Struve, kategorisch dagegen. Zugespitzt, es wäre ein großes nationales Unglück. Zudem wissen die Demokraten zu genau, dass es ein gefundenes Fressen für die Propaganda der Fürsten- und Märzregierungen wäre. Fickler beendet seinen landesweit aufsehenerregenden Artikel übrigens mit diesen Worten. Liebe Mitbürger zu Stadt und Land! Halten wir fest zusammen, um einerseits die innere Freiheit zu erringen, andererseits wacker und mannhaft dem äußeren Feind zu wehren. Das wären die Franzosen auch für ihn. Vor allem aber sei unsere Hoffnung keine politische, keine persönliche Rache, keine Verletzung der Personen und des Eigentums. Zeigen wir uns als freie Männer, würdig der Freiheit. Euer Mitbürger Fickler. Kapitel 4: Ganz Deutschland im Sturm. Zur Sonne empor. Mathilde Anecke. Das übrige Deutschland. Revolutionäre Hochburgen. Anfang März. Exemplare eilten nach allen Gegenden Deutschlands, weiß Hecker. Exemplare der zu tausenden Flugblättern gewordenen Mannheimer Märzforderungen, die Anfang März in allen deutschen Staaten die Runde machen. Die erste Charta der revolutionären Bewegung, ein freiheitliches Manifest, das selbst ein erstes Mal so etwas wie eine nationale deutsche Einheit herstellt. Manche lokale Oppositionen übernehmen die vier Forderungen im Wortlaut, andere variieren, reformulieren, fügen noch etwas hinzu, so Elemente der Offenburger oder Heppenheimer Kataloge des Vorjahres, manche bereits die Punkte aus Karlsruhe vom 1. März. Hecker ist zufrieden. Überall erhob man sich. In Nassau, beiden Hessen, Bayern, Württemberg, Preußen, Sachsen. Die Orte, die er aufzählt, sind die, an denen die revolutionären Funken am heftigsten schlagen. Im nächsten Satz resümiert er noch rasch den Rest des deutschen Frühlings 1848. In Massen strömten die Menschen nach den Residenzen. Die alten Minister entwichen, die Fürsten, verlassen und ratlos, versprachen und unterschrieben. Struve steht Hecker in nichts nach. Es durchwogte ein Sturm von Petitionen das übrige Deutschland. Die meisten derselben schlossen sich an die von Baden ausgegangenen Petitionen an. Selbst Heinrich von Gagern besingt plötzlich die Volksforderung, die ihren Siegeszug durch ein Volk von 40 Millionen mit unerhörter Schnelligkeit antreten. Freilich geschieht der Siegeszug gemäß der jeweils vorherrschenden regionalen Temperamente, Mentalitäten und Bedingungen. Im Kern in allen deutschen Staaten verblüffend ähnlich, in der Ausgestaltung äußerst divers. Die Bewegung wird hier immer größer und allgemeiner. Königreich Bayern. Die blau-weiße Realität sieht so aus. Lola Montes, Mätresse des bayerischen Königs Ludwig I., flaniert in einem langen purpurnen Mantel durch die Baarer Straße in München. Unter ihrem mondänen Hut kommen dicke Rauchschwaden hervor, sie pafft Zigarre. 27 Jahre ist sie alt, der König 62. Atemberaubend schön, hat Montes, als feurig-erotische spanische Tänzerin berühmt geworden, obwohl eigentlich aus Irland stammend, vom König ein Palais geschenkt bekommen. Auf der grünen Insel war Lola Montes, eigentlich Elizabeth Rosanna Gilbert, als geniale Hochstaplerin enttarnt worden. Sie hat schon Friedrich Wilhelm IV. Und Zar Nikolaus I. in Berlin tanzend den Kopf verdreht. Prominenzen wie die beiden Alexandre Dumas und Franz Liszt verehren sie glühend. Wo sie auftaucht, sorgt sie für Skandale. 1846 war es dann auch um den bayerischen Monarchen geschehen. Eine Royal Amour Fou. Der König, verheiratet mit Therese, die ihm 9 Kinder gebar, bürgert Lola gar gegen den Willen seines Kabinetts in Bayern ein, indem er das Kabinett einfach entlässt. Montes, verwegen und klug, spielt mit den Männern, die sie eigentlich für Trottel hält. Wenn Gott die Männer misst, legt er ihnen das Maßband nicht um den Kopf. Ich habe dem starken Geschlecht überall den Fehdehandschuh hingeworfen, resümiert sie ihr Leben. 1847 ist sie vom König zur Gräfin erhoben worden, offiziell wegen der vielen den armen Bayerns erzeugten Wohltaten, von denen niemand etwas weiß. Ludwig lässt sie in Saus und Braus leben, Champagner und Austern, was immer sie will, stets zu Diensten, obwohl die Staatskassen leer sind. Und die Menschen wütend werden. Zumal Montes sich sogar ins Politische einmischt. Vor Publikum beginnt sie ihre Ansprache an den König gerne so: Il faut, Je veux. Oder lässt die Menschen wissen, j'ai ordonné à Louis. Sie hat den König so fest im Griff, dass er schon jammert. Die Herrin des Hauses gibt ihrem Diener Anweisung. Montes organisiert sich an der Universität eine eigene Chormannschaft, hat eine Liebelei mit dem Anführer. Anfang Februar 1848 platzt den Münchnern der Kragen. Die Universität wehrt sich. Und Montes droht, ich werde die Universität schließen lassen. Eine Woche später feuert Ludwig kritische Professoren und lässt die Uni tatsächlich schließen. Das ganze Semester soll ausfallen. Sämtliche Studenten müssen München innerhalb von 3 Tagen verlassen. Am 10. Februar 1848 direkter Protest vor der königlichen Residenz. Einen Tag später kommt aus dem Rathaus ein Ultimatum. Bis 14 Uhr soll Montes die Stadt verlassen. Die parallel tagenden Reichsräte planen bereits die Absetzung des Königs und die Intronisierung von Kronprinz Maximilian. Der Kriegsminister Verweser schließlich informiert den König und lässt untertänigst wissen, er werde sich auf der Stelle selbst erschießen, wenn der König für Montes das Militär missbraucht. Jetzt ist die Lage aussichtslos. Ludwig muss seine Geliebte ausweisen. Widerwillig. Mehrere Männer verfrachten die Schreiende in eine Kutsche, macht Montes den Abgang, schafft es in die Schweiz, wo sie mit Steuergeldern der bayerischen Bürger bald wieder in Luxus schwelgt. So also sieht es aus in Bayern, als am 28. Februar die revolutionären Neuigkeiten aus Paris die Stadt erreichen. Und auch die Münchner kommen schnell zur Sache. Schon am nächsten Tag, berichtet die Frankfurter Post-Amts-Zeitung, wird die Bewegung hier immer größer und allgemeiner. Auf Massenkundgebungen beschließt das Volk die Märzforderungen. Das gleiche passiert in Augsburg, Nürnberg, Ansbach, Würzburg. Alle richten sich gegen den verhassten Ludwig und gegen den Deutschen Bund. Ihr habt euch in einem Aufruf an das Volk gewandt, nachdem ihr Jahrzehnte hindurch im Geheimen es verraten. Ihr habt uns alle Freiheiten genommen, welche ihr uns hättet geben sollen, formulieren Revolutionäre in einer Flugschrift, eine Antwort auf die Ansprache des Bundes an die Deutschen, die man als Lüge empfindet. Im Volkswitz nennt man den Bundestag ohnehin gerne Bundesnacht, und die Botschaft ist eindeutig: Eure Zeit ist vorüber. Das Lavieren von König und Regierung hilft nicht. Die Bewegung wird größer. Am 3. März 1848 schließen sich weitere tausende Münchner im Rathaus mit einer Unterschrift den Forderungen des Volkes an. Am Folgetag stürmt man das Zeughaus und bewaffnet sich. Im allerletzten Moment beruhigt der Bruder des Königs die Situation. Am 5. März berichtet der Münchner Korrespondent vom lauten Aufruf der »Deutschen Brüder am Rhein, voran der Badener«, einem Aufruf zur Einigung der Deutschen. Am 6. März geben König und Regierung bekannt, die Ständeversammlung einzuberufen und die Reformen zu veranlassen. Am gleichen Tag wird die Armee auf die Verfassung vereidigt. Doch in Wirklichkeit sind auch die in Bayern gegebenen königlichen Worte mit der Absicht zu täuschen verbundene Unwahrheiten. Der bayerische König intern: Ein deutsches Parlament ist ein Unsinn. In geheimen diplomatischen Gesprächen erwägt die monarchische Front jede erdenkliche Reaktion. Am 16. März verkündet der König, dass Lola Montes nun keine Bayerin mehr sei und dankt am 19. März ab. Ein Kniff zur Sicherung der Monarchie freilich, denn er übergibt die Krone seinem Sohn Maximilian II. Seine Affäre führt er im Geheimen noch 2 Jahre weiter. Maximilian tut, was er tun muss, um die Lage zu beruhigen, setzt das Reformprogramm respektive die wenigen gemachten Konzessionen seines Vaters um. Bayern fährt einen konstitutionell-monarchischen Kurs. Die konstitutionelle Bahn, so die kompakte Formel eines Journalisten. In den frühen Märztagen wirbeln zahllose freiheitliche Flugblätter durch die deutschen Länder. Eines, der »Republikanische Katechismus für das deutsche Volk«, widmet sich speziell der Figur eines Königs. Ein Individuum, das auf Kosten von Millionen prachtvoll wohnt, Austern speist, Champagner trinkt, sich Mätressen hält, ins Theater geht, Kabinettsordres unterzeichnet, aus Langeweile Reisen macht und sich dafür auch noch füttern lässt. Falsch spielen, was das Zeug hält. Das Königreich Württemberg. Wird Württemberg zurückbleiben? Nimmermehr, stellt der Stuttgarter Beobachter am 1. März klar. Da halten die spektakulären Neuigkeiten, dass württembergische Königreich, neben Bayern und Baden das Schwergewicht des Deutschen Bundes im Südwesten, bereits 2 Tage in Atem. Eine selten erhebende Bewegung hat sich aller Gemüter bemächtigt. Die Zeitung ist begeistert, warnt aber auch. Völker und Regierungen haben es jetzt in der Hand, die Änderung der Dinge in Frankreich für uns zur Feuersäule des Glücks oder zur Brandfackel des öffentlichen Verderbens zu machen. Dass sie in der revolutionären Bewegung nicht zurückbleiben, dafür sorgen die Württemberger selbst. Mit zahlreichen Volksversammlungen und einer badisch inspirierten Petitionslawine im ebenso kraftvollen Tonfall. Wie überall in Deutschland ist besonders die Jugend demokratisch bewegt. Sie sieht keine Perspektive in einer liberalisierten, neo-absolutistischen, alten Wirtschaft. 1848 ist auch ein Alt gegen Jung. Generationen kollidieren, ähnlich wie 120 Jahre später, 1968. Bei der Stuttgarter Bürgerversammlung Anfang März nehmen so viele Schüler der Polytechnischen Anstalt und des Gymnasiums teil wie Erwachsene. Und sitzen nicht nur da, sie ergreifen das Wort. So ausdauernd und engagiert, dass ein konservativer Kaufmann sich lauthals beschwert. Es kommt zum Handgemenge. Das bürgerliche Schützenkorps muss eingreifen, geleitet den Kaufmann aus dem Raum. Abgesehen vom preußischen König und österreichischen Kaiser hegt kein deutscher Monarch derart mächtige nationale Ambitionen wie der württembergische. Wilhelm I. will um jeden Preis bei den Großen mitmischen. Er regiert sein Land seit 1816, zu Beginn einigermaßen progressiv, doch 1848, seit 2 Jahren herrschen auch hier Hungersnöte, ist davon längst nichts mehr zu spüren. Und die mutige Opposition spart in der Kammer nicht mit deutlicher Kritik. Auf einer Stuttgarter Wählerversammlung ist bereits am 17. Januar 1848 ein liberaler Forderungskatalog aufgestellt worden, der im Großen und Ganzen dem Heppenheimer Manifest entspricht, einschließlich der Idee, den deutschen Zollverein zur deutschen Einheit auszubauen. Der entscheidende Mann der württembergischen Opposition, der 54-jährige Theologe und Jurist Friedrich Römer, nun ab 9. März der mächtige württembergische Regierungschef. Und als solcher, trotz Differenzen, fest mit Gagern alliiert, wie dieser im Siebener Ausschuss sitzend. Ein gebildeter Mann, mit Poeten und Philosophen befreundet, so mit dem populären schwäbischen Dichter Ludwig Uhland, mit dem er zusammen ins erste deutsche Parlament einziehen wird. Von der Gründung an Autor der Deutschen Zeitung und ebenso resoluter Antidemokrat. Sollte der Thron in Gefahr sein, so würde man mich ihm näher finden als manche Ministerielle, bekundet er in den ersten Märztagen. Eine starke Ansage. Vor allem anderen sei er Deutscher. Der König mag versichert sein, dass ein württembergischer Oppositionsmann immer ein Deutscher bleiben wird, beruhigt er seine Majestät. Das schätzt auch der preußische Gesandte in Württemberg sehr. Römer werde das monarchische Prinzip wahren. So sehr es ihm zuwider ist, auch dem großen König von Württemberg bleibt angesichts des revolutionären Drucks und auflodernder Bauernunruhen nur die Taktik der Konzession. Am 2. März gewährt er die in der Verfassung eigentlich ohnehin garantierte Pressefreiheit, weist die Kammerdeputation jedoch darauf hin, nur im Einvernehmen mit den Großmächten Preußen, Österreich und Russland handeln zu können. Wie schon in Baden geschehen, wird eine Proklamation ans geliebte Volk verkündet. Der König halte schützend die Hand über das Eigentum und fordere Ruhe, Ordnung und Gehorsam gegenüber den Gesetzen. Er warnt vor der Gefährdung der Ruhe Europas und des Weltfriedens. Kaum ein deutscher Fürst treibt im Hintergrund ein so böses Spiel wie er. Am liebsten würde er sofort alles mit der Macht der Bajonette niederhalten, denn Gott weiß, dass das monarchische Prinzip alle Stürme überdauern wird. Anfang März sieht man den König bei demonstrativen Truppeninspektionen, er lässt Reservisten und Urlauber einberufen. In das aufmüpfige Heilbronn wird ein ganzes Kavallerieregiment verlegt. Für Ulm erbittet seine Majestät 6000 Österreicher aus Vorarlberg. Neu-Ulm soll durch 2 bayerische Bataillone verstärkt werden. Zur Aufstockung militärischer Mittel wird bei der Bank eine Eisenbahnanleihe requiriert. Währenddessen reisen sondierende Gesandte nach Wien, Berlin und Frankfurt, um diverse Initiativen der Reaktion zu sondieren. Beim Deutschen Bund in Frankfurt wollen sie wissen, ob Württemberg einen Antrag auf Landesverteidigung stellen könnte. In Hessen und Baden wollen sie wissen, ob man das 8. Deutsche Armeekorps aus der Rheinprovinz helfend einsetzen kann. Gleichzeitig intrigiert der König gegen all diese Länder und Monarchen so gut es geht. Überall spielt er falsch. Und zunächst wehrt er sich mit Händen und Füßen gegen jede Umbildung des Ministeriums. Erst als es gar nicht mehr anders geht, entlässt er zwar, wie von der Opposition gefordert, den alten Regierungschef, aber nur um dafür einen weiteren linientreuen Konservativen einzusetzen. Nun drohen Proteste endgültig zu eskalieren. Erst da macht der Monarch den liberalen Monarchisten Römer zum Chef eines Märzministeriums. Römer treibt das Reformprogramm auch entschieden voran. Am 18. März wird die württembergische Armee auf die Verfassung vereidigt, nicht mehr auf den König, was der eine Ungeheuerlichkeit findet und immer noch sicher ist, der Spuk werde bald vorübergehen. Außerdem, warum nicht das Machtvakuum für seine Ambitionen nutzen? Der preußische König ziert sich, der österreichische Kaiser ist für Preußen gänzlich inakzeptabel und die bayerische Monarchie kriselt. Also träumt der Württemberger selbst große Träume. Dafür frisst er noch mehr Kreide als zuvor, überlegt gar, als einziger Fürst zum Vorparlament nach Frankfurt zu reisen, um die Führung in Sachen deutscher Einheit zu übernehmen, die man zu seinem äußersten Missfallen dem preußischen König zu Füßen legt. Offiziell ist der Württemberger König einer möglichen preußischen Suprematie natürlich wohlgesonnen, wie er ja auch Max von Gagern versichert. Römer bringt den König von der Reiseidee ab. Römer agiert geschickt. Und schon bald heißt es aus russischen Diplomatenkreisen, für den Augenblick ist Römer tatsächlich der Souverän des Landes. Alle Entscheidungen kommen an ihn. Auch die badischen Demokraten werden bald zu spüren bekommen, wie viel Macht Römer hat. Wie in Baden fristen die jungen Demokraten in der württembergischen Kammer das Schicksal einer kümmerlichen Minderheit. Das Volk kann bei dem Anblick verhungerter Leichen den Glanz von Königs- und Kaiserkronen nicht mehr ertragen, bekennt Gottlieb Rau, ein ehemaliger Mitschüler Herwegs aus Balingen. Die Republik ist das Mittel, den Volksbedürfnissen die schnellste und wirksamste Abhilfe zu gewähren. Alsbald gründet er seine eigene demokratische Zeitung, Die Sonne, die erste demokratische Tageszeitung im württembergischen Königreich. Schon Anfang März beginnt er, gemäß der von den Nachbardemokraten Struve und Hecker ausgerufenen bundesweiten demokratischen Vereinsinitiative, mit der Gründung eines demokratischen Vereins in Stuttgart und engagiert sich ebenso für den Aufbau einer bundesweiten Struktur. Ein kurzes Engagement, schon ein paar Monate später wird ihn die neue württembergische Regierung verhaften und bis 1853 auf der Festung Hohenasperg einsperren. Anschließend flieht er nach New York ins Exil, wo er ein Hotel eröffnet. Seine Klientel? Scharen weiterer deutscher Exilanten. Er will ihnen eine erste Zuflucht in der neuen Welt sein. Die drei Hessen. Hessen sei besonders schön, hieß es schon damals. Gut, dass es 1848 um Frankfurt herum gleich 3 davon gibt. Das Großherzogtum Hessen-Darmstadt, das Kurfürstentum Hessen-Kassel, Kurhessen, das Herzogtum Nassau, Rheinhessen. Darmstadt, Kassel und Wiesbaden heißen die Hauptstädte. Insbesondere Hessen-Darmstadt ist berühmt für seine landschaftliche Schönheit, Rhein, Riesling, Main, Odenwald, aber auch für die Zahmheit seiner zweiten Kammer. Sie war lange das wohl stillste, harmloseste aller deutschen Parlamente, genau so, wie es das System will. Denn hier muss man sehr wohlhabend sein, um, auch bloß indirekt, wählen oder gewählt werden zu können. Entweder 100 Gulden jährliche Steuerzahlungen, was bedeutete, ein sehr Gutverdiener zu sein, der Besitz von 20.000 Gulden in großherzoglich-hessischen Staatspapieren oder, bei Staatsdienern, ein Minimum von 1.000 Gulden Jahresbezügen. Von den 50 Mitgliedern der Kammer sind 34 Staatsbeamte, die Fürsten treuesten Politiker überhaupt, die nun als zugleich gouvernementale und oppositionelle Politik machen. Dazu 8 Bürgermeister und Gemeindebeamte, 4 Gutsbesitzer und 3 Großkaufleute. Eine perfekte Plutokratie. Und für das System eine perfekte PR-Show. Öffentlich behandeln die gewählten Deputierten die öffentlichen Ansinnen. Niemand kann sich beschweren, dass das Volk außen vor bleiben müsse. Das Kleinbürgertum ist mit einem einzigen Deputierten vertreten, einem Anwalt. Dabei hungert auch Hessen, das Gros der Menschen lebt hier von Kartoffeln. Zu den ohnehin miserablen Lebensbedingungen kommt 1845 die fast völlige Vernichtung der Ernte durch die eingeschleppte Kartoffelfäule. Auch 1846 und 1847 folgen desaströse Missernten, tausende Wirtschaftsflüchtlinge verlassen jährlich das Land. Und das besonders repressive regierende System kennt bei Unruhen kein Pardon. Mit der Zahmheit der Kammer ist aber schlagartig Schluss, als Gagan und Theodor Reh sowie weitere Liberale und gar einzelne Demokraten im Herbst 1847 hineingewählt werden. Die liberale Opposition stellt in dem am 7. Dezember 1847 von Ludwig II. Eröffneten Landtag die Majorität, zum Entsetzen des Großherzogs und des Regierungschefs Karl de Thiel. Mit Gagan und Reh geht es plötzlich um echte Reformen, gegen Fürstenwillkür und für die Geburt einer nationalen, preußisch geprägten Großmacht. Wie die liberal-konstitutionellen Oppositionsführer Marti und Bassermann in Baden, wie Römer in Württemberg, spielen die Hessen ihr Programm per Antragskultur ins System ein. Direkt nach dem Revolutionsbeginn stellt Gagan dann auch seinen berühmten Antrag vom 28. Februar. Kurz darauf, am 2. März, arrondiert Theodor Reh den Antrag mit den typischen Märzforderungen, fordert zudem den Wechsel des bisherigen mit den Wünschen und Forderungen des hessischen Volkes nicht in Einklang stehenden Regierungssystems. Wie überall lenken die Herrschenden vordergründig ein. Großherzog und Regierung machen erzwungene Zugeständnisse, die besagte bunte Jacke. Der Fürst wird ausgetauscht im Interesse des Fürstenprinzips und am 5. März ernennt der neue Fürst Gagan. Zu seinem Verdruss hat es Gagan auch in seinem Land mit einem starken, höchst populären demokratischen Gegenspieler zu tun, schon in der Kammeropposition ab Oktober 47, dann als Regierender. Der hessische Wortführer der Demokraten ist der 42-jährige Doktor der Rechtswissenschaften Franz Heinrich Zitz, bald auch eine der maßgeblichen demokratischen Stimmen im Vorparlament und Parlament. Ein Mainzer durch und durch, Sohn eines Weinhändlers, katholisch. 1843 wird er gar Präsident des Mainzer Karnevalverein 1838 e.V., dem er eine politisch-demokratische Orientierung verleiht. Ein echter Volksmann, ähnlich stark in der Region verwurzelt wie Fickler in Konstanz. In der Darmstädter Kammer führen seine demokratischen Anträge regelmäßig zu cholerischen Anfällen Gagans. Einmal fordert er die Abdankung des Großherzogs. Gagan findet das zutiefst ungebührlich und fordert seinerseits die umgehende Rücknahme des Antrags. »Wenn man den Antrag auch nur zur Abstimmung bringe«, droht er, »werde er aus der Kammer austreten«, im Bewusstsein natürlich die Majorität zu besitzen. Natürlich wird der Antrag nicht zur Abstimmung zugelassen. Als die Kammermajorität noch in den ersten Märztagen eine Adresse an Regierung und Großherzog verabschiedet, in der sie sich unterwürfig für die gemachten Konzessionen bedankt, ist Zitz fassungslos. Man müsse und dürfe nicht für etwas danken, wenn etwas zurückgegeben werde, was einem von Despoten mit brutaler Gewalt genommen worden sei. Wieder platzt Gagan die Hutschnur. Noch schlimmer als bei dem nächsten Vorfall. Das Volk hatte einem Grafen den Verzicht auf sein feudales Jagdrecht abgerungen. Es hatte zur Konsequenz gehabt, dass ein hungerleidender Bauer ins Gefängnis kam, wenn er im Wald einen Hasen erbeutete. Jeder einzelne Hase war alleine Eigentum des Herrn, der entweder selbst dem fürstlichen Vergnügen der Jagd nachging oder es seine leibeigenen Jäger tun ließ, damit die Köchinnen am Abend eine exquisite Terrine de Lapin zubereiten konnten. Zitz selbst war am 30. März in Michelstadt bei einer Bauernversammlung dabei, bei der es um die Abschaffung solcher standesherrlichen Rechte ging. Als die Sache in die Kammer kam, explodiert Gagern und zerreißt die schon gemachte Verzichtserklärung des Grafen. Das ist Heinrich von Gagerns Kampf gegen den Radikalismus. Dabei ist Zitz alles andere als ein Feuerkopf, auch wenn ihn seine Gegner als solchen hinstellen. Als er am 8. März auf der großen Mainzer Versammlung die Märzforderungen vom Balkon des Theaters regnen lässt, weiß er schon von der liberalen Unordnungspropaganda. Er beendet seine Rede mit einem Vivat auf die Freiheit, Ordnung und Gesetzlichkeit. Der Traum von Zitz ist nicht nur für die preußische Regierung ein Alp. Die Emanzipation des gesamten linken Rheinufers einschließlich der preußischen Rheinprovinz. Zitz hat enge Verbindungen nach Paris, viele deutsche und französische demokratische Freunde dort. Nun behaupten Fürsten und Konstitutionelle auf einmal, es handle sich um bilaterale republikanische Konspirationen. Die Demokraten, Zitz ist nur einer der Beschuldigten, würden die Invasion der Franzosen vorbereiten. Dabei sind diese prinzipiell gegen jede französische Intervention. Dennoch wird es für Demokraten zunehmend gefährlich, nach Paris zu schreiben, von Paris Briefe zu empfangen. Augenblicklich ist man suspekt. Die Geheimpolizei ist emsig unterwegs. Die Nähe und die traditionellen Sympathien für Frankreich macht nicht nur einzelne Personen, sondern ganze Regionen suspekt, den ganzen Rhein entlang, von Münster über Köln, Mainz, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg. Valentin notiert ironisch, dass ferner die Stimmung am ganzen Rhein freiheitsfreundlich und deshalb auch franzosenfreundlich war, muss als Gesamterscheinung beurteilt werden, für die man einen Einzelnen kaum verantwortlich machen kann. In anderen deutschen Regionen, im Norden und Osten, gilt franzosenfreundlich als Stigma. Der konstitutionelle rheinische Stedmann, Mitglied des Siebener Ausschusses, macht gegenüber dem preußischen Gesandten keinen Hehl, wie es um die Stimmung am Rhein bestellt ist. Lieber die Freiheit mit den Franzosen als die Unfreiheit mit den Preußen. Dennoch, bei aller Liebe zur Freiheit, mit einer aktiven französischen Militärhilfe sympathisiert niemand. Das Rheinische Volksblatt bringt die Haltung am 2. März klipp und klar auf den Punkt. Kein Zoll deutsche Erde falle dem Nachbar zu, selbst um das Angebot seiner Befreiung und Freiheit. Die Direktive, die ausnahmslos alle maßgeblichen Demokraten energisch formulieren, lautet: Deutschland nimmt das Recht des Selbsterringens in Anspruch. Das Selbsterringen der Freiheit. Nicht nur Zitz reizt Gagern bis aufs Blut, sondern die ganze Stadt, aus der er kommt. Mainz gilt als die renitenteste Stadt des Landes, als Hochburg der entschiedenen Demokraten. Schon dem hessisch-darmstädtischen Großherzog war sie ein Dorn im Auge. Nicht anders verhält es sich mit den Bewohnern der prachtvollen großbürgerlichen Vierteln des hauptstädtischen Darmstadt. Seit Anfang März grassiert nun die Angst, die Mainzer kämen, munkelt man, in Horden, um die Revolution zu machen. Auch Odenwälder Bauern. Wüste Haufen, Bauern, Proletarier, Lumpengesindel, Anarchisten, Demokraten, die plündern, rauben, brandschatzen. Den Darmstädter Bürgern ans Eigentum wollen. Es herrscht regelrechte Panik. Schon am 1. März erteilt die alte Regierung den Befehl, im Stillen Truppen zusammenzuziehen, um gegen den Anmarsch der Mainzer gewappnet zu sein. Die Mainzer wollen tatsächlich kommen, am 8. März, um ihre Forderungen zu präsentieren. Regierungschef Gagern lässt rasch landesweit plakatieren, noch ein neues, rasantes Massenmedium, dass die Regierung jetzt tatsächlich auf die Märzforderungen eingehen werde. Die Mainzer blasen den großen Marsch ab, schicken nur eine Delegation und feiern lieber ein großes Volksversammlungsfest samt eines Dankgottesdienstes. Als die Darmstädter am 8. März morgens die revolutionäre Apokalypse erwarten, kommen bei Dauerregen und bissiger Kälte 200 Mainzer an, um brav ihre Adresse abzugeben und fahren abends genauso brav wieder zurück. Nicht eine Ruhestörung ist verzeichnet. Der einzige gravierende Vorfall in der Darmstadt ist der vom 6. März. Ein bekannter Advokat lässt die Demokratie hochleben und wird in aller Öffentlichkeit übel malträtiert. Im konservativen Kurfürstentum Hessen-Kassel widersetzen sich Kurfürst und Regierung den Märzforderungen besonders beharrlich. Aber sie haben ihre Rechnung ohne Hanau gerechnet. Was Mainz für Hessen-Darmstadt ist, ist Hanau für das Nachbarland. Ein Hort rabiater Freiheitsliebe. Die Bewohner der Stadt drohen ultimativ, aus Kurhessen auszutreten und sich Hessen-Darmstadt anzuschließen. Die Grenze ist nah. Damit lösen sie eine Staatskrise aus und gehen als Sieger vom Platz, sorgen dafür, dass die Märzkonzessionen kommen. Ein gebürtiger Hanauer voller aufmüpfiger Freiheitsliebe ist, wie sein Bruder, der baldige Parlamentarier Jakob Grimm. Hier kommen sie her, die Gebrüder Grimm. Die Voranzieher im Herzogtum Nassau machen einen knallharten Job. Mit der Kraft ihres eigenen Körpers ziehen sie die Frachtkräne in die Rheinhäfen, wie Lasttiere, bei Tag und Nacht, bei jedem Wetter. Ihre Arbeit ist so wichtig wie schlecht bezahlt und verletzungsanfällig. Doch die Männer und ihre Familien haben ein Auskommen. Tausende. Der Rhein ist 1848 die wichtigste Warenroute Westeuropas, ein enormer Wirtschaftsfaktor. Seit vielen Jahren nimmt der Warenverkehr zu, Arbeit gibt es für die Voranzieher immer mehr. Aber dasselbe industrielle Wunder, das Produktion, Handel und Verkehr zunehmen lässt, hat nun auch die dampfmaschinenbetriebenen Schleppschiffe hervorgebracht, von denen ein einzelnes mehr vermag als viele hundert Menschen. Sie sind um ein x-faches effektiver, schneller, billiger. Betrieben werden sie von großen Unternehmen. Diese Dampfer führen nicht bloß zur Vernichtung tausender Jobs einschließlich der völligen Verarmung der abhängigen Familien, sondern sorgen in kürzester Zeit dafür, dass ein jahrhundertealter Beruf für immer völlig verschwindet. Ein nicht auflösbares Dilemma. Eigentlich ist es ein unmenschlicher Beruf. Menschen, die sich beim Ziehen der Frachtkräne kaputt machen. Das sagen schon damals viele. Wie gut, dass Maschinen übernehmen. Ist nicht genau das ein Menschheitstraum? Sinn und Zweck des Industrialisierungsprojektes? Für die Betroffenen aber ist das reiner Zynismus. Ihnen beschert es den Ruin. Die Moderne zeigt sich als Paradoxie, abgründig ambivalent. Genau auf solche Entwicklungen fällt das Augenmerk der Demokraten. Diesen Herausforderungen müssten sich Staat und Gesellschaft zuwenden, Lösungen schaffen. Da reichen keine Almosen. Dutzende andere Berufe erleiden in der Epoche dasselbe Schicksal. Hunderttausende Menschen. Bisher haben Lohnkutscher die Post über die großen Strecken gefahren, nun machen es die Eisenbahnen. Häufig führt das zu Wut. Die Taunusbahn wird von aufgebrachten Arbeitern zerstört. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Auch in Nassau kommt es zu Exzessen blinder, zielloser Wut, wovor die Demokraten so viel Angst haben. Das Frankfurter Parlament wird von der ersten Sitzung im Mai an jedes Mal stapelweise Eingaben von Betroffenen erhalten. Unmittelbare, verzweifelte Hilferufe ganzer Berufsgruppen. Meist mehr als verständliche, anti-industrielle, antikapitalistische, antimoderne Wutausbrüche. Selbstverständlich begehren die Menschen auf. Und selbstverständlich nutzt es nichts. Der Fortschritt überfährt den Großteil der Menschen und weder Gesellschaft noch Staat nehmen sich des Problems an. Und dann gibt es phänomenale Gewinner der Transformation und Disruption, wenn auch wenige. Das Herzogtum Nassau mit Wiesbaden als Hauptstadt und Fürstensitz wird jedenfalls zum revolutionären Motor der gesamten Region. 9 Forderungen erheben die Nassauer am 1. März, neben den bekannten ein paar rigorose zusätzliche, so die allgemeine Umwandlung der Domänen in Staatseigentum. Das Domänenphänomen, meint Hecker, sei ohnehin noch halbes Mittelalter, was es nicht weniger brisant macht. Es geht um die Frage, ob die Ländereien, ob Wald, Ackerland, Gebäude, Hoheitsrechte, Steuern sowie diverse andere Sachwerte und Abgaben am Ende Privatbesitz der Landesherren, der Erbfürsten sind. Oder ob sie dem Staat gehören, der juristisch schwer zu unterscheiden ist von den Fürstendynastien. In der Hauptstadt ballt sich die revolutionäre Energie. Mit der Bahn, mit Kutschen, mit ländlichen Leiterwagen, zu Pferd und zu Fuß kommen die Nassauer am 2. März in Scharen nach Wiesbaden, viele Bauern darunter. Diese bewaffnet mit Mistgabeln, Äxten, langen Messern, Sensen sowieso. Geschätzte 30.000 Protestierende sind es dann am 4. März bereits. Das ist ein Drittel der gesamten Bevölkerung des Herzogtums. Ultimativ fordern sie die Verstaatlichung der Domänen, vor allem wegen des bäuerlichen Ackerlands, aber nicht nur. Jedenfalls sorgen sie im noblen Wiesbaden fast für Pariser Verhältnisse. Das Volk ganz alleine, kein Zitz, Hecker, Struve oder Fickler weit und breit. Die erzürnte Menge stürmt das Zeughaus, dann geht es zum Stadtschloss. Dort heißt es, Herzog Adolf, Prinz von Oranien, sei gerade zur Jagd. Ausgerechnet jetzt? Laut schallt es, dann kann der Bub bleiben, wo er will, wir brauchen ihn nicht. Andere meinen, der Bub sei nur losgeritten, um Truppen zu holen. Kommt nun das Bundesmilitär? In Mainz befindet sich eine Bundesfestung, mit Preußen besetzt. Die Wut steigt und die Minister bekommen es immer mehr mit der Angst zu tun. Sie kündigen an, den Herzog vor die Wahl zu stellen. Umsetzung der Märzforderungen oder Rücktritt des gesamten Kabinetts. Prophylaktisch sabotieren sie aber auch schon mal Eisenbahnschienen. Die Forderungen des Volkes werden laut verlesen. Jedem Punkt folgt ein 30.000-faches »Noch mehr!« Den kümmerlichen 400 Uniformierten in der Schlossgarnison schlottern die Knie. Die Herzogin und der Prinz, der jüngere Sohn, segnen dann wie in einem panischen Rausch alles ab. Zeitgleich ist die Bürgerwehr überfordert, ruft nun selbst nach dem Militär, das aber zuerst auf die Verfassung schwören muss. Das Militär kuscht und fügt sich. Man sieht Menschen mit deftigen Plakatsprüchen durch die Stadt ziehen. Kein Fürst, kein Graf, kein Edelmann soll mehr existieren. Oder Teilung des Eigentums nach Köpfen. Viele haben große leere Säcke mitgebracht. Man hat gedacht, man könne den eigenen Anteil an den Domänen gleich mit nach Hause nehmen, zumindest alles, was einem vorher abgenommen worden ist. Einige bereiten das Anzünden des Schlosses vor. Der preußische Gesandte ist sicher, gleich wird es passieren, gleich wird in Wiesbaden die Republik ausgerufen. Tatsächlich ist man ganz nahe dran an einer Revolution. Dann aber taucht am Nachmittag wie aus dem Nichts der Herzog auf, steht plötzlich auf dem Schlossplatz und zeigt sich völlig unbeeindruckt. Ostentativ schreitet er ruhig und in voller Uniform mit seinem Degen durch die Menge, verschwindet im Schloss, stellt sich auf den Balkon und ruft: »Alles bewillige ich euch. Geht jetzt auseinander und habt dasselbe Zutrauen zu mir, was ich zu euch habe.« Eine autoritäre Verfügung an das Volk und schon hat der Fürst das Volk wieder in der Hand. Vivatrufe brausen auf. Plötzlich liebt man, was man eben noch zu hassen glaubte. Am Ende scheinen auch die Nassauer froh, dass es zu keiner Revolution kommen muss. Der kathartische rheinhessische Wein, der rasch herbeigeschafft wird, tut sein Übriges. In beruhigenden Strömen fließt er die ganze Nacht. Alle feiern sich, einschließlich der Soldaten, als erfolgreiche Fast-Revolutionäre. Trinkfeste Nassauer schwören, dass man weder davor noch danach je so bezecht gewesen sei. Noch Jahrzehnte danach erzählt man davon. Am 8. März druckt die dritte Ausgabe der gerade in Wiesbaden gegründeten Freien Zeitung, neue Blätter schießen nun wie Pilze aus dem Boden, eine selbstbewusste Adresse an die Bewohner der Nachbarstädte. Freunde und Brüder, wirkt in diesem alles entscheidenden Augenblick mit uns zur Erringung der deutschen Freiheit. Fordert mit Kraft, was wir Nassauer gefordert haben, und ihr werdet es erringen. Noch bewegender ist der Nachtrag der Redaktion in derselben Nummer. Wir müssen uns nochmals entschuldigen, dass die heutige Nummer nicht ganz gefüllt ist und namentlich eine genauere Beschreibung des gestrigen Tages fehlt. Allein der Enthusiasmus ist so groß, dass nur ein Teil der Setzer gegenwärtig ist. Der kulante Arbeitgeber entschuldigt das Fehlen. Revolution ist ein Grund. Nun wird auch in Wiesbaden eine Merz-Regierung eingesetzt, mit einem Oppositionellen an der Spitze. Nach außen hin ist man für Fortschritt offen. Im Verborgenen wird dem preußischen Gesandten versichert, man wolle nur die ganze Revolution abwehren und die Monarchie retten. Doch die Tür zur Freiheit steht schon ein Stück weit offen. Viele nutzen die neuen Möglichkeiten, im ganzen Land werden Sicherheitsausschüsse gebildet, lokale Vereine, Clubs, vom Volk selbst, durch keine Verfassung und kein Gesetz legitimiert und insofern wahrhaft revolutionär, ähnlich wie Struve sich das vorstellt, eine kleine Sternstunde praktischer Volkssouveränität. Selbst die Volksbewaffnung wird realisiert. Mittellose bekommen 30 Kreuzer Tagesgeld und die Waffen gestellt. Ihre Anführer wählen sie selbst. Apropos, es wird auch ein neues Wahlgesetz verabschiedet. Ohne Zensus. Und in der neuen Kammer sitzen zur Hälfte Bauern. Auch hier ist Nassau Pionier. Überall wird jetzt frei gejagt. So ausgiebig, dass viele Äcker in diesem Jahr gar nicht erst bestellt werden, denn in den Wäldern gibt es auf einmal reichlich Nahrung, Brenn- und Bauholz sowieso. Ein bisschen ist es wie im Schlaraffenland. Ein pikantes nassauisches Detail noch. Der verhassteste von allen, der gebürtige Koblenzer Metternich höchstpersönlich, besitzt hier im Rheingau ein prächtiges Schloss, Johannesberg. Ein berückender Panoramablick über den Rhein, der hier in das romantischste aller deutschen Täler verschwindet, Richtung Koblenz, Bonn, Köln. Seit Metternich 1815 der mächtigste Mann im Deutschen Bunde wurde, sah er sich der Verpflichtung enthoben, die Steuern für seine Immobilie zu entrichten. Die Wiesbadener Regierung beglich sie nach ein paar vergeblichen Erinnerungen still und leise aus der eigenen Kasse, unter anderem mit den Steuergeldern der nassauischen Bauern, die es nun verständlicherweise genau auf das Schloss abgesehen haben. Erst im letzten Moment verhindert der örtliche Sicherheitsausschuss die Attacke. Allerdings lässt man das schandvolle Wappen am Schlosse unter einer deutschen und einer nassauischen Fahne verschwinden. Das alte und das neue politische Zentrum. Die freie Stadt Frankfurt am Main. Schon Ende März werden also in Frankfurt mehr als 500 Delegierte aus allen deutschen Ländern zum Vorparlament zusammenkommen. Kein anderer Ort verkörperte damals so viel deutsche Geschichte wie die Stadt am Main. Zudem ist sie Sitz des Bundestages, zentraler geht es nicht, auch nicht geografisch. Auch für freisinnige Veränderungen scheint sie der perfekte Ort zu sein, schließlich herrscht hier kein Fürst, sondern das Bürgertum. Wohlgemerkt das gutgestellte Bürgertum, Rat, Senat, Bürgermeister. Eine Bürgerstadt par excellence wie Hamburg, Lübeck oder Bremen. Spätestens seit den 1830ern ist sie bei den Fürsten als liberales Nest verpönt. Am 3. März adressieren die Frankfurter ihre Märzforderungen an den Senat. Die städtische Postamtszeitung druckt extra eine Beilage. Wie in anderen Bundesstaaten will man in unserer freien Stadt, die sich mit Stolz einen Teil des großen Vaterlandes nennt, den dringenden Wünschen und Bedürfnissen dieses Letzteren Rechnung tragen. Dem allgemeinen Wunsch entsprechend werde heute Abend eine Versammlung in der städtischen Reitbahn abgehalten. Der Ton des Zeitungskommentars ist konziliant, der Inhalt noch mehr. Man wünscht sich, die Pariser Revolution möge in Deutschland zu einem engeren und untrennbaren Aneinanderschließen zwischen Fürst und Volk führen. 2000 Frankfurter kommen zur Versammlung und formulieren alles etwas kräftiger als die Zeitung. Aber auch nicht zu kräftig, nicht demokratisch. Es herrscht ein parlamentarisch-liberaler Geist à la Itzstein. Das Motto? Begeistert und mit Kraft verteidigen lässt sich aber nur die Freiheit. Die 8 Frankfurter Forderungen entsprechen den deutschlandweit verbreiteten, soziale Elemente kommen nicht vor. 2 Tage später folgt eine offizielle Bekanntmachung des Bürgermeisters und Rats, die ebenso als Extra-Beilage gedruckt wird. Die Presse ist frei, heißt es dort. Die Zensur darf nie wieder eingeführt werden. Doch auch hier folgen auf dem Fuße einschränkende Zusätze. Jede Druckschrift muss mit dem Namen des Druckers und Verlegers, jede Zeitung mit dem Namen des Druckers und verantwortlichen Redakteurs versehen werden. Viele publizieren wegen immer noch bestehender Verfolgungsangst anonym. Und auch das Folgende klingt nach Polizei. Vergehen oder Verbrechen, durch die Presse verübt, werden nach dem bestehenden Recht geahndet. Das war es erst einmal. Von allen anderen Forderungen ist nicht die Rede. Was die liberale Postamtszeitung nicht weiter beanstandet, die Pressefreiheitsbekundung gefällt ihr naturgemäß sehr. Euphorisch klingt die Schlagzeile: Die Presse ist frei. Die fürstlichen Zugeständnisse feiert man als Garantie einer besseren Zukunft. Ein paar Tage später wird auch noch die Versammlungsfreiheit beschert, zudem eine Aussicht auf weitere Reformen. Über Umsturz und Merz-Regierung denkt in Frankfurt niemand ernstlich nach. Von den 12 bald ins Vorparlament entsandten, deutlich progressiv-liberalen Vertretern der Stadt sind viele schon vorher in der offiziellen Politik aktiv. Die neuesten Nachrichten. Frankfurt. Für den 7. März hat der Frankfurter Geschäftsmann Gustav Oehler eine Anzeige in den örtlichen Zeitungen aufgegeben. Zeitungslesekabinett, Zeil. Mein Lesezimmer ist von morgens 9 Uhr bis abends 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet jährlich 10 Gulden, halbjährlich 6 Gulden, den Tag 6 Franken. Ganz einfach. Oehler bietet Räumlichkeiten und Flatrates fürs Zeitunglesen an. Geboten werden die meistgelesenen deutschen Zeitungen. Oehler hält je ein paar Exemplare bereit. Stolz zählt die Anzeige auf. Außer den wissenschaftlichen und anderen Zeitschriften folgende politische Zeitungen: Deutsche Zeitung von Gervinus, Allgemeine Zeitung, Leipziger Allgemeine Zeitung, Deutscher Zuschauer, Karlsruher Zeitung, Badischer Landtagsbote, Nürnberger Korrespondent, Kölner Zeitung, Berliner Vossische Zeitung, Breslauer Zeitung, Schwäbischer Merkur, Bremer Zeitung, Rheinisches Volksblatt, Hanauer Zeitung, Frankfurter Journal, Frankfurter Postoberamtszeitung, Kasseler Allgemeine Zeitung. Außerdem führt Oehler 19 internationale Blätter aus den Hauptstädten Europas. Das Geschäft mit Lesezimmern boomt und wird bis Juli 1849 weiter boomen. Oehler macht alles richtig. Er etabliert sein Kabinett in der besten Frankfurter Gegend, auf der Zeil, nicht weit von der Hauptwache am westlichen Ende. Bald werden sich hier auch die Abgeordneten des Vorparlaments und des Parlaments täglich blicken lassen, die Liberalen in feinen Fracks, die Demokraten in abgewetzteren Anzügen. Von der Paulskirche sind es keine 10 Gehminuten. Vom Paradeplatz, der Hauptwache, wo einem von Pferdemistgestank und hundertfachem Hufgeklapper fast ein bisschen schwindelig wird, geht es rechter Hand in die Zeil, eine bürgerliche Prachtmeile, ein Konsumparadies, en tout petit Paris. Breite Bürgersteige, feines Straßenpflaster und in fast jedem Parterre Schaufenster. Zum ersten Mal entsteht in Deutschland ein Kosmos an pluraler Presse, so wie es in London oder Paris längst der Fall ist, wenn das deutsche Glück auch nur sehr kurz währt. Heute ist es ein reiches historisches Kaleidoskop. Nirgends vielleicht sind die 17 revolutionären Monate plastischer, präziser, intimer zu erleben als in den Lektüren dieses Kosmos. Das Aufflammen der Freiheit, die großen und die kleinen Geschichten, die endlosen Gerüchte auch, die Kühnheiten und Tollkühnheiten, die Hoffnungen, das Komische, die Tragödien, die Katastrophen, kurzum, die Träume wie die Exekution der Träume. Überall stehen Gruppen eifrig sich Besprechender beisammen, berichtet ein Korrespondent am 1. März aus München. Der Bürger sammelt sich zum Bürger, heißt es am selben Tag im Stuttgarter Beobachter. Ähnliches wird zu Märzbeginn in allen Zeitungen bestaunt. Menschen versammeln sich auf Straßen und Plätzen, bei Licht, vor aller Augen, aus allen Milieus, Freunde und Fremde, aufgeregt, neugierig, engagiert, frei. Sie wollen diskutieren, teilhaben, was eine Ungeheuerlichkeit ist, denn genau solche Zusammenrottungen waren streng verboten, erst recht, wenn explizit Politisches besprochen wird. Plötzlich aber geht das. So stellt sich in jenen Momenten ungeregelt eine demokratische Öffentlichkeit her. Dazu bricht ein regelrechter Nachrichtenhunger aus. Die neuesten Nachrichten, welche uns die Extrabeilagen aller Blätter jeden Morgen bringen, werden wahrhaft verschlungen, heißt es. Die Eilmeldung wird erfunden. Viele der größeren Zeitungen bringen 2 oder 3 tägliche Ausgaben, respektive Extraausgaben sowie dicke Beilagen heraus. Die Blüte der Presse ist eine Blüte politischer Diskussion und der Sensationsgeschichten, Schwenke, Anekdoten, Gerüchte, Kuriosa. Wo man sie hören oder weiterverbreiten kann, entstehen politische Hotspots. Lesezimmer, Kaffeehäuser, Konditoreien, kurz, alle Orte, wo Journale ausliegen, sind belagert in den Stunden der Postankunft, heißt es in Frankfurt. In Köln? Alle öffentlichen Lokale sind überfüllt, um sich zu den Nachrichten zu drängen, welche die Kölnische Zeitung und der Rheinische Beobachter ihrem hiesigen Lesekreise regelmäßig 2-mal bisweilen 3-mal am Tage liefern. Weitere wichtige Kommunikationsknotenpunkte sind Bahnhöfe, siehe ebenfalls Köln. Abends um 6 und 9 Uhr, wo die Züge eintreffen, ist der Bahnhof der Rheinischen Eisenbahn von einer unabsehbaren Masse Menschen umlagert, um wenigstens von einem oder dem anderen der Reisenden einige flüchtige Worte zu erhaschen und dann mit den aufgespickten Schätzen spornreichs zur Stadt zurückzukehren. Der Mensch als Medium, als laufende, rennende Zeitung. Und da es jeweils nur wenige Exemplare der Blätter gibt und die Unterschichten des Lesens oft nicht mächtig sind, wird laut vorgelesen bzw. vorgetragen. Noch ein bedeutendes Phänomen der 17 Monate. Immer liest sie einer für alle laut vor und die übrigen hören aufmerksam und nur hin und wieder erstaunen verratend oder beifallbezeugend zu. Anschließend oder schon während des Vorlesens wird diskutiert. Es geschieht an vielen Orten, in Lokalen, Bahnhöfen, auf Plätzen, an Straßenecken, in den Lesesälen selbst. Der scharfe Beobachter Varnhagen von Ense nennt sie kleine politische Clubs, abertausende wimmelige, agile, dynamische Kommunikationsknoten, Pop-up-Zentren der Öffentlichkeit, jeden Tag. Was sich schon bald ebenfalls beobachten lässt, der Segen wird zum Fluch, die Nachrichtenfülle zur Informationsflut. Die Meldungen überschlagen sich und wichen gerne und häufig voneinander ab, widersprechen sich. Vor allem entsteht durch die erheblichen, zuweilen mehrtägigen Verzögerungen der Nachrichtenübermittlung ein Durcheinander. Zu den Hunderten von Nachrichten pro Tag kommen Gerüchte aus allen Himmelsgegenden und vermischen sich mit den Mitteilungen der Journale. Der Fantastik der Nachrichten sind kaum Grenzen gesetzt. 1844, bekannt als Balloon Hoax, ist es dem amerikanischen Schriftsteller Edgar Allan Poe gelungen, in der Zeitung New York Sun einen Artikel über die erste Atlantiküberquerung mit einem Heißluftballon zu platzieren. Nur wird die erst mehr als 100 Jahre später stattfinden, als die Flugzeuge längst übernommen haben. Aber wer will das alles wissen? Wer kann es überprüfen? Wie die Nachricht, dass die Franzosen nicht nur vor der Tür stehen, sondern schon eingefallen sind. Der eine erzählt vom anderen, der es mit eigenen Augen gesehen haben will. Überprüfen kann man es, falls überhaupt, erst Tage später. Auch die neue Welt der Kommunikation zeigt sich bereits 1848 höchst ambivalent, als Mittel der Wahrheit, Aufklärung, Emanzipation, aber genauso als Mittel der Lüge, Manipulation, Propaganda. Narrenfreiheit, Revolution und Karneval. Köln. 1. März 1848. Eine Gruppe Kölner steht am nördlichen Ende des Domplatzes. Die Mienen sind sorgenvoll. Das stille Gespräch wird immer wieder durch Schweigepausen unterbrochen, in denen die Blicke über die riesige Baustelle schweifen. Die ewige Baustelle, das erste deutsche Großbaudesaster, das man hier seit 1248 bestaunen kann. Dem unfertigen Dom, der jetzt vollendet werden soll, fehlen nicht bloß die beiden Türme. Aber was schon im Überfluss vorhanden ist? Symbolik. Seit 1814 wird der Dom zum nationalen Heiligtum stilisiert, steht pars pro toto für den ersehnten Nationalbau. Der gotische Stil des Bauwerks wird seit Goethes Begeisterung für das Straßburger Münster zum deutschen Stil verklärt, obschon mindestens genauso gut französisch. Wichtiger noch, die Unabgeschlossenheit der Kirche, das unfertige Deutschland spiegelnd, gilt als Schande. Schließlich nimmt sich die preußische Monarchie der Sache an. War ihr dieser Teil der deutschen linksrheinischen Gebiete doch im Zuge der Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress als preußische Rheinprovinz zugefallen? Seitdem erfindet sich, als Widerstand dagegen, die Region als Rheinland. Am 4. September 1842 legt Friedrich Wilhelm IV. Feierlich den Grundstein für den Weiterbau. Beim gigantischen Domfest 1848 wird er entsprechend als großer Deutscher auftreten. Eine Riesenshow, eminent politisch. Über die preußischen Aktivitäten in Köln freut sich keiner aus dem etwas trübsinnigen Bürgergrüppchen. Plötzlich kommt ein Mann auf die Gruppe zugerannt, wild mit den Armen rudernd. »Was ist? Wie steht es?« ruft es aus der Gruppe. Seine Antwort: »Die Freiheit hat gesiegt.« Jetzt fällt man sich in die Arme, jubelt und lacht. Die allgemeine Karnevalsgesellschaft, lautet die erlösende Nachricht, hat beschlossen, weder die gerade einsetzende Revolution, also das eventuelle Ende der Monarchien, die Ausrufung der Republik, noch ein möglicher Bürgerkrieg könne bewirken, die bereits vollständig eingeleiteten Karnevalsfeierlichkeiten für unsere Stadt Köln auszusetzen. Auch wenn die Welt gerade aus den Angeln gehoben wird, der Karneval findet statt. Jetzt erst recht, denn sollen wir unseren Behörden, den preußischen, durch eigene Aufhebung unseres Karnevals eine Mutlosigkeit und Schwäche zeigen, die eines Rheinländers unwürdig ist? Niemals. Nicht wie in Mainz, wo tatsächlich beschlossen wurde, die Feierlichkeiten abzusagen. Nur wegen der Revolution. Unvorstellbar für die Kölner. Wohl ist es wahr, dass die gegenwärtige Zeit eine ernste ist. Doch auch wir verfolgen mit unserem Karneval einen ernsten Zweck. Zudem wolle man Arbeiter beschäftigen und Arme unterstützen. Also startet der Karneval wie geplant am nächsten Tag, am 2. März, Weiberfastnacht. Alaaf Colonia, Alaaf der Karneval, schließt die aufmüpfige Proklamation. In diesem Jahr ist der Karneval in der Tat selbst Revolution, mutiger, gefährlicher Widerstand. Denn zu Preußen zu gehören, heißt vor allem massive preußische Militärpräsenz. Alles ist hier auf sehr ernste Ereignisse gefasst, berichtete ein Kölner Korrespondent schon am 28. Februar. Und wird genauer. In der Garnison macht sich bereits eine ungewöhnliche Rührigkeit bemerklich, und man erwartet stündlich den Befehl zu sofortiger Mobilmachung des 8. Armeekorps, welches in der Rheinprovinz steht. In den Revolutionstagen zahlt sich der Telegraph natürlich besonders aus. Er sei in unaufhörlicher Arbeit, informiert der Journalist. Eine Drohung. Berlin vermag seine Truppen innerhalb kürzester Zeit losschlagen zu lassen. Köln ist Preußens erster handfester Kontakt mit der Revolution im eigenen Land. In den Worten des Königs: mit dem Satan selbst. Ausgerechnet das Jecke, traditionell freiheitsliebende Köln, das jetzt auch noch den subversiven Karneval feiert, bei dem sich tausende ausgelassene Menschen auf der Straße versammeln. Und tatsächlich, schon am Karnevalsfreitag, dem 3. März, geht es revolutionär hoch her. Rund 2000 freisinnige Kölner, die es leid sind, zum Narren gehalten zu werden, versammeln sich vor dem prächtigen Rathaus. Das breite Volk, viele Handwerker und Arbeiter. Her mit den Märzforderungen, heißt es nun doch auch hier. Initiatoren und Wortführer der Versammlung sind der ehemalige Premierleutnant August von Willich und der angesehene Arzt Andreas Gottschalk. Sohn eines Talmud-Gelehrten ist Gottschalk zum Protestantismus und zum Linkshegelianismus des Moses Hess konvertiert. In seiner Praxis behandelt er immer wieder kostenlos Arme. Bei der Gründung der Rheinischen Zeitung hat er Protokoll geführt, gehört zu einem Zirkel kritischer Köpfe, in dem sich tatsächlich einige der wenigen 1848 real existierenden Kommunisten befinden. Und er ist auch im Austausch mit Marx und Engels. Auch für die Kommunisten ist Köln der erste Kontakt mit der deutschen Revolution. Ob er eine Diktatur der Arbeiter wolle, da ist sich Dr. Gottschalk nicht ganz so sicher wie andere. Doch das spielt auf dem Rathausplatz am 3. März ohnehin keine Rolle. Hier wird im Kern beschlossen, was die zirkulierenden badischen Märzforderungen auflisten: Pressefreiheit, allgemeine Volksbewaffnung, Wahlrechtsreform und so weiter. Allerdings mit deutlichen sozialen Schwerpunkten. Schutz der Arbeit und Sicherstellung der menschlichen Lebensbedürfnisse für alle, sowie die vollständige Erziehung aller Kinder auf öffentliche Kosten. Genuin demokratische Ansinnen, meilenweit vom echten Kommunismus entfernt, den Marx und Engels, nach dem für sie völlig unerwarteten Ausbruch der deutschen Revolution, eilig in einem eigenen Forderungskatalog komprimieren. Anfang April werden diese 17 Forderungen der Kommunistischen Partei in Deutschland vorliegen, ganz im Stile der zeitgenössischen Petitionen durchnummeriert. Die Forderungen der Stunde aus Marx- und Engels-Sicht, doch auch nur ein Katalog unter sehr vielen. Gottschalk meint kritisch zu Marx, dem, wie er ihn nennt, gelehrten Sonnengott: Das Elend des Arbeiters, der Hunger des Armen hat für sie nur wissenschaftliches, doktrinäres Interesse. Sofort nach der Versammlung will Gottschalk seine Forderungen während einer regulären Rathaussitzung vorlegen, sie dem Bürgermeister persönlich vortragen. Man lässt Gottschalk gewähren und er tritt mutig auf, spricht ausdrücklich für den vierten Stand, die marginalisierten Massen, klagt die gesellschaftlich produzierte Armut an, wendet sich gegen Fürsten und Staat, aber auch gegen die neuen Groß- und Geldbürger, die Hauptproduzenten des Elends. Doch die Stadtverordneten lassen die Forderungen in Bausch und Bogen untergehen. Die wartenden Menschen vor dem Rathaus sind entsetzt und grollen. Drohend zieht das preußische Militär auf, was weitere Unruhe erzeugt. Ängstliche Menschen suchen im Rathaus Schutz, es gibt Gedrängel und Geschiebe. Zwei panische Ratsherren springen aus dem Fenster. Es werden die wohl berühmtesten Fensterstürze der deutschen Geschichte. Sie hätten, sagen die Ratsherren später, Angst um ihr Leben gehabt, ihre Haut retten wollen. Der eine Herr bricht sich beim Sprung die Beine, mehr passiert nicht, auch im Rathaus kommt niemand zu Schaden. Aber natürlich eskaliert die Situation jetzt erst recht, es gibt Dutzende Festnahmen. Auch Gottschalk muss ins Gefängnis, soll dort eigentlich für Jahre schmoren, wird aber Ende März wieder freigelassen, was an den Berliner Ereignissen liegt. Schon am Tag nach den Fensterstürzen, am Karnevalssamstag, kommt es zu einer zweiten, ruhigeren Versammlung. Die Kölner Bürger, jetzt deutlich liberaler in der Zusammensetzung, viele der Unruhestifter sind ja verhaftet worden, haben einen zweiten Katalog dabei, der es bei den klassischen März-Sujets belässt. Nun signalisiert auch das Rathaus Handlungsbereitschaft. Köln trennt die beiden Revolutionsansätze. Erster Tag akzentuiert demokratisch und sozial, nicht erfolgreich. Zweiter Tag liberal, erfolgreicher. Ein Paradebeispiel der mehr verfassungsrechtlichen Haltung der oberen bürgerlichen Schicht und der auf praktische, materielle Dinge eingehenden Stellung der unteren, konstatiert Valentin. Wobei beide Kölner Voten am Ende nicht zählen, denn hier in der Rheinprovinz regiert Berlin, hier entscheidet der preußische König, sonst niemand. Brot oder Tod? Köln. In Köln braut sich eine Bewegung zusammen, die sozialer und proletarischer ist als anderswo. Wen wundert's bei den Verhältnissen? Schon in den 1820ern sind ein Drittel der Kölner Almosenempfänger, Tendenz steigend. Zudem gibt es hier relativ viele Arbeiter. Die fortgeschrittene Industrialisierung der Region mag einer der Gründe sein, warum Marx und Engels Köln in 4 Wochen, von Anfang April an, zur deutschen Kommunismusbasis machen, ab 1. Juni dann nachdrücklich mit ihrer neuen Rheinischen Zeitung, mit scharfen tagtäglichen Interventionen. Auch, weil sie selbst Rheinländer sind und es am klügsten ist, genau in der Höhle des preußischen Löwen selbst gegen den Löwen zu agitieren. Erstmal aber findet am 19. März eine große Revolutionsfeier auf dem Gürzenich statt. Der Dichter Freilichrath reist extra an, er gehört zum Zirkel des Kommunistischen Bundes, wird später auch Mitglied. Er schreibt eigens für die Feier eine Art Marschgesang mit dem Titel Reveille. Der neuen Revolution. Der neuen, die mit Schwert und Lanze die letzte Fessel bald zerbricht. Der alten, halben singt es nicht. Uns gilt die neue nur, die ganze. Die neue Rebellion, Marsch, Marsch, Marsch, Marsch, Marsch wär's zum Tod. Und unsere Fahn ist rot. Hier entsteht die ganz eigene politische Ästhetik der Arbeiterbewegung bis tief ins 20. Jahrhundert. Wie heute weht die Rote Fahne 1848-49 über ganz unterschiedlichen Lagern, dem demokratischen, dem sozialreformerischen, dem sozialrevolutionären, dem anarchistischen, sozialistischen und kommunistischen. Es sind Bewegungen vereint im Kampf gegen das Leid der Millionen, aber mit gänzlich anderen, konträren Vorschlägen zur Lösung des drastischen Missverhältnisses von Arbeit und Kapital. Schon 1848 marschiert die eine rote Fahne gegen die andere. Marx und Engels kennen programmatisch kein Pardon. Anfang März kommen einzelne deutsche Exilanten, Handwerker zumeist, nach der erfolgreichen Revolution aus Paris nach Köln und in ein paar wenige andere deutsche Städte, noch vor Marx und Engels. Die zentral ausgegebene Direktive lautet: Regionale Arbeitervereine und Ableger des Kommunistischen Bundes aufzubauen, so auch in Köln, wo schon seit dem Vorjahr ein paar der Mitglieder des Bundes wirken. Selten in der Geschichte hat eine so kleine politische Gruppe so großen internationalen Lärm gemacht. Das Völklein, wie Emma Herwig sie nennt, ist auch im März 48-49 Quantité négligeable. Für die reale revolutionäre Bewegung der 17 Monate spielen die Kommunisten streng genommen lediglich in einem Belang eine echte Rolle, als Schwächung der Demokraten, wenn auch ungewollt. Sie liefern die Munition, die dann auf die Demokraten abgefeuert wird. Fürsten, Liberale und Großbürgertum setzen die kommunistischen Forderungen als propagandistische Waffen gegen die Demokraten ein. Das Weib im Konflikt mit den sozialen Verhältnissen. Mathilde Anneke, Köln. Nicht am 4. März, dem zahmen Revolutionstag, sondern am krachenden 3. März stehen Fritz und Mathilde Anneke mitten im Gewühl. Dabei prägt die 31-jährige Mathilde die kommenden Monate noch stärker als ihr Mann, der wie der Armenarzt Gottschalk unmittelbar nach den Fensterstürzen verhaftet wird. Schon vor der Revolution publiziert sie mit »Das Weib im Konflikt mit den sozialen Verhältnissen« eine Pionierschrift der Frauenbewegung, in der sie sich für eine andere Pionierin der Frauenrechte einsetzt, für Louise Aston. Die war mit ihrem autobiografischen Buch »Meine Emanzipation« und ihrem die Armut anklagenden Roman fast überall angeeckt. »Gleiche Rechte für Frauen« schließt sich Mathilde Anneke ihren Forderungen an, und zwar auf jedem Gebiet, materiell, ökonomisch, sozial, kulturell, politisch, auch sexuell. Mathilde Anneke, große, schöne Augen, die Haare wild hochgesteckt, hatte ein ähnliches Schicksal wie Louise Aston erlitten, schon als 19-Jährige wird sie verheiratet. Ihr Vater hat die 12 Kinder zählende Familie mit Spekulationen bei Eisenbahn- und Bergwerkgeschäften ruiniert und seine Tochter einem Weinhändlersohn in die Arme geworfen, weil das finanzielle Hilfe versprach. Der Zukünftige ist Alkoholiker und ein Tyrann, er misshandelt seine junge Frau. Bereits ein Jahr nach der Heirat und nun Mutter will sie die Scheidung. Trotz der bestätigten Misshandlung dauert es lange, bis die Scheidung bewilligt wird. Unterhalt bekommt Mathilde Anneke aber nicht. Um Geld zu verdienen, gibt sie unter anderem einen Damenalmanach und Gebetbücher für katholische Frauen heraus. Darin bringt sie auch eigene Gedichte unter. Sie liebt das Schreiben. Annette von Droste-Hülshoff, ihre große literarische Heldin, bekommt etwas von ihr zu lesen, spottet aber nur. Doch Mathilde macht weiter. Es gelingt ihr, Lokaljournalistisches in der Kölnischen Zeitung und der Allgemein unterzubringen, zwei der großen Blätter. Da ist sie die einzige Frau. Ihr Blick auf die Welt wird immer kritischer, geradezu modellhaft junghegelianisch wendet sie sich von Gott ab und der Politik zu. 1844 besucht sie in Wesel den Debattierclub eines liberalen Zirkels, lernt Fritz Anneke kennen, ein junger Leutnant der preußischen Armee. Sie verlieben sich und im Herbst 1844 zieht Mathilde nach Münster, steht dort bald im Zentrum des 1846 gegründeten Demokratischen Vereins, rasch als Kommunistenclub verunglimpft, weil hier auch Marx und Engels Schriften gelesen werden. Mathilde, heißt es, führe die Weibergemeinschaft als Kommunistenmutter. Das ist ihr egal, Courage hat sie ohne Ende. Sie verbringt immer mehr Zeit mit Fritz, der nach 1846 nach einem politischen Prozess vom Militärdienst suspendiert wird. Er habe eine Duellforderung als Kinderei ausgeschlagen, habe also eine unehrenhafte Gesinnung. Man will seine Ehre zerstören. In Wirklichkeit will man ihn loswerden, weil er Demokrat ist, weil er einen Lesekreis für Offiziere gegründet hat, in dem verbotene freiheitliche Schriften besprochen werden. Herweg, Fröbel, Feuerbach, Freilichrath und der junge Fichte. Sofort wird Fritz als Kommunist verunglimpft. Aber das eigentliche Politikum an dem Ganzen ist, dass er unter den preußischen Offizieren erstaunlich viele Gleichgesinnte findet. Der preußische König ist zutiefst beunruhigt und Fritz Anneke wird berühmt. Am 7. Januar 1847 erscheint ein Artikel von Mathilde Anneke in der Allgemeinen, für die auch Heine schreibt. Die Not der unteren Volksklassen, die auch in hiesiger Stadt und Umgebung zum Entsetzen groß wurde, wird durch die bereits getroffene Einrichtung eines Institutes, welches billigere Beschaffung des Brots und Brennmaterial sich angelegen sein lässt, einigermaßen gelindert werden können. Eine private Initiative von Reichen der Stadt. Der Winter 1846-47 ist eisig, die Armen erfrieren. Aber die Hauptvergnügungen des sämtlichen münsterischen Publikums finden augenblicklich auf dem Eise statt. Was sie auch anmerkt? Zu den gewandtesten Schlittschuhläufern gehört der kommandierende General. Mathilde fordert die Frauen zur Einmischung auf. Gehe in die Hütten und auf die Gassen und höre das Wimmern und sehe den Hunger und die Not und das bleiche Elend. Dann werdet ihr inne, wer jene Kämpfer dort auf dem Schlachtplan sind, die ihre roten Fahnen zur Sonne emporstecken. Ihr brechtisch klingender Schlachtruf: Brot oder Tod? Ihre Lyrik ist jetzt politisch. Der große Freilichrath bekommt etwas davon zu lesen, ist begeistert und kann es nicht fassen. Das hat eine Frau geschrieben? Schwarze Hölle. Robert Blum in Sachsen. Bürgerversammlung zu Ehren der Französischen Revolution im überhitzten, sauerstoffarmen Saal des Schützenhauses in Leipzig am 29. Februar. Wortführer der Veranstaltung sind Arnold Ruge und Robert Blum. Beide sind Freunde Herwegs und, eine verrückte Fügung, bald schon Anführer der beiden demokratischen Paulskirchenfraktionen. Die Mannheimer Versammlung liegt 2 Tage zurück. Eben ist der Forderungskatalog auch in Sachsen angekommen, hier in Leipzig zuerst, kurz darauf in der Residenzstadt Dresden. Umgehend sollen auch die Forderungen des Volkes beschlossen und dem sächsischen König Friedrich August in der Hauptstadt als Sturmpetition vorgetragen werden. Als Robert Blum am 1. März im Schützenhaus vor gut 1000 Leuten nochmals spricht, kocht der Saal. Der Demokrat geht weit, fordert über die 4 Mannheimer Punkte hinaus demokratische Grundrechte, das allgemeine Wahlrecht und konkret den Rücktritt der sächsischen Regierung. Er hat, ähnlich wie Struve und Hecker am 1. Mannheimer Abend, seine liebe Mühe, einen sofortigen Marsch auf Dresden abzuwenden, den Teile des Saals fordern. Seine Befürchtungen sind die gleichen wie ihre, das sächsische Militär werde ein Gemetzel gegen die wehrlosen Demonstranten veranstalten, auf Seiten des Volks bestünde die Gefahr, dass es zu Eruptionen kruder Gewalt käme. Der König, Friedrich August II. Von Sachsen, ist in erster Ehe mit der Tochter von Kaiser Franz I. verheiratet, in zweiter, so praktiziert man das dynastische Prinzip, mit der Tochter des Bayernkönigs Maximilian I. Der Sachse ist zudem nicht bloß der Schwager des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV., sondern auch dessen Seelenverwandter. Beide glauben unerschütterlich an die gottgegebene Macht, pflegen das Auserwähltsein. Zunächst sperrt Friedrich August sich gegen alle Reformen, muss dann jedoch, um seine Macht zu retten, Zugeständnisse machen. Am 13. März beruft er liberale Minister, erlässt ein liberalisiertes Wahlgesetz und hebt die Zensur auf. Gleichzeitig arbeitet er wie alle Fürsten hintenrum gegen die Revolution. Ähnlich wie Hecker ist Blum 1848 bereits ein Politstar. Im Volk bewundert man ihn als Helden und hasst ihn von konservativer Seite noch tiefer dafür. Es kursieren, auch das wie bei Hecker, Blumgedichte, Blumlieder, Blumbücher, Schmuckblätter, Pfeifenköpfe, Kartenspiele, Porträts und Büsten sowieso. Eine ihm angemessene Biografie bekommt er allerdings erst 2007. Das passt. Blum hat es nie leicht gehabt. Nichts von dem, was er erreichen wird, ist ihm in die Wiege gelegt. 1807 in Köln geboren, wächst er in einfachsten Verhältnissen auf. Der Vater ist Fassbinder, die Mutter Dienstmädchen. Früh muss Blum die Schule abbrechen, weil das Geld nicht reicht. Er beginnt mehrere Ausbildungen, kann keine abschließen, arbeitet bei einem Laternenfabrikanten, bildet sich nachts selbst weiter, ein Autodidakt mit geballter Faust. Er will etwas erreichen, so viel ist klar. Nach dem Bankrott des Fabrikanten findet er Arbeit als Theaterdiener, wird dann zum Leiter der Theaterbibliothek befördert. Als der Direktor einen Ruf nach Leipzig erhält, folgt ihm Blum. In Sachsen beginnt Blum zu schreiben, journalistisches für die liberalen sächsischen Vaterlandsblätter, aber auch Erzählungen und Lyrik. Er besucht das Hambacher Fest und sagt schon in dieser Zeit: Monarchie ist Hochverrat am Volk. 1845 kommt Blums erste große politische Initiative. Gemeinsam mit Verbündeten fordert er beim Sächsischen Landtag die Umstrukturierung Deutschlands, eine allgemeine deutsche Staatsbürgerschaft mit einheitlichen Rechten und einer bundesweiten Verfassung. Diese zukunftsträchtigen Gedanken sind Blum bald schon zu mickrig. Wie Hecker und Struve verliert er den Glauben an eine echte Opposition innerhalb der konstitutionellen Monarchie. Es liegt sicher auch an den Diskussionen im Hallgartenkreis bei Adam Itzstein. In den oppositionellen Gesprächen, bei denen Blum 1845 Gagern kennenlernt, erlebt er das Auseinanderdriften von Liberalen und Demokraten. Blum schlägt sich entschieden auf die demokratische Seite. Dabei macht sein visionäres Denken bei gleichzeitigem Drang zur praktischen Tat aus ihm den perfekten Vermittler. Diese Rolle hat er bald weg. Der geborene Mediator. Bei allen beträchtlichen Spannungen im Innern, er nennt sich selbst einen Sisyphos. Ähnlich wie Itzstein, eine Art linker Liberaler, der Blum eine Art Mentor ist. Manche Demokratenkollegen monieren das stetige Vermitteln. Bereits vor dem Ausbruch der Revolution wird Blum von einem Königsberger Republikaner wegen seiner weichen Mittelmäßigkeit und Gesetzesbetrunkenheit angegangen. Ein sozialrevolutionärer Sprachlehrer treibt es auf die Spitze. Was tut Not und was tut Blum? Ähnliche Vorwürfe müssen sich auch Hecker und Struve anhören. Zu zahm, für andere, viele andere, freilich zu extrem. Die nachhaltigste politisch-persönliche Prägung erfährt Blum auf einer Reise im Frühjahr 1847. Zusammen mit anderen Schriftstellern fährt er ins Erzgebirge, nach Rittersgrün, 3000 Einwohner, und Pöhler, 1599 Einwohner. Das sind zwei Dörfer, die vom kriselnden Handwerk des Klöppelns leben, besser gelebt haben. Der Anlass für die Reise: die Verelendung der Region und der Menschen, ein gewaltiger Notruf. Die Idee der Schriftsteller, ein Album fürs Erzgebirge machen, der Verkaufserlös kommt direkt den Notleidenden zu. Blum weiß, was ihn erwartet. Was er dann aber mit eigenen Augen sieht, übersteigt alles. Keine 100 Kilometer von Leipzig entfernt, vegetieren hier tausende Familien dem Ende entgegen. Schonungslos beschreibt Blum die Situation in seinem Albumbeitrag, beschreibt die elenden Wohnungen, in die es hineinregnet und schneit. Darin stehen Betten oder eher mit Fäkalien verschmutzte Strohhaufen. Erwachsene, die in Lumpen, und Kinder, die gar nicht gekleidet sind. Das Essen, ein Kleister aus schwarzem Mehl von zweifelhaften Bestandteilen oder eine Suppe von Kartoffelschalen. Es ist der blanke Horror. Mütter stillen ihre Säuglinge mit Blut, weil ihre ausgemergelten Körper keine Milch mehr produzieren. Um nicht zu erfrieren, verfeuern die Menschen in den Behausungen grünes Reisig, das sie in den Wäldern finden, wo sie Gefahr laufen, erschossen oder verhaftet zu werden. Der beißende Rauch macht die Behausung ohne Kamine vollends zur schwarzen Hölle. Die Kinder werden blind von den Schwaden, Blum wankt durch die gespenstischen Orte. Bleiche, matte Gerippe, die man Menschen nennt, stürzen auf der Straße hin vor Hunger und bleiben dem Schicksal überlassen. Menschen, denen die Natur den Rechtsbrief auf die Güter und Genüsse der schönen Erde so gut ausgestellt wie irgendeinem. So leben sie in einer Zeit, wo man fortwährend vom steigenden Wohlstand des Landes posaunt. Blum hält die Diskrepanz nicht aus. In einer Zeit, wo man das Christentum neu erfunden zu haben meint, welches doch gleiche Liebe, gleiche Pflichten und gleiche Rechte lehrt und wo man vor lauter Christlichkeit den Kopf so rein verloren hat, dass für das Menschliche der Begriff und das Gefühl abhanden gekommen ist. Es kommt noch krasser. Die Versuche zur Hebung dieser Übelstände werden nicht selten als Narrheit oder als Hochverrat verdächtigt und verfolgt. Aber damit noch nicht Schluss. Die matten Gerippe, die grässliche Armut, die Blum hier sieht, werden gar noch mit Steuern und Abgaben belegt. Die aus Böhmen stammenden und ins Erzgebirge nach der schlechten Ernte eingeführten Kartoffeln werden hoch besteuert, ein teures Grundnahrungsmittel. Hingegen kann man Wildbret und Fisch, die sich nur Reiche leisten können, steuerfrei importieren. Auch auf trockenen Gemüsen liegt eine hohe Abgabe, obgleich dieselben beim völligen Missraten der Kartoffeln unentbehrlich waren. Und während man diese ungerechteste und verkehrteste aller Steuern bestehen lässt und nicht imstande ist, den völlig entleerten Lebensmittelmarkt zu füllen, verweigert man ein so wichtiges und billiges Nahrungsmittel wie den Reis durch Aufhebung des Eingangszolles auf den Markt zu bringen. Das System ist perfide. Der Besitzende hat sich bereichert. Der Arme ist, wie immer, nicht nur leer ausgegangen, sondern das Gesetz, welches nur von den Besitzenden und für denselben gemacht ist, hat sich wieder gegen ihn gekehrt. Blum weiß, wie der Staat, die Fürsten und die Liberalen mit diesen Realitäten umgehen. Sie werden geleugnet oder klein gemacht. So ruft er: Das alles sind keine Fantasiegebilde, keine Übertreibungen. Es sind Tatsachen. Allein dieser Satz, das Beharren auf der Realität, wird zum revolutionären Akt. Blum und die anderen Demokraten werden für die Liberalen zu Narren und für Fürsten zu Hochverrätern. So wie alle Demokraten, im Leben von fast jedem von ihnen gibt es, blickt man in ihre Biografien, solche Erzgebirgemomente. Der gesamte Reisebericht Blums liest sich wie ein demokratisches Urmanifest. Blum bekommt seine Erfahrungen im Erzgebirge nie mehr aus dem Kopf und sieht glasklar: Man muss die wirtschaftliche und politische Ordnung verändern, die solche Armut möglich macht, muss für eine Politik kämpfen, die geistige, politische und physische Freiheit herstellt. Einen substanziellen sozialen Ausgleich. Die verrottete Welt. Richard Wagner in Dresden. 500 Dresdner zeichnen am 8. März im Hotel de Pologne an der Schlossstraße eine klassische Märzpetition. Zusammen mit den Katalogen der anderen sächsischen Städte, vor allem der Leipziger, entfaltet sie Wirkung. Am 13. März entlässt der König sein konservatives Kabinett und etabliert auch hier ein liberales Märzministerium, das Presse-, Rede- und Versammlungsfreiheit gewährt. Augenblicklich explodiert das politisch-gesellschaftliche Leben der Stadt. Von der Euphorie ergriffen ist auch der 35-jährige demokratische Hofkapellmeister Richard Wagner. Für ihn wird 1848, nach dem Tod seiner Mutter im Januar, ein Schicksalsjahr. Wagner war ganz Politik, wird ein Musikjournalist nach einem Treffen Anfang Juni 1848 in Wien berichten. Den Komponisten stimuliert die Kollision von dem alten, überlebten und dem neuen, hoffnungsvollen der Menschheit schon seit der Jugend. Vor allem reizt ihn das jetzt drängende Neue. Wagner arbeitet am Lohengrin, Ende April ist er fertig. Die Schlussnote der Komposition hat er bereits im letzten Jahr ersonnen. Schöpferisch läuft es also gut im Frühjahr 1848 und der Aufruhr verspricht noch mehr Schöpfergeist. Wie für seinen Freund Bakunin besteht für ihn eigentlich kein Unterschied zwischen Revolution, Geschichte und Ästhetik, Kunst respektive Theater und Oper. Alles Bühne, alles echt, alles Politik. Realität, Imaginäres, Phantasmatisches wird eins. Die politische Lage in Wagners Augen bei Revolutionsausbruch, die dekadenten alten Mächte, die Fürsten, alles Bisherige ist total verrottet, muss vollkommen revolutioniert werden, ein unausweichlich nötiger Kampf, der jetzt kompromisslos gekämpft werden muss, direkt vom Volk. Wagner fordert, wie Bakunin, die große Guillotine für die ganze Epoche. Die Fürsten, der Deutsche Bund, alle Zentralinstitutionen, all dieses Flickwerk müsse exekutiert werden. Der Musiker ist gut informiert, steckt tief im märzlichen Forderungsdiskurs. Er will das Volk auf der Stelle bewaffnen und die Konzessionen, die Sachsen sich abpressen lässt, hält er für lachhaft, ganz wie sein republikanischer Freund Röckel. Die tatsächlichen Veränderungen, welche die Märztage in Sachsen bewirkt hatten, beschränken sich auf den Wegfall der Zensur und einen Ministerwechsel. Wagner steht immer noch ganz im Bann der Linkshegelianer, vor allem Feuerbachs. Und er trifft den alten Ludwig Tieck, den Heine als den besten Dichter der romantischen Schule verehrt. Wie würde es vollends mit allen den rechtlichen Menschen aussehen, wenn der Poesiegeist vielleicht bald irgendwo hervordringt, um die leeren Wörter Wahnsinn und Raserei zu erfüllen, hatte der deutsche Dichter als junger Mann geschrieben. Die Menschen würden dann merken müssen, dass alles zusammenzubrechen drohte, dass es wie ein wandelndes Gebirge auf sie zuschritte, um ihr Eigentum, ihre Umzäunungen, Bibliotheken und alles zu verschlingen. So ein wüster Kopf muss Wagner gefallen. Was er bei Revolutionsausbruch ebenso sofort beginnt, er setzt sich an einen Entwurf zur Organisation eines deutschen Nationaltheaters für das Königreich Sachsen, den er Anfang Mai in Dresden vorlegt. Es geht um nichts weniger als eine Revolution des praktischen Theaterbetriebs, nämlich um den Aufbau eines demokratischen Theaters. Die Revolution erreicht Österreich. Wien fällt am 13. März. Ein welthistorisches Ereignis. Mit Wien fällt das, zusammen mit Preußen, restaurative Bollwerk des Deutschen Bundes, ein Brückenpfeiler ebenso der nicht minder reaktionären Heiligen Allianz aus Preußen, Russland und Österreich. Durch niemanden so sehr verkörpert wie durch Metternich, der, auch das historisch, noch in der Nacht und unter falschem Namen fliehen muss, ganz ähnlich wie kurz zuvor der französische König. Und auch das Ziel ist dasselbe, England, bald werden sie dort gar zu dritt sein, drei prominente Despoten. Am Morgen des 1. März hatten die Zeitungen die Nachrichten aus Paris gemeldet und ein österreichischer Minister weiß, die auch in Wien, ungeachtet der so wachsamen und argwöhnischen österreichischen Polizei, bestehenden demokratischen Vereine wirkten eifrigst zu der Verbreitung gleicher Ansichten im Kaiserstaat. Eines höllisch komplizierten Vielvölkergebildes. Mit Metternich berät man sich, was man tun könne, ab dem 2. März auch mit dem von preußischen König gesandten General. Man ergreift ein Bündel von Maßregeln, die für Ruhe sorgen sollen, so gut es geht. Am Montag, dem 13. März, ist in Wien eine Versammlung des Niederösterreichischen Landtages geplant, das regierungstreue Ständehaus. Ein vollkommener Frühlingstag, die Luft lau, der Himmel leuchtet in betörendem Hellblau. Im Landtag soll unter anderem eine vom Anführer ungarischer Freiheitskämpfer verfasste Rede verlesen werden. Die Regierung rechnet mit Protesten, hat beschlossen, das Ganze so unauffällig wie möglich über die Bühne zu bringen, auf die feierliche Zeremonie des Delegierteneinzugs in protzigen Uniformen zu verzichten. Lieber sollen sie sich in bürgerlicher Kleidung einzeln einfinden. Nur geht der Schuss nach hinten los, man durchschaut den Trick. Rasch ist ganz Wien auf den Beinen, zunächst eher die feinere, bürgerliche Gesellschaft, elegant gekleidete Herren und Damen, die ihren Unmut zum Ausdruck bringen wollen. Dazu kommen auch gestandene Oppositionelle, organisierte Laien mit Petitionen unterm Arm und Neugierige. Die Wiener Revolution beginnt als gesellschaftliches Ereignis, eine Revolution in feiner Wäsche und Glacé-Handschuhen. Übrigens war es die lustigste Revolution, die man sich denken kann, notiert der murrend konservative Schriftsteller Franz Grillparzer. Vom schönsten Frühlingswetter begünstigt, bewegte sich die ganze Population den Tag über auf den Straßen. Grillparzer ist zunächst recht angetan, muss seinen Landsleuten das Zeugnis geben, dass sie sich in der ersten Zeit mit einer Liebenswürdigkeit benommen haben, dass man jeden Einzelnen hätte küssen mögen. Ich fing schon selbst an, meinen Besorgnissen zu misstrauen. Mit so gutmütigen Leuten, schien es, könne man die gefährlichsten Experimente anstellen. Der gutmütige Revolutionszug flaniert in Richtung der kaiserlichen Burg, wo man schnell mehr Soldaten und Kanonen in Stellung gebracht hat. Mittlerweile sind vorstädtische Arbeiter und Gesellen sowie Studenten unter den Protestlern. An der kaiserlichen Burg angekommen, erhob die Menge ein lautes Jubelgeschrei, so Grillparzer weiter. Jetzt sind, wie in allen deutschen Staaten, die Forderungen des Volkes dran. Die Petitionen für Ferdinand I., 55 Jahre, seit 1835 Kaiser von Österreich und König von Böhmen, als Ferdinand V. seit 1830 ebenso König von Ungarn und Kroatien. Und er besitzt noch mehr Titel. Schon in der Bezeichnung K&K-Monarchie für Österreich steckt der Hinweis auf die Großstruktur. Das erste K meint kaiserlich, das zweite königlich. Die Königstitel der Habsburger als Könige von Ungarn, Böhmen, Oberitalien. Die Exemplare der Märzforderungen aus Baden sind am 5. März nach Wien gelangt. Nun fordert man hier Ähnliches wie überall, aber wie überall gibt es lokale Eigenarten. In Wien besteht man beispielsweise auf der Entfernung der volksverdummenden Jesuiten. Und auch den Zusammenhalt aller Nationalitäten des Kaiserstaates möchte die Opposition fürderhin im März bewegten freiheitlichen Sinne als Völkerfrühling umgesetzt sehen. Denn das Pariser Beispiel hat die Ungarn, Italiener, Polen und Tschechen dazu inspiriert, Autonomie und nationale Freiheit zu fordern. Die Stimmung vor der Burg heizt sich auf, man wird unruhig, will Bewegung sehen, sodass die Schlossbewohner schon glauben müssen, es gehe an ihr Leben. So sieht es der höfisch mitfühlende Grillparzer. Zu seiner Verzweiflung muss er feststellen, dass der Hof Ja sagt zu den Volksforderungen oder vielmehr zu dem, was einzelne Unverschämte, die sich als Deputierte darstellten, nur irgend zu begehren Lust hatten. Grillparzer verflucht den eigentlichen Übeltäter, die Pariser Revolution. Ohne sie wäre in Österreich, ja vielleicht in ganz Deutschland, trotz des albernen Kokettierens von Seiten des Königs von Preußen, die Entwicklung auf wer weiß wie lange hinausgeschoben geblieben. Nun hatte man aber ein Muster der Nachahmung und man ging ans Werk. Auf einmal riecht es auch in Wien tatsächlich nach Revolution. Eine Gruppe von Demonstranten erstürmt das Ständehaus. Die Deputierten, heißt es sofort von staatlicher Seite, seien arretiert worden, woraufhin Truppen anrücken. Die Demonstranten werfen Möbelstücke, Armlehnen und Sesselbeine nach den Soldaten. Da geschieht es. Erzherzog Albrecht, ein restaurativer Hardliner, ein echter Haudegen, lässt zwei Salven ins Gedränge abfeuern und anschließend noch einen Bajonettangriff durchführen. Mehrere Männer bleiben zerfetzt und sterbend liegen, es gibt zahlreiche Verwundete. Jetzt wird klar, wie die offizielle kaiserlich-königliche Linie aussieht, Niederschlagung des Aufstands. Es wird sogar ein Blutbad in Kauf genommen. In Wien wird die Variante gelebt, von der die anderen deutschen Fürsten Anfang März mehrheitlich träumen. Nur haben sie dort nicht genügend Bajonette. Anders der Kaiser hier. Er befehligt sie in Überfülle. Und da auch Metternich fürs Niederschießen ist, fallen an anderen Stellen in der Stadt weitere Schüsse. Das Militär ist omnipräsent. Jetzt bricht der Aufstand offen los. Umgehend errichten die Wiener Barrikaden in der Innenstadt. Glacé-Handschuhe sieht man kaum noch. Regierungsgebäude, Maut- und Zollhäuser, das Leihhaus, gar das Polizeigebäude und die kaiserlichen Stallungen in Mariahilf werden attackiert, in den Vorstädten Fabriken besetzt, Maschinen zerstört. Vor allem auf die Villa Metternichs am Rennweg hat es das Volk abgesehen. Man demoliert auch die Gasleitungen vom Kärntner Tor bis zur Burg, was einen theatralischen Effekt hat. Das ausströmende Gas entflammt sich und erhellt die anbrechende Nacht. Der Widerstand, der Kampf der Menschen gegen die überlegenen Regierungstruppen ist bemerkenswert und hält durch bis in die Nacht. In der Innenstadt bildet sich eine Art Komitee, überwiegend aus Studenten, das den Widerstand organisieren soll. Insgesamt aber gibt es kein koordiniertes Vorgehen. Es funktioniert dennoch. Die Machthaber harren derweil in der Hofburg, die kaiserliche Familie, der Hofstaat, die Staatskonferenz, Staatsräte. »Ja, dürfen's denn das?« soll Kaiser Ferdinand I. gefragt haben. Tausende Menschen stauen und drängen sich vor der Burg, in der niemand mehr den Überblick hat. Eine Deputation der Bürgergarde trifft ein. Sicherheitshalber setzt sie der konfusen Führungsriege die Lage noch einmal auseinander. »Das ist kein Krawall, sondern eine Revolution, an der alle Stände teilnehmen.« Die Deputation fordert die Entlassung des Oberfürsten Metternich, der weiter steif und fest behauptet, die Aufwiegler seien bloß Polen, Schweizer, Italiener, Franzosen und so weiter. Er plädiert immer noch für konsequente militärische Härte. Mit Kartätschen draufschießen, weil sie besonders effektiv sind. Sie feuern Dutzende in Papier- oder Stoffkartuschen gelegte Metallkugeln ab, wie eine riesige Schrotflinte sozusagen, schlagen derart Schneisen der Vernichtung durch die Feindesreihen. Metternich will dem gnadenlosen Militär Alfred Windischgrätz sämtliche Vollmachten geben. Metternich ist sich sicher, er hätte die Sache rasch erledigt. Windischgrätz' Namen muss man sich merken, doch noch nicht für die heutige Nacht. Denn obwohl einer der Erzherzöge den Kartätschenbefehl bereits gegeben hat und nur der Ungehorsam eines Oberfeuerwerkers Schlimmes verhindert, entscheidet man heute, dass es so weit nicht kommen soll. Ein anderer der Erzherzöge weiß, dass sich die Monarchie bloß retten lässt, wenn sie das Hasssymbol Metternich opfert. Zurücktreten, das sagt er dem Fürsten direkt ins Gesicht. Valentin hält Metternichs Reaktion fest. Er erging sich, lamentierend und perorierend, in endlosen Ausführungen, ohne etwas Positives vorzubringen. Nicht sehr heroisch. Dann fasst er sich doch noch. Nur wenn der Kaiser persönlich ihn bitte, nur dann werde er zurücktreten, fest damit rechnend, dass der Kaiser zu ihm stehen wird. Heute aber verrechnet er sich. Auch der Kaiser will den Rücktritt. In aller Form spricht er seinen Wunsch aus. Metternichs Schicksal ist besiegelt. Man muss sich den Moment vorstellen. Weltgeschichte. Und der Oberfürst? Er wird stumm, schweigt. Kein großer Tusch, kein Protest, auch kein Wehklagen. Er verlässt den Raum mit seinem eigentümlichen, graziösen Hohn. Mit einem Male offenbaren sich sogar am Hofe lange verborgene Affekte. Selbst die Bediensteten klatschten befriedigt Beifall, als Metternich den Deputationen seinen Abgang eröffnet. Halber Untergang. Wien. Kaiser Ferdinand lässt dem Volk mitteilen, er würde allen Forderungen zustimmen und Metternich sei entlassen. Das alles noch am Abend des 13. März. Die Soldaten lassen die Waffen sinken. Das Volk hat gesiegt. Heute zumindest. Jubel hallt in die mondbeschienene Nacht. Trommelwirbel rattern durch die fackelbeschienenen Straßen. Die Wiener sind siegestrunken. Doch zeigen sich die Unterschiede zwischen oben und unten selbst noch beim gemeinsamen Fest. Eine große Gruppe Arbeiter zieht solidarisch zur Universität, wird dort aber freundlich abgewiesen. Hier nicht feiern, bitte. Auch am Morgen danach wird gefeiert. Jetzt hat man Schärpen, Fahnen, Kokarden zur Hand, alles schwarz-rot-gold und alles wird damit dekoriert, zudem mit allen Blumen, die man herbeischaffen kann. Die Deutsche Zeitung hat im Falle Österreichs, das sie im konstitutionellen neuen Deutschen Bund nicht mehr sehen wollen, ausnahmsweise nichts gegen eine Revolution einzuwenden. Fürst Metternich entsetzt und landesflüchtig. Den Mann, der ewig Revolutionen und Verschwörungen wähnte und verfolgte, auch wo keine waren, hat die Revolution nun selbst erreicht, im eigenen Hause, wo er sie nicht im Traum geahnt, wo er sie mit allen ihren Schrecken glaubte, gebannt zu haben. Noch einmal blitzt auch hier alte oppositionelle Wut auf, deren Verlust der Chefredakteur Gervinus im nächsten Jahr auch selbstkritisch so heftig beklagen wird. Der Mann des Friedens um jeden Preis hat eine Szene des schrecklichsten aller Kriege, des Bürgerkriegs in seinen Straßen um seinen Sturz spielen sehen. Der Mann, von dessen Wink und Rat noch vor nicht lange Kaiser und Könige abhängen, ist aus dem Schauplatz seiner Macht landflüchtig entwichen. Die Zeitung wird persönlicher. Der Mann, in dessen Taschen es strömte aus den Ländern autokratischer und plutokratischer Potentaten, seiner Klienten, wird jetzt im hohen Alter lernen, was das Los gefallener Größe, wird vielleicht noch lernen, was Mangel und Entbehrung ist. Die Quintessenz? So ist nun diese Größe in Österreich auch zusammengesunken. Das passt ins eigene anti-österreichische politische Konzept. In der Hauptstadt wird ein Sicherheitsausschuss gebildet, Usus bei einer echten Revolution. Es ist eine Art provisorische Regierung, die aber, wie die gesamte Erhebung, im Wesentlichen städtisch bleibt. Das ist das Problem. In der Stadt treibt die neue Freiheit Blüten, auf dem Land hingegen geht's weiter wie zuvor. Am 17. März, drei Tage nach dem revolutionären Montag, wird eine neue Regierung präsentiert. Kein einziger richtiger Liberaler ist dabei, geschweige denn ein Demokrat. Ein echter Schlag ins revolutionäre Kontor. Die fürstliche Taktik ist dieselbe wie überall. Minimale Konzessionen nach außen und hintenrum dagegen arbeiten. Die Kaiserfamilie zieht sich sicherheitshalber nach Innsbruck zurück. Man opferte Personen und Prinzipien, um die tatsächliche Gewalt zu behalten oder höchstens mit dem empordrängenden bürgerlichen Geld- und Titelpatriziat zu teilen. Damit sollten sich nun Mittelstand und untere Schicht abfinden, fasst Valentin die österreichische Lage Ende März zusammen. Zwar schwillt der Groll des Volkes erneut an, jetzt vor allem der Arbeiter, Studenten und Demokraten, dennoch, erst einmal funktioniert die fürstliche Taktik. Allerdings nicht sehr lang. Und noch ein Problem wird ab dem 13. März von Tag zu Tag immer akuter. Das mit den vielen freiheitsliebenden Völkern, die man in das repressive Reich gesperrt hatte. Ungarn, Tschechen, Polen und Italiener sprachen in der Hauptstadt über die Freiheit der Nationen und wurden von den Wienern stürmisch gefeiert. Die fühlten sich als weltläufige Bürger des Kaiserstaates und gönnten jedermann seine Sprache und Sitte. Das ist der Punkt, an dem Grillparzer nun überhaupt keinen Spaß mehr versteht. Als die Ungarn kamen und sich von der Gesamtmonarchie losrissen und die Menge, die das wusste, ihnen wie Warts und Aliens zurief, da merkte ich, dass die Dummheit oder vielmehr Unbesonnenheit mit Unwissenheit gepaart gefährlicher ist als die Schlechtigkeit und war überzeugt, dass wir verloren seien. Im österreichischen Mailand nutzt die Bevölkerung den Wiener Umsturz sofort. Am 23. März wird die Stadt vom Joch der Habsburger befreit. Kurz darauf triumphieren die Arbeiter der bedeutenden Schiffswerft des Arsenals im österreichischen Venedig. Auch im Königreich Böhmen gibt es Aufstände. Grillparzer ist außer sich. Die lächerliche Nationalitätsfrage hatte allen Volksstämmen der österreichischen Monarchie eine zentrifugale Bewegung eingedrückt. Was jedoch ganz in seinem Sinne ist, ein großer Teil der Wiener nimmt dem Kaiser selbst nicht viel übel, zumindest nach kurzer Zeit nicht mehr. Außerhalb Wiens haben sie das sowieso nur vereinzelt getan. Über den Daumen gepeilt ist Fürst Metternich der Böse und Kaiser Ferdinand der Gute. In dem Zeit- und Gesellschaftsroman von Louise Aston, Revolution und Contre-Revolution, 1849, gibt es die Figur eines revolutionären Fürsten, der zu den Wiener Ereignissen sagt: »Wir sind nun aber der Überzeugung, dass es hierbei sein Bewenden nicht haben dürfe. Wien allein macht nur eine österreichische, keine deutsche Revolution. Berlin ist das Herz Deutschlands. Hier müsste eigentlich der erste Schlag fallen. Berlin muss rasch folgen.« Und er hat keinen Zweifel. Es wird folgen. Die Autorin weiß das nur allzu gut, denn sie ist mittendrin. Kapitel 5. Berlin. Der preußische Gott des Gemetzels. Wir glauben nicht, dass es möglich gewesen wäre, auf dem Wege einer friedlichen Deputation im schwarzen Frack und weißen Handschuhen diese Souveränitätsrechte des Volkes zu erlangen. Man erhält solche Rechte nicht geschenkt, man erkämpft sie sich. August Brass. Eilmeldungen. Preußen, Berlin. Wir erhalten von einem Frankfurter Korrespondenten Nachricht von folgenden angeblichen Vorfällen in Berlin, die, wenn sie sich in ihrem ganzen Umfang bestätigen, in den an Grässlichkeiten so reichen Jahrbüchern der Geschichte kaum ihresgleichen haben würden. Mit diesen verstörenden Zeilen wartet die Deutsche Zeitung am 22. März auf. Die Meldungen sind spärlich. Sie haben die Redaktion in Heidelberg über komplizierte Wege erreicht. Berliner Zeitungen sind seit dem 18. März keine mehr gekommen. Die preußische Post arbeitet nicht, auch das ist kein gutes Zeichen. Trotz der unklaren Nachrichtenlage entscheidet sich die Zeitung zu drucken, geht es wahrscheinlich doch ein zweites Mal innerhalb weniger Tage um ein Drama historischen Ausmaßes. Der König hatte vorgestern Nachmittag der Kölner Deputation, die aus der Rheinprovinz zur Überbringung der Kölner Märzforderung angereist war, Pressefreiheit, Ministerwechsel und Berufung des Landtages auf den 2. April zugesagt. Das Volk drängte sich unter dem Jubel und Vivat Geschrei um den Palast. Alles klingt nach den Szenen, über die die Zeitungen in den ersten 2 Märzwochen täglich berichtet hatten. Die folgenden Sätze aber nicht mehr. Da stürzte das Militär auf die Masse los, hieb und schoss auf dieselbe. Das auf solche Weise angefallene Volk floh unter dem Ruf »Verrat« auseinander, sammelte sich aber wieder und leistete Gegenwehr. Es sollen Barrikaden errichtet, von den Dächern Steine geschleudert worden sein und so weiter. Das Militär habe mit Kartätschen geschossen und ein fürchterliches Blutbad sei entstanden, die Leichen zu Hunderten von den Straßen weggetragen worden. Das helle, freie Preußen. Louise Aston. Die ersten Berliner Märztage. Es gibt einen schönen, hellen Märzmoment in Berlin, als sich nach den Nachrichten aus Paris und Baden die Straßen und Plätze ohne Genehmigung beleben und die Berliner, dem ebenso weiterhin bestehenden Rauchverbot trotzend, einfach überall rauchen. Vor allem aber wollen die Leute neueste Nachrichten inhalieren. Dafür drängen sie sich vor einem Haus in der Oberwallstraße unweit der Fischerinsel vor dem monarchischen Stadtschloss. Hier residiert die Zeitungshalle, die freisinnige Tageszeitung des 38-jährigen Journalisten und Verlegers Gustav Julius, ein Zentralgestirn der polizeilich hart bedrängten demokratischen Szene Berlins. Beides, die Zeitung und der Mann, sind Institutionen. Julius ist Theologe von Hause aus, er hat in Berlin studiert, beim großen Hegel, unter anderem ist er Kommilitone von Karl Gutzkow, berühmt-berüchtigter Schriftsteller und ebenso überzeugter Demokrat. Und Julius ist ein Freund der Herwegs. 1846 hat die Zeitungshalle ihre Arbeit aufgenommen, nachdem der Verleger den Behörden versichern musste, weder konstitutionell, noch Republikaner, noch Sozialist, noch sonst was zu sein. couragiert hatte die Zeitung, sich der Berliner Polenprozesse gegen die 256 sogenannten Hochverräter angenommen. Seit dem 1. März werden die Pariser Ereignisse kommentiert. Alles für das Volk, alles durch das Volk, lässt Julius nun auf die Titelseite der Zeitung setzen. Das ist auch das Motto für seine Leseräume. Laut Eigenwerbung liegen dort in mehreren Räumen im März nun bis zu 600 Zeitungen und Zeitschriften in 14 Sprachen bereit. Die Räume sind zu einem der subversiv-intellektuellen Zentren der Hauptstadt geworden. Auch hier, wie an vielen Orten Berlins, gibt es das Amt des Vorlesers. Wer das erste Exemplar einer neuen Zeitung ergattert, klettert auf ein provisorisches Podest, einen Stuhl, einen Tisch und deklamiert die Neuigkeiten. Die Zuhörer stehen Kopf an Kopf, mit angehaltenem Atem, im nächsten Moment lautstark reagierend. Die Luft bar allen Sauerstoffs, dafür voller Zigarettenrauch und fiebriger Erregung. Wer auch immer dabei ist, polizeiliche Spione. Bisher waren ihre märzlichen Berichte trotz der herrschenden Erregung allerdings recht dünn. Richtige Tumulte blieben bislang aus in Berlin. Der Märzbeginn verläuft ruhig in der Hauptstadt. Angesichts der rund 20.000 in der Stadt zusammengezogenen Soldaten nicht sehr verwunderlich. In das Publikum vor der Zeitungshalle mischt sich immer wieder eine besonders stark rauchende Frau in Männerkleidung, die über diese frühen Berliner Märztage in Berlin berichtet. Man witzelte, lachte, flanierte umher, heißt es bei Louise Aston, genauer in ihrem Roman »Revolution und Contre-Revolution«. Aber die Witzeleien hatten eine politische Pointe. Das Lachen glich dem hohen Lachen eines siegesgewissen Kämpfers. Und in dem schlendernden Gange der Spaziergänger lag eine Nonchalance, welche aus einem Gefühl der Nichtachtung des Gegners entspringt. Louise Aston, jetzt Mitte 30, ist unbedingt der Avantgarde und, soweit irgend möglich, als Frau emanzipiert. Eine deutsche Bohemian, die erste. Von George Sand inspiriert, trägt sie Hose, Hemd, Fliege. Sie säuft die Männer unter den Tisch, raucht gern dicke Zigarren, praktiziert freie Liebe. »Freiem Leben, freiem Lieben bin ich immer treu geblieben«, heißt es in ihrem Gedicht »Lebensmotto«. Auch die Körper sollen sich von der Philistermoral und von einengenden gesellschaftlichen Zuschreibungen wie männlich-weiblich emanzipieren. Aston ist extraordinär klug, extraordinär kühn, extraordinär anziehend. Begonnen hatte sie mit ungestümen wilden Locken. Jetzt, 1848, trägt sie die Haare halblang und glatt. Große, weltoffene Augen, die Gesichtszüge von der Schönheit antiker Frauenantlitze, ein verrückter Kontrast zur Modernität der ganzen Erscheinung. Ihr Manifest »Meine Emanzipation« erscheint in winziger Auflage, aber mit enormer Wirkung. Schonungslos schildert Aston, wie sie in eine Konventionsehe mit dem in Magdeburg lebenden englischen Fabrikanten Samuel Aston gezwungen worden ist und wie sie sich daraus befreit, inklusive Gerichtsprozess. Nicht nur die Frau, der Mensch an sich habe sich an jede Art der Sklaverei so sehr gewöhnt, dass er sich in der Entwürdigung selbst heimisch fühlt. Nun aber sei es an der Zeit, ihn aus dem Schlummer der Knechtschaft zu reißen. Am 25. Juni 1846 ruft sie aus Köpenick, wo sie das Emanzipationsbuch beendet, in die Welt hinaus: »Wir Frauen aber verlangen jetzt von der neuen Zeit ein neues Recht«, sprich einen »Anteil an der Freiheit dieses Jahrhunderts«. Regelmäßig beehrt sie den bohemienhaften Kreis furchtloser Religionszertrümmerer der Freien in der tabakvernebelten hippischen Weinstube, noch so ein Hort preußisch-Berliner Unbotmäßigkeit der letzten Jahre. Bei Besuchen der Berliner Maschinenfabrik ihres Mannes sieht sie die Existenzbedingungen der Arbeiter und wird politisch, republikanisch, rot. Dafür zahlt sie einen hohen Preis. Verleumdungen in öffentlichen Blättern, gezielte propagandistische Hetzjagden und zuletzt Maßregeln der Polizei, die mich infolge jener öffentlichen Denunziationen aus Berlin verwies. Aston gilt als staatsgefährdend. Seit 1845 schon ist sie ob ihrer Lebensweise Zielscheibe polizeilicher Schikane. Die Berliner Märzforderungen und Varnhagens Sorgen. 5. und 7. März. Ebenfalls Besucher der Zeitungshalle und auf den Berliner Märzstraßen unterwegs, der 63-jährige Karl Varnhagen von Ense, ein echter Homme de Lettres und zum Glück für die Nachwelt exzessiver Tagebuchschreiber. Rheinländer eigentlich, wie Heine aus Düsseldorf. Mit dem bald 80-jährigen Alexander von Humboldt, dem berühmtesten deutschen Forscher der Epoche, ein echter deutscher Kosmopolit, ist er eng vertraut, besucht ihn fast täglich. Bis zu ihrem Tod 1833 war Varnhagen mit der jüdischen Schriftstellerin und Saloniere Rahel verheiratet gewesen. Von Tag zu Tag, beobachtet Varnhagen, kommen nun mehr und mehr Menschen in die Zeitungshalle. Die Räume genügten nicht mehr für die Versammlungen. Die Redner verlangten, zum eigentlichen Volke zu sprechen. Also zieht man am 5. März mit dem Protestgeschehen in ein beliebtes Ausflugslokal am Tiergarten, in den Zelten. Für den 7. März wird eine Volksversammlung einberufen, fast wie im Südwesten, unter anderem von Julius initiiert. Dergleichen war durch die Landesgesetze sowohl als auch durch die Bundesbeschlüsse streng untersagt, aber niemand kehrte sich daran, so Varnhagen. Die letzte große ungesetzliche Zusammenkunft Berliner Bürger, die Kartoffelrevolution, war mit militärischer Gewalt niedergeworfen worden. Noch vor 2 Wochen, ist Varnhagen sich sicher, wäre das Militär ohne Pardon eingeschritten. Jetzt jedoch will die Regierung kein Öl ins Feuer gießen. Die Polizeibehörde soll erst einmal nur überwachen. Der Polizeichef kommt vorbei, ein Minister im Schlepptau, der äußerst besorgt ist über die herrschende Gärung. Gemeinsam hören sie sich ein paar Reden an. Die Leute sprechen ja ganz verständig, so der Minister erleichtert. Er bedankt sich beim Polizeichef. Sie haben mich vor einer Torheit bewahrt, der jetzt schon das Militär losschlagen zu lassen. Das zahlreiche Publikum im Tiergarten setzt sich aus allen Schichten zusammen. Es kommen nicht nur kritische Kleinbürger, Studenten und Professoren, sondern auch Arbeiter, Handwerker und Bauern aus nahen Gemeinden. Alles Menschen mit Rechtssinn, Billigkeit, Anstand, sittlicher Bildung. Der sehr bürgerliche Varnhagen notiert das genau. Wie Heine schreibt er gegen die Propaganda der plündernden Arbeiter, Demokraten oder Kommunistenhorden an. 9 konkrete Forderungen werden am 7. März im Tiergarten aufgestellt, unter anderem nach einer allgemeinen deutschen Volksvertretung und gleichen Rechten für alle. Eine badische Forderung wird von den Versammelten abgemildert. Verminderung statt Abschaffung des stehenden Heeres. Dennoch soll es auch hier Volksbewaffnung geben, in Preußen brisant. Zudem fordern die Berliner die schnelle Einberufung des immer noch ständischen Landtags. Im Herzen Preußens, der führenden Polizei- und Militärdespotie, klingen alle Forderungen gleich viel revolutionärer als anderswo. 1000 mutige Berliner unterschreiben. Immerhin. Und dann? Der König verwahrt sich kategorisch, die Forderung überhaupt entgegenzunehmen, die Delegationen zu empfangen. Nicht einmal scheinheilig prüfen, nach dem Beispiel der anderen Fürsten, will er sie. Zur Forderung nach der Einberufung des Landtages sagt er: Warum? Wer darf mir etwas vorschreiben? Ich fürchte nichts, ich bin eine geheiligte Person. Das königliche Ceterum Censeo der letzten Jahre, erneuert in den Tagen, in denen die Konstitutionellen um Gagern, Marti, Bassermann, Dahlmann und so weiter dabei sind, ihm das Kaisertum über ganz Deutschland anzudienen. Kurz erwägen die Berliner, dem König die Revolutionsforderung ordentlich frankiert per Post zustellen zu lassen, noch eine urdeutsche Idee, halten es dann aber selbst für grotesk. Ohnehin scheint sich die Situation zu entwickeln. Bei einer zweiten Volksversammlung am 9. März kommen mehr als 4000 Teilnehmer und Varnhagen spürt, dass die Stimmung eine sehr erhöhte ist. Kein Wunder, seitens des Monarchen und der Regierung ist nichts passiert, gar nichts. Die Frustration ist groß, dennoch geht es diszipliniert zu. Varnhagen von Ense stellt es extra heraus. Nein, die Demokraten und er ist keiner von ihnen, predigen keine Störung von Ruhe und Ordnung. Im Gegenteil, Van Hagen schwärmt von ihrem ernsten Eifer, die Schranken der Gesetzlichkeit nicht zu überschreiten, keinen Bruch der Ordnung zu gestatten. Die Demonstranten und Redner setzen immer noch auf die Einsicht der Regierung. Eine Revolution lag nicht in dem Sinne des Volkes, hält er fest. Ein Vorab-Dementi dessen, was bald fürstliche Legende wird. Der hellsichtige Van Hagen stellt die Dinge richtig, bevor sie passieren, und benennt den Agent Provokateur, falls Schlimmes passieren sollte. Der Starrsinn der Regierung. Langsam nämlich beginnt Van Hagen, sich Sorgen zu machen. Er hat gute Beziehungen zum Hof, weiß um die unnachgiebige Haltung des Königs, erwartet keine Einsicht. Er notiert, es sei doch allseits bekannt und vielfache Äußerungen und Zeichen bestätigen es, dass der König und seine Minister aller freien Entwicklung entgegen sind. Sie würden alles nur stärker aufreizen und es zu einem Äußersten bringen. Der ehemalige Offizier vertraut seinem Tagebuch bereits am 10. März an: Sollte alles hier durch Waffengewalt unterdrückt werden? Durch rücksichtsloses Metzeln? Die ersten Toten, 13. bis 15. März. Van Hagen, der Flaneur, bemerkt bei seinen Gängen neue, intensive militärische Rührigkeit in Berlin. Er argwöhnt, dass die Regierung nur sehnlichst die gute Gelegenheit erwartete, das unverschämte Volk die Zuchtrute spüren zu lassen, in die Massen einzuhauen oder sie niederzuschießen. Van Hagen fantasiert nicht, laufend führt er Gespräche mit Generälen, Offizieren, Hofleuten. Auch wenn 100 Unschuldige fielen, erklären ihm die Militärs, würde man sich nicht grämen. Daran sei nichts gelegen, die Hauptsache sei, dass Blut fließe, damit der Pöbel abgeschreckt wird. Noch eine Motivation gibt es, eine makabere Initiation der Soldaten. Es muss Blut fließen, damit der Soldat eingeweiht werde. Um ein echter preußischer Soldat zu werden, müssen Skrupel beseitigt werden. Zudem mache man den Soldaten klar, dass sie nicht auf Opfer, sondern Täter schießen, die obszöne Logik aller Despoten. Wer getroffen werde, der sei auch nicht unschuldig. Warum befinde er sich im Auflauf? Dem humanistischen Homme de Lettres scheint der Waffenkampf unvermeidlich. Wenn ich den Hergang der Dinge betrachte und die Blindheit und Dummheit, die in den höheren Kreisen waltet, so kommt es mir vor, ich säße vor der Bühne und sehe ein Drama aufführen, bei dem es mir graust. Und tatsächlich. Wie befürchtet, kommt es vom 13. März an zu ersten Zusammenstößen zwischen Volk und Obrigkeit. Am Mittwochabend, dem 15. März, gibt es eine Versammlung am großen Kandelaber auf dem Schlossplatz, überlagert von grellem Pfeifen und Deklamationen. Mit einem Mal wird Generalmarsch geschlagen, von der breiten Straße kommt Infanterie, die Soldaten drängen die Leute zurück, zur Säuberung des Platzes, wie es beim Militär heißt. Die Menge weicht aus, fließt wieder zusammen, wie ein Schwarm Fische, der aufgescheucht wird. Das Spiel dauerte einige Zeit hindurch, ohne dass es zu einem ernsthaften Konflikt kam, erzählt die Figur des revolutionären Fürsten in Louise Astons Revolutionsroman. Auch er ist am 15. März auf dem Schlossplatz dabei. Der fiktive Fürst bringt sich, wie viele der realen Menschen, am 15. März im Wolpischen Kaffeehaus am Platz in Sicherheit. Die Zugänge zum Schlossplatz werden von allen Seiten abgeriegelt. Vom Lustgarten her sprengen Kürassiere und Dragoner in die Menge. Die Leute sind auf dem Platz gefangen. Mit Säbeln hauen die Soldaten auf die Wehrlosen ein, Schüsse fallen, Panik bricht aus. Vergeblich versuchen die Menschen zu fliehen, Versprengte rennen kopflos hin und her. Das Vorgehen folgt einer Art Plan. Der jüngere Bruder des Königs, der Prinz, in 22 Jahren wird er der erste deutsche Kaiser, hat heute im Schlosshof vor versammelter Mannschaft gefordert, bloß kräftig zu schießen. Der Besitzer des Kaffeehauses verrammelt ängstlich seine Türen, Schutzsuchende hämmern gegen die Scheiben. Jetzt gibt es erste Tote, mindestens drei, in aller Öffentlichkeit vom preußischen Militär ermordete Berliner. Tote, Verwundete, Verhaftungen. Alles wie gehabt. Aber die Berliner haben jetzt die berühmte Schnauze voll. Schon seit geraumer Zeit herrscht das Gefühl, der ärgste Feind sei nicht der König, sondern das Militär. Es hat Zeiten gegeben, da sind die Berliner stolz gewesen auf ihre Truppen. Jetzt verabscheuen sie die Soldaten nur noch. Am nächsten Tag rattert die monarchische Propaganda. Gerüchte von Verschwörungen werden lanciert. Gewalttätige anarchistische Horden würden Berlin bedrohen. Man müsse die Bürger, die Ruhe, das Eigentum verteidigen. Die Stürmung des Zeughauses werde erwiesenerweise schon geplant. Aber die Berliner zucken nur mit den Achseln. Unsinn, meint sogar der Korrespondent der konstitutionellen Deutschen Zeitung. Jedem sei bekannt, dass der Hof des Zeughauses und das Zeughaus gepresst von Soldaten stecken. Zwei Bataillone sind dort versammelt. Auch dies glauben nur sehr wenige. Die Polizei lässt verlautbaren, dass es sich bei den auf dem Schlossplatz getöteten, Verwundeten und Gefangenen durchweg um entlassene Sträflinge handelt und dass es in Berlin weitere 15.400 solcher Galgenvögel gäbe, die auf die rechtschaffenden Berliner losgehen würden, wenn Demokratie, pardon, Anarchie ausbricht. Es lägen Beweise vor, dass diese einschlägigen Kriminellen durch Geld, Branntwein und Versprechungen aufgewiegelt werden. In der Hauptstadt lässt sich niemand mehr hinters Licht führen. Die Soldaten hätten der Tradition gemäß einfach brutale Hieb- und Schießübungen am eigenen Volk abgehalten, heißt es in der Deutschen Zeitung. Die sich nun bei uns leider so oft, ja an so vielen Orten wiederholen. Man fühlt sich beschämt, hier in Berlin zu leben, das sich so gern die Metropole der deutschen Intelligenz nennt, in einem Staate, welcher so viele Ansprüche macht, ein vorzugsweise christlicher zu sein. Dem König innigstes Anliegen, während doch Christus wahrlich keinen Militärstaat vor Augen hatte, der gegen seine eigenen Kinder wütete. Pöbel. Die Deutsche Zeitung sorgt sich aber nicht bloß um die Anwendung der Waffengewalt, sondern auch um etwas anderes. In Berlin herrschen nun seit 4 Tagen dauernde anarchistische Zustände und daher auch verständliche Furcht der Besitzenden vor Plünderung und Raub. Die Zeitung stellt sich zwar auf die Seite der ordentlichen Bürger und energisch gegen die Militärdespotie, aber auch gegen den Pöbel, der sich Plünderungsversuchen hingeben würde. Da kann sich die Zeitung dann plötzlich gar nicht genug Soldaten herbeiwünschen. Leider sei es unmöglich, die weitläufige Stadt an allen Punkten mit genügend militärischer Mannschaft zu besetzen. Ein tiefer Seufzer des Bedauerns am 17. März. Was die Zeitung Pöbel nennt, davon gibt es in Berlin tatsächlich viel. 4. Stand, die Unterschicht. Rund 85% der erwerbsfähigen Einwohner zählen dazu. Kleine Selbstständige, etwa allein arbeitende Handwerksmeister oder Kleinhändler und die Proletarier, die 38% ausmachen, mit den stärksten Gruppen der Handwerksgesellen, 22%, und der Fabrikarbeiter, 11%. Dazu kommt noch unqualifiziertes Proletariat wie Toilettenfrauen, Bedienstete und sogenannte Lumpenproletarier. Jeder 5. Berliner lebt in ärmlichen Zuständen, das sind 100.000 Einwohner. Die kleinbürgerliche Mittelschicht macht nicht mehr als 10% aus, wohlhabendes Bürgertum und Großbürgertum rund 5%. Die Armen sind ohne allen Schutz, ohne alle Vertretung jeder Willkür preisgegeben, konstatiert ein anderer Berliner Demokrat. Niemand nähme sich dieser Menschen an. Die sogenannten Vertreter der Stadt betrachteten sie nicht als Vertreter der Gesamteinwohnerschaft, sondern vertreten nur die Interessen einer Korporation, welche kaum den 1/10 unserer Bevölkerung bildet. Ihre Vorzugsrechte haben sie durch Geldsummen erkauft, durch nichts anderes. Berlin, wenn auch weiterhin handwerklich geprägt, ist für deutsche Verhältnisse eine Industriegroßstadt. Allein 4.000 Arbeiter malochen in den Maschinenfabriken von Borsig, Freund oder Eggels. Es gibt 95 Zeugfabriken, 35 Seidenmanufakturen, 22 Cartoon-Druckereien, 17 chemische Unternehmen. Männer werden täglich in 17 Arbeitsstunden verschlissen, Frauen und Kinder in 10. Dabei reicht der Lohn kaum zum Sattwerden. hat die Einwohnerzahl Berlins 1815 noch um 200.000 betragen, ist sie 1848 doppelt so hoch, was vor allem an mehreren Zuwanderungswellen aus ärmeren Provinzen wie Schlesien liegt. Im Norden Berlins haben sich riesige Armenviertel gebildet, dort leben rund 3/4 aller Menschen am Existenzminimum. Die Viertel, die Bettina von Arnim gerade erforscht hat, in ein Buch gepackt und dem König gewidmet, nur ist dadurch nichts besser geworden. Jetzt geht es dort noch schlimmer zu als vor 4 Jahren. Ab 1845 sind durch Missernten und Spekulationen die Preise für Roggen, Weizen, Gerste, Hafer und Kartoffeln ins Astronomische gestiegen. Das Handwerk steckt in der Krise. Industrie und Kreditwesen blühen, gehen aber auch regelmäßig in Konkurs. Zudem ist die Stadt bankrott, auch durch die Kriegsschulden, die seit den Befreiungskriegen zu entrichten sind, eine teure Angelegenheit. Der Reichtum akkumuliert sich auch in Preußen nicht mehr beim König, sondern privat, beim Großbürgertum. Beherzt kürzt man die Armenhilfe, damit wenigstens das teure Militär weiter bestehen kann. Zur körperlichen Ausmerzung kommt die kulturelle und sprachliche. Die Arbeiter gelten, so Varnhagen, für eine Art Ungeziefer. Die Haltung? Sie mochten sterben, wenn sie nicht leben konnten. Nie vorher war es in Preußen zu solcher Verwahrlosung des Gemeinwohles gekommen, entsetzt er sich und formuliert, was Herweg, Struve, Hecker, Fickler, Julius oder Blum sagen. Hier streut sich wie von selbst der Samen der Revolution aus.